Bei Full House oder was haben sie doch den einen Charakter einfach rausgeschrieben? Haben wir das nicht mal gehabt, das Thema, dass eins von den Kindern einfach hochgeht und dann nie wieder kommt? Und auch geil, hast du mal den Wikipedia-Artikel zu Boris Blocksberg? Ja, den wollte ich gerade. So gut! Den wollte ich gerade bringen. Der war einfach mal da und dann war er nicht mehr und da. Und ab Folge 9, ja, er ist krank, er muss an die See und lebt sofort bei seinem Opa. Und dann steht auch in dem Wikipedia-Artikel so trocken: In späteren Folgen wünscht sich Bibi Blocksberg im Übrigen ein weiteres Geschwist. Niemand denkt auch an Weihnachten, an den Bruder. Und alle reden Boris davon, dass sie in der Familie ja nur zu dritt seien. Und das ist halt so trockenes Wikipedia-Deutsch. Und es ist einfach, dieser rausgeschriebene Charakter wird so arschig behandelt, das ist so lustig. Das ist herrlich. Also ich habe jetzt, wir gucken gerade You, Me and Her und da wechselt so ein Nebenrollenschauspieler von einer Staffel zur nächsten. Ist einfach ein anderer Schauspieler. So, und sowas finde ich mega irritierend. Weißt du, was mich mega irritiert hat? Bei New Girl haben sie ja einen farbigen. Und ich dachte, dass sie den Schauspieler gewechselt haben, aber in Wirklichkeit ist es, derjenige kommt dann später wieder. Sie haben quasi irgendwas war da, ja. Wie war denn das? Also das ist quasi nicht derselbe. Aber er zieht einfach dann da ein. Ja, ja, der andere, weil die haben auf einmal ohne Erklärung quasi einen anderen Farbigen in der Bude, der da mit ist. Und dann irgendwann drei Staffeln später hat der andere wieder eine Gastrolle, ist ein paar Folgen da. Ah, ich glaube, es gibt auch einen Seitencharakter bei Harry Potter, der die Hautfarbe wechselt. Einfach von einem zum nächsten Jahr. Im Buch oder im Film? Das ist, im Film. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen wir wieder zusammen. Der Jürgen. Der Dominik. Philipp und, huch, da sitzt ja noch jemand. Und der hat ja auch eine Mikrofonierung auf. Wer ist denn das? Wer da sitzt? Der Ralf, hallo. Hallo Ralf, wir kennen dich ja schon irgendwoher. Ja, aber diesmal ist das erste Mal in Person. Ah. Sehe ich dich auch neben mir. Das ist ach, das ganz ist neue. Der mysteriöse Mann hier. Ja, es tut mir leid. Ist das in der Bibel, wenn irgendwie kommt und er erkannte sie, weißt du, was das heißt? Ja. Und er erkannte sie? Ja. Ich bin nicht bibelfest. Was heißt das? Knickknack. Knicke die Knack. Ah. Geht es da um Jesus? Nein. Das wäre jetzt irgendwie. Nee, das ist nur Schwängern. Im Alten Testament. Aber es gibt auch irgendwie einen altdeutschen Ausdruck. Das ist irgendwie so in den Brunnen sehen oder sowas. Also da gibt es so ganz viele Euphemismen für Geschlechtsverkehr, beziehungsweise dass sie geschwängert wurde. Was, wenn du so liest, du dir denkst so, hä, ja und? Aber wenn du einen Hintergrund hast, verstehst du dann erst die Sinnhaftigkeit des Ganzen. Was glaubt ihr, wofür gibt es mehr solche Euphemismen? Für Geschlechtsverkehr oder für Kacken? Für Geschlechtsverkehr. Geschlechtsverkehr. Echt? Boah, ich glaub, das ist ziemlich. Das ist, glaube ich, ein enges Eng. Rennen. Also, hey. Nee, das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass Sexualität einerseits und andererseits viele so, oh, die waren nicht verheiratet und ähnliches, ein viel größeres Tabu sind als Ausscheidungen. Ja, wobei, so Fäkalhumor ist schon ein Riesending auch und dann so. Genau, aber Sekunde, reden wir jetzt von Euphemismen, also dass man irgendwas verniedlicht oder so verschiedene Ausdrücke, weil ich meine, da gibt es ja auch 1000 Millionen Ausdrücke für auf die Toilette zu gehen, eben. Zwischen ja sehr nobel, sehr euphemistisch bis hin zu möglichst derb. Ja, ich war jetzt eher bei den Begriffen. Ah ja, ja, okay. Weil da kam, ne. Ja, das meine ich auch, aber im Grunde ist es ja immer so ein bisschen verniedlichen. Ne? Nein. Sehr entgegensprechend dem Ganzen. Wenn ich sage, einen Angriff auf Porzellan-Bagdad starten. Ja, genau. So ist doch verniedlicht, oder? Ich würde sagen, nein. Hm. Wie schön, welchen niveauvollen Einstieg wir heute wieder geschafft haben. Da haben wir, oder? Reden wir über Sex und Scheiß. Herzlich willkommen. Das ist eigentlich ein ganz normales Wochenende. Also was es mit Ralf genau auf sich hat, das werden wir, glaube ich, jetzt dann noch erfahren. Er ist ein Mensch. Vorher muss ich mich mal, glaube ich, ganz kurz für die etwas längere Wartezeit entschuldigen, die wir hatten. Wir hatten quasi so eine Art Mini-Sommerpause. Wir hatten jetzt 5 Wochen, glaube ich, keine Aufnahme. Das ist schon lang. Okay. Das ist ein typischer Fall von mein Leben raste mir vorbei. Aber wir waren ja alle irgendwo auch unterwegs und. Nein. Einfach nein. Du vielleicht. Weil ich so gerne Podcasts plugge, möchte ich gleich hier auch wieder einen in den Raum schmeißen. Jetzt geht das schon wieder los. Ja, natürlich. Und zwar, ich hatte den schon länger auf dem Plan, aber habe ihn jetzt erst gehört, auch auf Anraten der Person selbst hin. Serious. Die ich getroffen habe. Und zwar der Sven macht einen Podcast, der heißt Och Menno. Ich habe auch immer gedacht, warum heißt denn der Podcast so, aber damit hat es mehr auf sich. Und ihr redet über Dinge der Menschheitsgeschichte, in der Regel militärische Sachen und Ähnliches, die einfach gehörig schiefgegangen sind. Also zum Beispiel, dass mal ein Mann mit einer Fackel in ein Munitionslager reingegangen ist. Clever. What could possibly go wrong? Genau, das war geheim. Danach war es nicht mehr geheim und dafür war das ganze Dorf in Schutt und Asche. Oh. Ja, ich hoffe, der hat so eine geile URL wie ihr, so ochme.no in Norwegen oder ja, so. Ja, ich habe mir dann auch erklären lassen, warum er diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen hat und warum der so heißt. Er wollte eigentlich nur einen Kumpel von ihm trollen und weil der so, also das ist so ein Running Gag, dass er kein Manowar mag, also hat der andere einen Podcast gemacht, in dem es viel um Krieg geht und der Och Menno heißt. Und alle Titel von diesem Podcast sind einfach Titel von Manowar-Liedern. Geil. Es ist so gut. Geil. Weil ich habe jetzt zuerst gedacht, dass du angefangen hast, dass einfach jeder Titel mit War anfängt. War, bla bla bla, das und das. Ne? Ah. Ach, Menno, ah, ja. War. Ja. Auch eine gute Idee. Das ist ja geil. Aber hörenswert. In der Original, in der englischen Originalfassung von Friends fängt ja alles an mit The One. Also die Folgen heißen immer The One with und so weiter. Ah, das stimmt. Ja, ja, ja, das habe ich schon mal. Wir haben einen Artikel auf Arbeit gehabt im Internet, wo es um, keine Ahnung, so Awareness-Zahlen und so. Und dann hieß er quasi The One with all the numbers. Hat schön. Keiner kapiert. Ja, hättest du mich aber auch einschließen können, das hätte ich gar nicht kapiert. Ich habe aber Friends nie wirklich geguckt, von daher. Ich habe Friends nie wirklich auch im Original geguckt. Aber ihr habt gerade eine Hörerin verloren. Das tut mir sehr leid. Ich habe alle Friends-Folgen gesehen, aber nicht im Original. Aber du fandst das garantiert super, oder? Klar, hallo, Friends. Ich habe auch diese Serie von Joey sehr gefeiert. Stimmt, ja, Episodes. Den Spin-off. Oder? Episodes, ja, also Episodes. Nicht, nein, es ist Joey. Joey? Nein, das meine ich nicht. Ach, ich meine Episodes. Eine weitere? Ja, ja, da wo er dann nochmal quasi den gealterten Star aus Friends spielt und ach, seine Versuche echt? Irgendwie da halt wieder irgendwie den nächsten Serienhit zu schreiben. I wasn't aware. Wann war das? Da haben wir schon mal drüber geredet. Das ist mit so einem englischen Schreiber-Ehepaar, die dafür extra nach Hollywood kommen. Heißt es? Nee, das ist nicht Episodes, das heißt anders. Das heißt nicht Episodes. Top Gear? Ach, das war's. Aber was ich mir bei Friends immer denke, ich glaube, da hat sich die Kultur ein bisschen verschoben. Mir sind es heute zu viel Charaktere. Das kann man, glaube ich, heute nicht mehr bringen, dass man sechs Gespann als Hauptcharaktere hat. Who's Who's Modern Family? Gut, stimmt, ja, Modern Family. Doch, natürlich war es Episodes. Ich habe jetzt immer so mit How Met Your Mother und so jetzt verbunden und es scheint irgendwie in Richtung 4 oder 5 zu gehen. Aber, ja. Aber How Met Your Mother sind auch 6. Nee, oder? Staffeln? Bin ich jetzt komplett daneben? Sind es wirklich 6? Naja, also. Das sind mehr. Nein. Nicht doch. Staffeln, also die Hauptcharaktere. Die Hauptfiguren. Na, aber warte mal. 5. Du hast 5, das oder? Pärchen, du hast die Hauptfigur eigentlich. Genau, dann seine Love Interest, genau. Den Barney. Barney. Das sind 5. 5. Ja. Das macht das Kraut jetzt nicht fett auf 5 oder 6. Schabatzky? Weiß nicht. Das ist das Love Interest. Ja, das war das Love Interest. Schabatzky. Von allen. Okay. Ja. Ich weiß nicht. Ich kann mich schlecht fokussieren auf 6. Also ich finde, 6 Personen ist relativ viel, um die Entwicklung mitzumachen, aber vielleicht. Ja, ich glaube, dann ist ja auch die Frage, wie bei Modern Family, da hast du ja dann auch wieder so Cluster. Ja, klar. Und man muss auch sagen, inwiefern jetzt so das schwule Ehepärchen als zwei getrennte Charaktere auftreten, würde ich jetzt auch mal in den meisten Episoden bezweifeln. Das ist halt so ein Block. Naja. Ich kann mir den Namen immer nicht merken. Wer ist der Fülligere? Ach Gott, keine Ahnung. Der ist immer so geil. Der ist so geil, melodramatisch. Das ist echt herrlich. Von was reden wir gerade? Modern Family. Ich kenne keinen Namen. Jürgen Kraus. Du meinst Cam. Was? Cam. Ja. Was müssen wir denn alles noch ansprechen, bevor es losgeht? Wir müssen uns für die schöne Post bedanken, die wir bekommen haben. Ja, danke für die schöne Post. Oh ja. Wir müssen uns für das viele Geld bedanken, das wir bekommen haben. Danke für das viele Geld. Danke. Also danke wirklich, das kann man nicht einfach so. Das kann man nicht so vom Tisch lösen. Ich wollte sagen, sag da vielleicht ein, zwei Worte dazu. Geld ist schön. Soll ich danke dafür? Danke dafür. Ja, wir können uns auch namentlich bei den Leuten bedanken, die uns zwischen der letzten und dieser Folge Geld gespendet haben. Das ist nämlich eine ganz schön lange Liste. Also danke Dirk, danke Oliver, danke Gero, danke Jörg, danke Henning, danke dem anderen Henning, danke Benjamin, danke Reinhard, danke Maren, die mit dem schönen Betreff will ja niemanden unter Druck setzen, aber bitte, bitte weitermachen, Geld gespendet hat. Danke Peter, danke Ulrike und danke auch, großes Danke an meine Cousine, die uns auch nochmal ganz ordentlich finanziell unterstützt hat. Das war echt episch. Ja, da werden wir uns noch was einfallen lassen müssen, glaube ich, um das wieder karmamäßig auszugleichen. waren das jetzt alles in den letzten 5 Wochen? Es kann auch sein, dass wir einen davon schon irgendwie vorher hatten, aber ja, im Großen und Ganzen. Ja, weil langsam verstehe ich, warum du einen Porsche fährst. Ich hab da bei uns im Slack kommt immer nur so, wir haben jetzt mal wieder 3 Euro gekriegt von einer Person und jetzt sind schon 2 Henning. Ich habe noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass das ganze Geld bei mir bleibt. Ja. Wie viel Kohle muss man haben, wenn man allein 2 Hennings hat? Das heißt, man hat ja mindestens 17 Michaels und... Also der. Also bei meinem Gleitschirmkurs neulich, mit dem war ich in Italien und da waren zeitweise... Meinem Polokurs? In unserer Gruppe. Als ich meinen Araberhengst geritten bin, als der Scheich von Dubai mich angesprochen hat, ob der Champagner auf dem 5-Sterne-Hotel auch ausgegangen wäre bei ihm. Als der Junge beim Valet-Parking meinen Porsche kurz verloren hat. Erzähl ich lieber nicht, dass ich mit dem Lamborghini runtergefahren bin. Nein, aber da hatten wir zeitweise in einer Gruppe von nicht mal 10 Leuten, hatten wir 3 Julians in der Luft. So, das finde ich schon bemerkenswert. Stimmt, ja. Weil Julian ist jetzt auch nicht so häufig. Käuflich. Weiß ich nicht, ob sie käuflich sind. Käuflich kommt auf den Julian. Ich kenne ein paar Julians. Sind die eher käuflich? Mein Neffe heißt Julian. Das war aber bis vor kurzem der Einzige, den ich kannte. Mein Cousin heißt Julian, der ist 30 geworden. Und der hört den Podcast. Und das wäre jetzt die Gelegenheit zu sagen, hey Julian, super, dass du 30 geworden bist. Alles Gute zum Geburtstag. Hallo Julian. Hör das einfach an deinem Geburtstag an. Das ist schon zu spät, er hatte schon. Das ja, aber ihr könnt am nächsten Geburtstag hören. Das Bier läuft heute übrigens ab. Hier das gute Heldbräu, das heißt, wenn wir alle sterben, dann ist das hier unser Vermächtnis. Ich möchte niemand unter Druck setzen. Nee, Sekunde, weil das ist ein bisschen wie bei den Piloten. Einer muss immer was anderes nehmen. Ja, das war... Beim Bier mir nicht schmeckt, ganz praktisch. Sehr gut. Lone Survivor. Nee, Designated Survivor. Designated Survivor. Ah ja, stimmt, du bist Cocktailtrinker, ne? Ja. Ja, das hatten wir im letzten Mal. Das klingt wie so eine Beleidigung, das kannst du gar nicht vorstellen. Er ist auch so gemein. Dominik, weißt du, wie lange wir eigentlich schon zusammen podcasten? Nein. Gute Stimmeübung. Ich habe ja mal einen kurzen 2 Minuten Einspieler aus dem Jahr 2011. Wir laufen schon. Und übrigens einen schönen Gruß an unseren Videomenschen Dominik Schmidt, der gerade auch draußen steht. Der könnte sich gerade selber grüßen, das wäre noch viel cooler. Stimmt. Dominik, möchtest du dich selber grüßen, damit du den Podcast dann später hörst und dich dabei hörst? Grüßen wir auch den Ewald. Das ist völlig absurd. Wer ist denn der Ewald? Der ist der andere, der da gerade schon ein bisschen exzentrisch. Ah. So, dann grüß dich mal selber. Dominik, ich würde sagen, du brichst deinen Rekord und du schaffst alles. Ja? Nein, das Problem ist, das wirkt jetzt echt ein bisschen anmaßend und bescheuert und ein bisschen creepy. Aber, da hast du recht. Ich höre den Play 3 Podcast jetzt bevorzugt, ja, von allen Podcasts dieser Welt. Und ich werde den beim Halbmarathon am 3. Oktober in Nürnberg hören. Wirst du, also während du läufst, den Podcast hören? Ich werde das jetzt hören. Großartig. Ja. Erst am 3. Oktober. Dich ja zwischendrin am 3. Oktober. Immer mal wieder anfeuern. Warum dann erst? Weil ich mir den aufheben werde für den 3. Oktober. Sollen wir das machen? Immer mal zwischendrin so alle 20 Minuten noch was. Dominik, lauf! Note to my future self, oder? Wie heißt die Webseite? Ich habe mir mal eine Mail in die Zukunft geschickt mit der Website. Also ich habe vom Sprachrhythmus her seid ihr ungefähr mit meinem Laufrhythmus. Ja? Und ab und zu gibt es was zu schmunzeln, dann hat man wieder ein bisschen Glückshormone, die freigesetzt werden und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich den Sascha gebeten, ob er vielleicht unauffällig einen Gruß das war doch jetzt recht unauffällig, oder? Ja, total. Jetzt stehst du eher noch im Massenstart drin, ja. Der MP3-Player läuft schon, aber du kannst maximal schnell gehen, weil dieser Rentner vor dir stört. Ja. Du verschwinde mal, wir motivieren dich dann im Laufe des Podcasts tschüss, noch. Fantastisch. Und, vielen herzlichen Dank und ich bin tschüss dann jetzt. Weg. Ja? Ja. Ja, hoffentlich. Soll ich den Rest auch noch spielen? Also ein paar Beobachtungen. A, deine Satzmelodie und deine Eloquenz ist ähnlich damals schon gewesen, aber einfach deine Stimmlage ist ein ganzes Stück höher noch. Und das bemerke ich bei vielen Leuten, die auch so Sachen mit Podcast anfangen. Ich weiß nicht, ob es nur eine Alterserscheinung oder auch einfach dieses viele Reden in Mikrofon und Co. ist. Die Stimmlage geht runter. Nee, ich glaube, das ist der Alkohol einfach. Ich glaube auch, ja. Also. Die eigentliche Frage ist aber ja, wie hast du bei diesem Lauf abgeschnitten? Da wir danach nie mehr zusammen im Play 3 Podcast saßen. Ist es so? Ja, ist so. Das war der letzte, den wir zusammen aufgenommen haben. Ich glaube, da war ich relativ gut unterwegs. Also ich glaube, ich habe 2:20 gebraucht, was für mich nicht schlecht ist. Unterdessen würde ich es, glaube ich, gar nicht mehr schaffen. Aber was mir da auf und einfällt, die Dame, die sich den Herrn Stange gewünscht hat, zählt das jetzt schon? War der Herr Stange bei uns im Podcast? Und die andere Bemerkung, wo habt ihr das aufgenommen? Das klingt ein bisschen wie so eine Besenkammer. Also es klang wie sehr, sehr kleiner Raum. Der Herr Schraut war sehr stolz auf seinen Audioraum. Das war das Tonstudio. Krass. Wow. Naja, wir haben alle in einem Mikro gesprochen. Ja, in einem Raum, das hing so in der Mitte vom Tisch. Ja. Und dafür war das eigentlich ganz ordentlich. Ja. So. Ich fand es beeindruckend, wie man gleichzeitig über 2 Themen reden kann, ohne das auseinanderzuhalten. Oh ja, oh ja. Parallel über den Marathon zu reden und über irgendwie E-Mails an Future Me. Finde ich geil. Das war schon immer das Problem mit den vielen Leuten in einem Podcast. Wie zum Geier hast du das jetzt gefunden? Das war jetzt nicht so schwer. Aber warum hast du danach gesucht? Weiß ich nicht, einfach so. Ach, ist es noch online zu finden? Klar, Link in den Show Notes. Ich habe auch noch einen Link zu dem, wir waren tatsächlich danach noch einmal im PC Games Podcast zusammen. Das war noch kurze Zeit später, aber 2011, da war die Welt noch ganz anders. Man muss auch sagen, damals so Nummer 1 Podcast in der Liste zu sein, das war 2011. Da gab es 2-3 andere. Also da waren wir schon hier auch ganz schön früh dran mit dem ganzen Zeug. Ja, hey. Und wir hatten damals schon das Gefühl, dass wir spät dran sind. Da gab es sonst nur Hoaxilla. Bits und so, habe ich damals gehört. Das war so mein erster Podcast, glaube ich. Gibt es die noch? Ja, glaube schon. Doch, denke, karaoke. So, aber jetzt ist vielleicht dann doch langsam mal Zeit aufzuklären, warum wir denn heute einen Gast da haben. Weil es schön ist. Ja. Weil er nett ist. Ja. Auch diese Stimmung hebt. Und weil er, ja, komm, also eure Stimmung zu heben. Weil das Bier weg muss. Hey, jetzt ist, glaube ich, nur noch eins im Kühlschrank. Also oder fliehst du, oder bist du politischer Flüchtling aus Österreich? Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, er sieht, dass er die nächsten 10 Jahre auswandert wegen der politischen Situation. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich bin ja schon länger weg. Ich bin jetzt vier Jahre, ja, genau, ziemlich genau 4 Jahre. Und ich habe Angst, jetzt haben wir Neuwahlen, das wird ganz schlimm wieder. Es wird ganz schlimm. Aber euer junger Hüpfer ist doch jetzt weg, oder? Ah, der kommt ja wieder. Der kommt wieder. Ja, der kommt ja wieder. Das ist wie schlechte Mode, das kommt alles wieder. Ja, die Prognose traue ich mich jetzt einfach mal hier zu machen, der kommt wieder. Ja, aber Bayern ist jetzt auch nicht das beste Exilland, wenn man irgendwie zu viel Konservatismus hat, dann ist es jetzt nicht so gut, zu Söder zu gehen. Naja. Ja, nee, also die eigentliche Antwort wäre gewesen, damit wir endlich mal jemanden haben, der geschichtliche Kompetenz hat und ich mir einfach auch mal die Arbeit spare, hier so eine Folge vorzubereiten. Ein bisschen was habe ich dir schon umgehängt. So, ich werde mich nämlich heute einfach mal zurücklehnen und mit qualifizierten Zwischenfragen, genauso wie die anderen, das sonst immer machen. Weißt du, was ich jetzt fantastisch finde? Wenn noch jemand ums Eck käme, nee, auch noch mit aufnimmt. Wenn unser Gast einfach nichts vorbereitet hätte und jetzt sagen würde, hä, was willst du? Was? Ja, hast du gesagt, ich soll nur vorbeikommen als Gast? Dann spiele ich einfach noch den Rest vom Play 3 Podcast. Ich glaube, es war die Nummer 66. Dann nochmal die Sealand-Hymne und dann reicht es auch schon wieder. Den haben wir erwähnt. Übrigens, im Zuge dieser Folgenvorbereitung bin ich jetzt auf Hans Meiser nochmal gestoßen und ich glaube, ich bin jetzt wirklich mit ihm durch. So, der hat ja mal wirklich eine ganz komische Abzweigung genommen in seinem Leben. Was hat er denn getan? Also zum einen bewirbt er wirklich zwielichtige Finanzprodukte, so mit Schneeballsystemen und so. Oh, ja. Und zum anderen gibt er sich für irgendwelche so Verschwörungsthemen her, so wo er dann irgendwie vor der Kamera steht und komische Dinge empfiehlt und komische Sachen erklärt, so hart an der rechten Ecke. Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich bitter. Wo er doch vorher so cool war. Ja, also Hans Meiser war ja mal wirklich cool. Der war doch auch beim Neo-Magazin als der kleine Mann. Ja. In diesem Bleistiftspitze immer auf dem Tisch. Das hat aber auch irgendwie nicht lange funktioniert. Nee. Irgendwie, da war auch irgendwie nicht lange. Also der ist gerade ganz strange unterwegs. Denn jetzt muss ich mir einen neuen Lieblingseinspieler suchen. Naja, der fehlt mir einen. Ich bin gerade maximal irritiert, dass hier so viele Leute vorbeilaufen. Weil gemeinhin nehmen wir abends auf und jetzt nehmen wir am Nachmittag auf. Und irgendwie laufen hier ständig Leute vorbei. Ja, wir nehmen auch mal am Wochenende auf, auch ungewöhnlich. Es scheint auch die Sonne. Das ist auch total verrückt. Ja, so. Dann übergebe ich das Wort. Ach so, ja, so direkt. Ach, das wäre so geil, wenn er echt einfach nichts vorbereitet. So, ich freestyle jetzt. Yo. Brauchst du ein Beat? Ja. Soll ich dir ein Beat geben? Das wäre ganz gut, ja, komm. Das ist dann wie beim Ende von 6 Mal, dass er einfach, 8 Mal, dass er einfach aufgibt. So, der Vorrap vorher war so. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen Mutti-Spaghetti. Mutti-Spaghetti, das ist wieder Badesalz. Nee, das ist doch hier auch in 6 Mal. 8 Mal. Jetzt sag ich's ja auch 6 Mal. Wo doch irgendwie. Ich kenne Green Mile. Wo Spaghetti mit Spaghetti reimt. Was? 8 Mal, aber das war doch der Eminem-Film, oder? Genau. Aber der ist erstaunlich gut. Das finde ich super. Der ist nicht schlecht, ja. Ja, ich habe mir echt Mühe gegeben, das so zu auf Achart vorzubereiten. Ich bin ja sonst historisch korrekt. Nee, ich versuche ja sonst, mich an Fakten zu erinnern. Buh! Dann hat er das in meine Richtung, aber damit kann ich leben. Nein, ich muss ja wirklich zugeben, so mein Podcast, so bei Déjà-vu Geschichte, da. Du darfst ihn auch mal nennen. Darf ich ihn mal nennen? Ja, Déjà-vu Geschichte. Ich kann am Ende ein bisschen mehr dazu sagen, dann kann man Werbung machen. Nicht vorher. Aber Déjà-vu ist ja so, dass ich eigentlich nur mit Stichworten arbeite. Ne? Also ich habe halt so eine Art Mindmap und dann arbeite ich mich da durch. Und ich habe dann schnell gemerkt, wenn man hier Ach-Format bringt auf eine Person runter, das wird nicht funktionieren. Jetzt habe ich hier tatsächlich Notizen. Mir wurde aber schon auch gesagt von Jürgen, dass es einfach viel zu wenig ist. Deswegen hat er auch noch was vorbereitet. Und dass er eigentlich oder dass er doch eigentlich Déjà-Écouté heißen müsste. Écouté. Ich meine, ja, schon ist. Gehört, nicht schon gesehen. Weil ach, déjà so. Vu heißt sorry, schon ich war zu langsam. Und déjà écouté heißt schon gehört. Boah, das ist der größte Klugscheißer aus, die größte Klugscheißer-Aussage. Ja, ich fühle mich auch gerade selber soll sehr ich sagen, hast du mich auch, ich habe mir das auch schon mal gedacht. Wirklich? Ach, ja. Dankeschön. Jetzt fühle ich mich weniger schlecht. Ich hätte es mich nie sagen trauen, aber ja. Ich habe mir das sowas auch schon mal gedacht. Aber ich bin wahrscheinlich ja selber schuld, weil ich ohne Französisch zu kennen einen französischen Titel gewählt habe. Da lade ich so einen Scheiß hier ein. Ja. Aber nee, weißt du, was jetzt geil wäre, wenn in dem französischen Titel irgendwas vorkommen würde, so wie translated bei Google am Schluss. So. Aber der beim Thema Klugscheißen, der Herr Kraus ist früher zumindest so gewesen, dass er echt sein Maul nicht halten konnte. wenn nicht, lass mich halt ausreden. Aber früher ja, nur. Früher, da bist du schon viel, viel besser geworden. So, keine Ahnung, wenn jemand im Internet Stuss geschrieben hat zum Beispiel, ja. So, und dann hat er irgendwann angefangen, hat mich als seine moralische Instanz irgendwie vorher gefragt, ob er das jetzt tatsächlich machen sollte und oh. So. Hast du es gepostet gestern, oder soll ich es vorschreiben? Ich habe es nicht gepostet, weil du hast ja, nicht geantwortet. Ich habe geantwortet, so, auf jeden Fall hat jemand geschrieben, Meta-Keywords sind so 90er, Zwinker-Smiley und hat dieses Bild, also Philipp schildert für die Zuschauer. Also es war auf einem sozialen Netzwerk, um das zur Erklärung. Auf jeden Fall, dieser Mann hat auf jeden Fall ein rundes Bild mit einer Krawatte und einem engelsgleichen Schulblick vor einem blauen Hintergrund. Kurze hochgegelte Haare. Kurze hochgegelte Haare. Auf jeden Fall hat der Herr Kraus schon den Text vorbereitet gehabt. Genau wie Fotos mit Hemd und Krawatte vor blauem Hintergrund. Also ich habe nicht rechtzeitig geantwortet, aber das hättest du tatsächlich tun dürfen. Ja, weil was? Das war wirklich extrem 90s. Oh Mann, auf ja. Nee, es ist wirklich, also auf dein Urteil kann man sich auch nicht mehr verlassen. Ich war beim Club endlich mal wieder. Ich war, also, weißt du, was der Club ist? Der Club ist der erste FC Nürnberg. Der Club ist der Depp. Der Depp. Ja. Ja, und gestern war ich seit Jahren, weil sie mich emotional einfach zu sehr fertig gemacht haben, über Jahrzehnte, war ich seit Jahren mal wieder dort. Es war voll schön, habe das von zwei Kumpels gekriegt, da waren wir irgendwie zu fünft oder so. Und dann führt dieser verschissene Verein irgendwie 2-0 und verliert innerhalb von 2 Minuten halt doch, 2 Tore. Es war so unvorstellbar. 20 Club. Jahre lang schon so, oder? Es ist immer selber. Also wenn ist es wirklich. Ich hatte einen Arbeitskollegen, an dessen Laune konnte man sehen, wie der Club am Wochenende gespielt hat. Ja, und so wie der spielt, ist es, sag mir so, er hatte nicht viel gute Laune. Ich habe null Plan, aber der ist schon Bundesliga, oder? Immer mal wieder. Zu gut für die zweite, zu schlecht für die erste. Wechselkandidat, okay. Er hat, wie der Dominik halt immer noch da so Hoffnung rausklingen lässt. Naja. Du weißt so, ich habe noch ein bisschen Hoffnung in meinem Leben. So. Also, das mit dem Folgenstart, das haben wir jetzt ja schon mal wieder souverän hinter uns gebracht. Ja, dann lass uns gut sein, ne? Ja, schön war's. Schön, Biergarten. Schön, dass du extra aus München hierher gefahren bist. Ja, jetzt gehen wir in den Biergarten, was soll das? Angebliches Nürnberger Volksfest, habe ich gelesen, also. Oder willst du nicht sein? Ist es ganz schlimm? Naja, das ist halt sehr, sehr voll. Naja, sehr viel Inzest halt auch. Oh, wow! Was denn? Wow. Musst du jetzt die Franken-Stereotype auch noch raus? Ich war mal oder? Eine Stunde alleine, habe ich auf niemanden gewartet. Da wäre ich gedacht, ey, mein Gott, gibt es hier keine Gesetze gegen sowas? Was ist denn los? Was denn? Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist einfach eine... Da ist viel Inzest, ist aber nicht böse. Nee, ich hoffe halt, dass das Inzest war, weil alles. Was du machst? Nein, also das ist wenigstens noch eine vernünftige Erklärung für das, was ich da gesehen habe. Okay, ich glaube, es ist die erste Folge, die wir gleich explizit marken. Und könnt ihr euch vorstellen, dass das mal meine moralische Instanz war? Mein Moralkompass. Ja. Dein Moralkompass. Das war mein Moralkompass. Und da fragt sich noch jemand, wie aus mir jetzt sowas werden konnte. Ist geil. Ja, dann. Na gut, okay, ja, dann sparen wir uns das Volksfest. Ja, wir reden heute, vielleicht wisst ihr es schon, wenn ich den Namen sage. Sagt euch Christian Friedrich Samuel Hahnemann etwas. Ich, hier. Nein. Das wäre jetzt schön, wenn ich ihr glaub, bei den der Name hat schon mal geklingelt, aber null Zusammenhang. Irgendwann wird es wahrscheinlich gebracht. Ja, jetzt fange ich auch schon an. Scheiße. Ja, das Niveau, wo geht's hin? Der so selbstständig war und bei Hermes und dann 50 Cent kriegt pro Paket, oder? Das neue Hermes sind ja. Also nein, ich denke, du kannst kein Grund, kein Vorwissen vor. Sehr schön, ne? Das wäre jetzt auch irgendwie schade, weil ich baue dann so auf zur großen Revelation, das wäre jetzt ja voll blöd. Ja, dieser, nennen wir ihn Sammy Hahnemann, der ist 1755 geboren. Da gehen wir jetzt in eine Zeit, die finde ich recht spannend ist, weil sie einerseits, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen gefärbt, so vom Historiker-Hintergrund her, gar nicht mal so weit weg ist, finde ich. Ja, und es ist, glaube ich, eine der wenigen Jahreszahlen, wo man dein SS-Jahreszahl einfügen und meine Freundin freut sich, weil nicht funktioniert. 1755. Ja, das geht nicht gut. Nee, geht schlecht. Ja, und der Mann ist geboren in Meißen, das ist in Sachsen, und war Sohn eines Porzellanmalers. Ich wollte gerade fragen, Porzellan? Ja, okay. Das war übrigens gar nicht mal so alt damals noch. Also der 1755, da gab es Porzellan erst seit 50 Jahren in Europa. Ist das tatsächlich aus Fernost ursprünglich importiert? Das ist echt spannend. Ich habe da so ein bisschen jetzt so in dieses Rabbit Hole bin ich mal eingetaucht. Das war wirklich immer nur aus China. Das wurde dann importiert, war sündhaft teuer. Und erst 1708 hat ein Alchemist ausgerechnet in Dresden das hinbekommen. Der hat dann so ein Startup gegründet. Hat einen Business Angel sich geholt. Ja. Aber genau. Sekunde, mal dazu direkt die Frage. Das heißt, da gab es nie einen Wissenstransfer, wie das gemacht worden ist, sondern das wurde sozusagen reverse-engineert in Europa. Genau, und es ist nicht das Gleiche angeblich. Also chemisch, da bin ich jetzt überfragt. Okay. Aber europäisches Porzellan und chinesisches ist nicht das gleiche molekular gesehen. Und das haben die Chinesen anscheinend sehr erfolgreich geheim gehalten. Das wurde irgendwie am Kaiserhof wahrscheinlich dann halt sehr zentralisiert nur gemacht und dann, ja, das ging. Und das war über Jahrhunderte so ein Thema, weil halt Europäer voll auf Porzellan abgefahren sind. Ne? Das war halt einfach geil. Man hat halt sonst von irgendeinem Stein gegessen oder Holz wie der letzte Bauer, das geht ja gar nicht. Und Porzellan war cool und dann hat man das in Dresden erfunden und Meißen war dann, wie du ja gleich erkannt hast, eine Porzellanhauptstadt. Jetzt stelle ich mir gerade so ein bisschen vor, dass wie in manchen so fancy Restaurants heute alles auf Schiefertafeln angerichtet wird, damit einfach alles damit angerichtet wird, schaut mega fancy aus und alle sind mega genervt. Ah, blöde Schiefertafeln, schaut immer voll gut aus. Ich will lieber Teller. Ja. Ich empfehle auch sehr den Blog We Want Plates. Das ist eine Webseite mit Sammlungen von absurden Gerichtsanrichtungen. Sowas wie ein winzig kleiner Einkaufswagen, in dem die Pommes angerichtet auf den Tisch gestellt werden. Ja, also es gibt halt so Läden, Gericht im Sinne von Essen? Ja. Okay. Es gibt halt Läden, die tun sich damit hervor, dass sie eben keine Teller benutzen, sondern alles mögliche andere. Und da gibt es halt eben diesen Blog, Sammlung We Want Plates, wo halt die absurdesten Sachen gesammelt werden. Was war dein jüngstes Gericht? Der Tag des jüngsten Gerichts. Was gab's mittags? Ich hatte neulich hier auch in einem Café in der Südstadt eine schöne Getränke- und Speisekarte. Das war einfach so ein Schulheft. Und es waren überall so absichtlich Schreibfehler mit reingeschrieben und dann auskorrigiert. Aber das finde ich eigentlich cool. Das war total schön. Aber man müsste dann jeder mit Hand schreiben, jeder einzelne. Du musstest das ja cool erkennen, das ist ja bei dir in der Nähe. Café Maximilian? Ja, noch nicht drin gewesen, aber ich komme fast jeden Tag vorbei. Sehr nett. Ja, Meißen ist ja bis heute nur für zwei Dinge bekannt. Porzellan? Eins für Porzellan und zwei für was wir heute besprechen werden. Hans Meißner. Aber Rechtsradikale. Der war. Ja, das auch. Genau. Und der drei war wahrscheinlich. Meißner. Es ist in Sachsen, ich gehe davon aus. Ja, und im Gegensatz zum zweiteren, von dem wir jetzt was hören, ist auch das erste Porzellanherstellung vollkommen sinnlos, aber zumindest hübsch. Ja. Trotz dieses Hintergrunds, es klingt jetzt ein bisschen fancy. Porzellanmaler klingt so, als wäre das irgendwie ein hoher Job, aber das war eigentlich ein ziemlicher Hilfsarbeiter. Job damals, also die sind in ziemlicher, nicht Armut, aber so untere Mittelschicht, würde man heute vielleicht sagen, gab es damals nicht, keine Ahnung, halt so Handwerk, aber nicht gerade hoch oben, sind die da aufgewachsen, hatten auch gar nicht mal so viele Kinder für die Zeit, also unser 27. ich glaube insgesamt waren es 5, aber das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber Sammy war das dritte Kind, also gar nicht mal so übertrieben, er selbst würde dann einige mehr haben und ist da, ja, zur Schule gegangen in Meißen, aber jetzt nicht, ja, hier gehen immer Leute vorbei, hoffnungslos. Und halten sich auch noch so laut. Es ist asozial. Und ist dann aber tatsächlich an die Uni gegangen und da merkt man so ein bisschen andere Zeiten, 1775, also da war er dann 20 Jahre alt, das kommt noch halbwegs so hin, ist der an die Uni. Konnte er sich das leisten? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Er hat parallel dazu schon gearbeitet. Ah, er hat wirklich nicht jetzt in seinem Gebiet, also er ist dann Medizin studieren gegangen, Sein Vater war da überhaupt kein Fan davon, was heute irgendwie auch nicht mehr so vorstellbar ist, aber der Vater meinte so, der soll doch was Anständiges lernen. Und sag doch was über den Ruf der Medizin im 18. Jahrhundert. Wir verweisen mal auf Folge, was war es, 31? Ja, aber da würde ich gar nicht mal so sehr zustimmen, denn selbst bis heute ist es, wenn Leute aus einer Arbeiterklasse kommen, ist es für viele schwierig, das Kind studieren zu lassen, weil es einfach eine nicht vertraute Welt ist und man sich da auch sehr unsicher fühlt, so, oh, ist das wirklich was Zukunftssicheres? Mach doch erstmal eine Ausbildung. Jo, das ja, stimmt. Aber was ich jetzt so gelesen habe, war der Vater nicht so wirklich gegen das Studieren. Der war nur gegen die Medizin. Also der hatte da keine Freude dran, dass der Sohn Medizin studieren will. Aha. Und das Studieren selbst war, glaube ich, nicht so das Problem. Der hätte dem halt lieber wahrscheinlich Jura oder sowas, ich weiß es nicht. Aber irgendwas, Venture, wo das Geld halt auf der Straße liegt. Ne? Marketing. So. Ja, ich Marketing. So FH, Marketing-Studium, sowas. Ja, ne? Danke, genau das, was ich gemacht habe. Kommunikationswissenschaft. Da steigt die Stimme irgendwie. So an der FH Nürnberg kann man das dann ganz schön machen. Ja, nein. Inzwischen TH. Ja, ja, FHs gibt es ja nicht mehr, oder? Das sind jetzt ja Hochschulen. Ja, es wurde irgendwann von der FH wurde es zur H und dann jetzt zur TH. Das ist eine technische Hochschule. Ja, ich habe alle drei Sachen in meinem Studium mitgemacht. Ich habe mich an der FH eingeschrieben, die wurde irgendwann zur H und dann Abschluss war in der TH. Also du hast auch richtig schnell studiert dementsprechend. Ja, tatsächlich schon. Also es ist auch so ein bisschen wirr. Ich glaube tatsächlich den Abschluss, den Schein, also hab das Zeugnis ist gemacht. Nicht von der TH, aber das... Die zusätzlichen Sachen, die man dazu kriegt, sind dann schon TH-mäßig gelabelt. Ich denke mal auch, das ist bestimmt das Zeugnispapier, das wollen die erst mal weghaben oder so. Ja klar, aber du warst schon im Übergang. Okay. Wir waren ja an der University of Applied Science, was total fancy klingt. Aber das war ja einfach die englische Übersetzung von FH, ja, oder? Genau. Korrekt. Ja, genau. Das ist auch immer aber, so. Klingt aber richtig gut. Das klingt richtig gut, vor allem in einer Stadt wie Ansbach. Manche Leute würden das Wort Stadt anzweifeln. Sekunde, ist das Regierungshauptsitz? Regierungshauptsitz von Mittelfranken. Ja gut. Das nehmen uns die Nürnberger, glaube ich, seit Jahrzehnten. Als ich mich immer wieder resümiert habe, was ich in meinem Leben alles erreicht habe, habe ich meine alten Schulhefte ausgemistet und habe geguckt, eine Freundin von mir wird dieses Jahr 30 und ich war in der ersten Klasse, als sie geboren wurde. Als sie 30 war? als sie geboren wurde, war ich schon in der ersten Klasse. Okay. Ja, das ist doch... Ach, das war schon die Pointe? Nein, aber keine Ahnung, so die... Was man alles hätte erreichen können in diesem Zeitraum. Ich hätte so viel Vorsprung. Naja. Ich kann dich beruhigen, ich bin jetzt knapp 31 und ich bin in 5 Jahren auch nicht weiter. Also. Ich glaube, du weißt nicht, wie alt ich bin. Ich rechne jetzt gerade nach, weil erste Klasse, dann warst du 6. Okay, ja, let's proceed with the topic. Na gut. Dann warst du langsam mit der Schule, ne? Okay, ja. Also ja, Philipp hat gefragt, wie der sich finanziert hat. Der hat nämlich schon ein paar andere Interessen auch gehabt, die gar nicht mal so unpraktisch waren. Das war so ein Sprachenfreak und der hat während dem Studium und wohl auch in der Schule schon, gut, Latein musste man ja, aber der konnte Französisch, was jetzt nicht ganz so unüblich war. Altgriechisch? Ja, wahrscheinlich, das weiß ich nicht, aber Englisch. Und das hat ihm relativ viel gebracht, weil es damals offensichtlich nicht so viele Übersetzer gab aus dem Englischen ins Deutsche. Aber trotzdem, ne, so 1770er Jahre rum, da ist im englischen Raum schon was passiert in der Wissenschaft. Also da gab es dann gerade im medizinischen Gebiet schon auch ein paar Bücher, die man da übersetzen konnte. Und das hat der im Studium schon gemacht, der Mann. Ah ja. Und hat sich damit halt so über Wasser gehalten. Und das hat er auch dann im späteren Leben immer wieder mal so aufflackern lassen, wenn ihm die Medizin gerade zu blöd war. Dann hat er wieder übersetzt. Kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, weil ich glaube, Übersetzer ziemlich scheiße leben. Kommt darauf an, ich glaube, wenn du wirklich so ein Fachübersetzer bist in einem Themengebiet, wo du dann selber genug Wissen haben musst, um übersetzen zu können, ich glaube, dann geht's einigermaßen. Kann sein, ja. Weil ich kenne so dieses System, dass man ja nach Wort quasi bezahlt wird und so und das schon ziemlich hart sein kann, glaube ich. So 8 Cent pro Wort oder irgend sowas. Ja, das ist schon krass. Das ist schon mittelmäßig gut. Es gibt auch Leute, die für sehr viel weniger schreibend unterwegs sind. Ach, kennst du dich da aus? Man kriegt was mit. Von den armen Kollegen. Von den armen Leuten im Internet. Ja, ich weiß nicht, ob ich die als Kollegen bezeichnen würde, die für 4 Cent pro Wort schreiben, aber... Leidensgenossen? Nein, ich glaube nicht. Dass nicht. Ja, hoffentlich. Jürgen muss sich diesem Leiden, glaube ich, nicht aussetzen. Das will ich hoffen. Aber das ist das Schönste, was du heute über mich gesagt hast. Ja, studiert hat der dann in Leipzig ursprünglich, aber nicht ausschließlich. Der ging dann auch nach Wien für eine Zeit. Da hat er... bei einem der Leibärzte Maria Theresias gelernt, was sicher nicht ganz so schlecht war. und hat dann eine Aufgabe bekommen in Siebenbürgen, in Hermannstadt beim Statthalter dort. Den kannte ich sogar lustigerweise, Samuel von Bruckenthal. Persönlich? Nicht, ja, ich habe gerade über mein Alter geredet. Ne? Wieso hast du eigentlich nur das Chirpen? er darf die Taste da kontrollieren, ist furchtbar. Ich habe die Macht. Und das war ein lustiger Kerl, der dort irgendwie so die Statthalterschaft für die Habsburger übernommen hat. Und der hat das wohl nicht ganz so ernst genommen. Der hat dann den Arzt auch mal eingesetzt, um seine Münzsammlung zu ordnen zum Beispiel. Da hat dann der Samuel hat dann dort irgendwie die Münzsammlung sortiert und irgendwie so, wie sagt man denn, kartiert, ist das das Wort? Wenn du alles niederschreibst und quasi systematisch erfasst. Dokumentiert. Fachbegriff. Und da war er dann auch so 2 Jahre, hat dort wahrscheinlich das erste Mal mit der Malaria zu tun gehabt, was später noch wichtig wird. Also nicht der ausgesetzt, sondern hat immer gekriegt, dass Leute, genau, der krank sind. Es gibt auch so Gerüchte, dass er sie tatsächlich selbst hatte, aber das wissen wir nicht so ganz. Also das kann man nicht so ganz konkret sagen. Hat das auf jeden Fall mitbekommen, war da so 2 Jahre lang und kam dann wieder zurück. Und jetzt haben wir hier einen geografischen Bezug. Der hat dann seine Promotion hier in Erlangen abgeschlossen. Huch. Na schau. Das ist hier um die Ecke. Das ist ja ganz ums Eck. Und Erlangen ist durchaus bekannt als Medizintechnikstadt. Ach doch, okay. Ich meine, das ist ja generell die drittgrößte Uni Bayerns auch, ne? Also Wir werden auch unter anderem, weil ich da auch schon beteiligt war, Kernspin und MR-Geräte entwickelt. Na gut, da ist ja auch Siemens. Ich meine, da. Naja, macht Sinn, ne? Ich wollte jetzt keine Namen nennen, aber ja. Naja. The Elephant in the Room. Ja. Ich wollte gerade sagen, aber mal ganz ehrlich, wenn du aus Erlangen die Uni und Siemens wegnimmst, dann... Dann bleiben noch Taxifahrer und Polizisten. Richtig. Also Polizisten? Ja, das sind so die häufigsten Berufsgruppen, also, glaube ich. Nee, ich bin in Erlangen geboren, aber tatsächlich so Erlangen lebt und atmet davon einfach. Einer der größten Konkurrenten von Siemens ist ja General Electric. Mhm. Quasi ist auch ein Mischkonzern aus den USA. General. Und ja, genau. Und denen geht es anscheinend echt scheiße. Aktuell. Also die kacken ab ohne Ende. Also als ich in der Agentur noch war und mit Siemens zu tun hatte, war das undenkbar. Das war so dieser Riesenkonzern, der quasi immer als Vorbild galt. Und habt ihr 30 Rock gesehen? Ja. Nur Einzelfolgen. Ihr müsst 30 Rock gucken. Das ist absolut brillant, weil GE ist quasi auch der Mutterkonzern von dem Fernsehsender, wo quasi Saturday Night Live läuft. So, die haben NBC oder was haben die? Ich weiß nicht. Ich keine Idee, die haben. Kannst du ja also nicht das sagen. Quasi, da kommen dann auch so, es gibt so diese Überfigur von General Electric, also wie Warren Buffett. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der kommt auch in 30 Rock vor, quasi so eine persiflierte Version von dem, der quasi immer alles besser weiß und halt voll die Genie ist, so bla bla. Und das ist nämlich ganz lustig, weil der Producer von dieser fiktionalen Show, die sie da machen, der ist zuständig für Entertainment und für Mikrowellen. Das ist halt so ein typischer Mischkonzern-Gag. Das ist geil. Total geil, weil da gibt eine Folge, geht es dann drum, dass irgendwie sein Obermanagement den Druck erhöht hat, was irgendwie die Mikrowellen angeht. Und er jetzt halt sich nur weiter aufs Fernsehen konzentrieren kann, wenn er jetzt halt irgendwie die Lösung hat für die Mikrowelle. Aber dann tun sie irgendwie so eine besondere Mikrowelle entwickeln eine Folge lang. Ich finde es aber auch so fantastisch, wenn du Leuten das Logo von Yamaha zeigst und die Leute damit Motorräder assoziieren, kommen die halt nicht drauf, das ist halt irgend so ein Kringel mit so Strichen drin und alles, was ist das? Das ist irgendwas Abstraktes. Deswegen sagst du ja, das sind 3 Stimmgabeln, weil die ja auch einfach Instrumente bauen, sehr hochwertige. Ja, ja stimmt. Ja. Ne, die Japaner machen ganz viel so Mischkonzerne. Ja, also Mitsubishi und Sony und hast du nicht gesehen? Oh, da fällt mir was ein. Ich muss eine Wette einlösen, kann ich das schnell machen? oh Gott. Moment, es sind nur 2 Worte. Akka Kashkai. Okay. Das ist gestern, als wir vom Club heimgefahren sind, hat Simon gesagt, ich soll beliebige Worte als Gag einbauen. Und das ist ein roter Mitsubishi vor uns gelaufen. Und rot heißt Akka auf Japanisch. Aber das wäre jetzt echt cool gewesen, wenn das wirklich ein Gag gewesen wäre. Nein, leider nicht. Okay. Es wurde jetzt auch mit Erklärung nicht besser, ja. Das ist überhaupt nicht witzig. Nein. Aber trotzdem, wir sind uns da einig. Ich lasse es jetzt auch in Zukunft. Bei diesen ganzen gewonnenen Wetten, mit was gehst du da eigentlich raus? Oh, mein Selbstwertgefühl ist einfach viel zu niedrig. Ja, lohnt sich offensichtlich. Gut. Ja. Aber bitte, fahren Sie fort. Ja, also der schloss da hier in Erlangen dann ab, 1779, da war er 24 Jahre alt, so als Doktor. Also der war noch mal schneller als du, glaube ich, Philipp. Sauber. Ja, ich habe auf dem 2. Bildungsweg studiert, von daher keine Chance. Ja. Also 4 Jahre so für einen Doktor, das geht heute, glaube ich, schwer. Und da beginnt dann so ein ganz unstetiges Leben. Der Typ zieht dann die nächsten 20 Jahre quer durch Deutschland. Ich könnte jetzt alle Orte aufzählen, dann fühlen sich die Hörer, die von dort kommen, abgeholt. Soll ich das mal machen? Ja! Das ist ganz spannend, glaube ich, wenn ich einfach dir so diesmal den Beat runterlege. Aber Dominik, ja, leg den Beat runter. Schreibt die dann bitte auch alle in die Meta-Dings, ja, weil das ist regionales SEO. Oh ja, aber mit GPS-Koordinaten. Wo ist der Beat? Du. Hettstedt, Dessau, Gommern, Dresden, Leipzig, Stötteritz, Gotha, Georgenthal, Molschleben, Göttingen, Pyrmont, Wolfenbüttel, Braunschweig, Königslutter, Altona, Hamburg, 2 verschiedene Orte, Möllnmachern, Eilenburg, Sildau, Torgau, das war's. Ja, ich sehe schon. Die Orte. War gut. Wie so eine altersschwache Eisenbahn. Ja, was weiß ich, keine Ahnung. Torgau, ja. Es ist ganz, ganz viele tolle Orte auf jeden Fall. Wir grüßen alle Hörerinnen und Hörer von diesen Orten. Schreibt uns eine Mail. Alle aus Mölln und Eilenburg gewinnen jetzt irgendwas. Ich hoffe, da gibt es niemanden. Welchen Preis lobst du aus? Wir haben ein neues Auto. Wir haben so Aufkleber hier irgendwo. Ja, irgendwie, ich krieg mein Auto. Dominik, du bist doch der Chief of Individual Marketing, wenn du hier so weißt. Oh, ich habe mir und Mikrowellen. Um eine der ebenfalls nervigen Dauerthemen der letzten Monate abzuschließen, ich habe mir tatsächlich ein neues Auto bestellt. Oh. Ist es ein Kia geworden? Das heißt, im Umkehrschluss steht mein jetziges Auto zum Verkauf. Vielleicht findet sich ja jemand. Wollen wir wie beim Papstmobil einfach so eine eBay-Auktion machen? Du, aber ich glaube, wir haben keine 70-jährigen Hörer, die so ein Golf 4 oder was ist das, in so Mausgrau. Hallo, das ist ein Alter, du Arschloch. Herzlich willkommen zu Dominiks Flohmarkt-Ecke. Was möchte er heute wieder loswerden? Aber das gibt mir zu denken, wir haben doch damals ungefähr im gleichen Jahr Auto gekauft. Das heißt, meins müsste jetzt dann auch langsam mal... Wie viele Kilometer hast du drauf? Ich weiß nicht, aber mein Lenkrad, das löst sich quasi auf. Ja, aber das ist ja kein Grund aufzuhören. Nee, aber was habe ich denn drauf? 160 oder so, ja, vielleicht. 195. Ja, es ist auch nicht so viel mehr. Dafür hast du ja ein deutsches Markenprodukt und ich einen italienischen Sportwagen. Soll ich dir was sagen? Der Jürgen haut mich sonst immer verbal, dass ich so viel über andere Dinge rede. Aber ich sag's nur so am Rande. Mach ich gar nicht. Da hast du dir heute nichts vorzuwerfen. Nein. Ich halte euch nur manchmal den Spiegel vor, weil ihr immer sagt, ey, wir müssen heute irgendwie schauen, dass wir schnell rauskommen und dann... Das habe ich noch nie gesagt. Ich schlafe halt ein, was soll ich tun? Ja, kommen wir zurück zu unserem Samuel. In der Zeit hier, so 20 Jahre quer durch Deutschland, da war er dann nicht nur als Mediziner, Arzt tätig, da war dann irgendwie auch Apotheker, da gibt es ein paar Rechtsstreitigkeiten auch. Weil irgendwie durfte man nicht Apotheker und Arzt gleichzeitig sein. Das ist, glaube ich, heute noch so. Weil irgendwie derjenige, der etwas verschreibt und der das verkauft, soll nicht gerade die gleiche Person sein. Das hat er damals schon ziemlich ignoriert. Da gibt es dann so ein paar schöne, ich glaube auch in Leipzig oder so, gab es einen Rechtsstreit. Ging ganz gut rund. Er war dann auch so als Übersetzer immer noch so, immer wieder mal aktiv. Und dann auch als, man könnte es Chemiker nennen, wahrscheinlich eher Alchemist. Hat aber was ganz Sinnvolles erfunden. Der hat so eine Möglichkeit erfunden, wie man das Punchen von Wein erkennt. Oh. Und da hat sich mir echt ein bisschen umgedreht. Damals hat man anscheinend Wein mit Bleizucker gepuncht. köstlich. So ein guter Frankenwein mit Bleizucker, das wär's doch jetzt. Naja, aber zuletzt war da ja so Frostschutzmittel und so, das fand ich jetzt auch nicht besser. Auch nicht so irgendwie. Besser. Ja. Da gibt's eine gute Simpsons-Folge. Ja. Mit César und Hugler. Wir hatten in der letzten Folge darüber. Also ich hab darüber geredet. Ich hab nachgeguckt, die Namen stimmen sogar. Ich bin so happy mit mir selbst. Wie hieß er? César und Hugler waren die zwei bösen Franzosen in der Simpsons-Folge, die den Wein gepuncht haben. Ja, haben Sie ihn auch gepuncht? Sie haben Frostschutzmittel rein. Sie haben Bart ja da stampfen lassen. Das ja, und dann, irgendwie, ja, dann sie probieren erwischt, sie ihn ne? einfach nach 2 Tagen so ein, ja, der hat jetzt genug gereift, jetzt irgendwie machen wir noch ein bisschen Frostschutzmittel rein, damit er besser wird. 2 Tage ist so geil. Und ich weiß gar nicht, halt so super kurz, weil sie einfach keine Geduld haben. Ja, so war es damals auch. Nur Bleizucker, ja gut, andererseits, Frostschutzmittel ist auch schlimm. Ändert nicht viel. Und dann hat er den bleifreien Wein erfunden und seitdem sind wir leider umgestiegen. Gibt's nur bleifrei. Ja. Bei den Autos hat es länger gedauert. Es ist so schwer, man will zur Tankstelle, will einen schönen Bleikraftstoff und es gibt ihn einfach nicht. Da kriegst du aber tatsächlich, Also du kannst wohl Zeug dazu kippen, was sozusagen kaufen, so Blei emuliert, nenne ich es jetzt mal, als Laie, damit wenn du irgendeinen Oldtimer fährst, halt Verbleib braucht, den du trotzdem fahren kannst. Das kenne ich noch vom Mofa damals. Da musste ich ja so eine Mischung aus Öl und Benzin tanken und dann konnte ich das auch selber mischen. Das ist aber bei jedem Zweitakter so. Das ist, das ist auch Rasenmäher und... Und dann bin ich dann immer mit meiner Öltube zur Tankstelle. Das war ganz lustig. Ja, ich hatte eine Tankstelle, die hatte extra Gemisch. Ist nicht bei jedem, glaube ich, so, weil ich tatsächlich... Zweitakter normalerweise schon. Ich habe nur Benzin neulich nachgetankt. Bei was? Beim Rasenmäher. Ja, dann hast du also einen Viertakter. Nehme ich jetzt mal an. Das ist deine Lösung für alles. Nee. Mehr Takte. Wie in der Musik, mehr Takte. Mehr Takte ist immer gut. Ja, also 5 Takte gleich, dann... Nee. Also ich meine, ich bin ja kein Ingenieur, von daher steinigt mich ruhig, wenn ich Scheiß erzähle, aber ich bin fast der Meinung, dass bei 2-Taktern das Standardverfahren ist, gemischt zu tanken und bei 4-Taktern nicht. Aus dem Bauch würde ich dir recht geben. Weil die haben mehr Takte und 2 Takte davon sind irgendwie, oder einer, zum Öl mit in die Brennkammer, in den Zylinder zu ziehen. Aber wer bin ich? Ja, aber als Musiker sage ich, ein 6-Achtel-Takt ist viel besser als ein 3-Viertel-Takt. Vor allem, wenn Blei drin ist. Oder 5-Viertel ist auch schön. 5-Viertel ist ein ganz toller Takt. Was mir da einfällt, für alle, die es nicht wussten, das neue Tool ist jetzt tatsächlich auf Spotify. Und diese. Die mögen Takte. Die mögen Takte. Die und Radiohead. Komische Takte. Ja, damals übrigens so als Arzt hat der Samuel anscheinend nicht so gut verdient. Das kann man sich heute auch irgendwie schlecht vorstellen. Ja. Es gibt so einen Tagebucheintrag, wo er dann irgendwie sich beschwert hat, so. Er hat diesen Beruf wieder mal aufgegeben, weil er mir, Zitat, mehr Aufwand gekostet als Einnahmen gemacht und gewöhnlich mit Undank belohnt hat. Wow, also ich wollte gerade sagen, wenn es ein Beruf halt einfach nicht ist in meiner Warnung, dann wäre es heute modern ein Arzt. Da Kohle, Dank, alles da. Ja, wobei Dank weiß ich nicht. Ja, ich glaube, zu dir kommen schon Leute, sagen, oh, das hilft alles nicht. Und du denkst dir, Alter, du hast einfach einen Schnupfen, geh heim. Ich verschreibe dir irgendwas Quatschiges, damit du hier raus bist, mach meine Praxis leer. Mhm. Ja, gut, okay. Aber die gerade so die alten Damen wollen ja, glaube ich, nur mehr reden. Ja, aber die wollen, ich wollte gerade sagen, die wollen viel Aufmerksamkeit. Ist ja auch verständlich, wenn das dann oft einer der wenigen Sozialkontakte ist, und irgendwo physikalisch vor Ort stattfindet. Echt? Ich habe da kein Verständnis. Ja, es ist halt also das muss ich dir ganz klar sagen. Verständnis auf einer persönlichen Ebene schon, wenn man selber dort sitzt. Auf der Systematik halt nicht, klar. Naja, aber du hast doch, also keine Ahnung, ich finde, dass da wertvolle Ressourcen belegt werden. Genau, gebe ich dir recht. Da kannst du doch dann irgend so einen alten Nachmittag gehen. So, also. Genau, bin ich bei dir, aber sozusagen aus der persönlichen Sicht von, sagen wir mal, von der Oma, die sagt so, heute Abend kommt noch mal Essen auf Rädern vorbei und sonst sehe ich niemand, dass sie mal jemand hat, mit dem sie reden kann, dass sie das dann auch nutzt, verstehe ich halt auch irgendwo. Ja, aber, also, das ist auch wieder ein Exkurs. So, aber das ist ja ein Unterschied, ob das Essen auf Rädern bei dir vorbeikommt und du mit dem 5-Takte quatscht, was zum Beispiel mein Vater macht, der tut jetzt in Pension, tut Essen ausliefern und das sehe ich erster Hand, wie wichtig das ist, dass man halt auch sozial interagiert. Ja. Aber die gehen ja aktiv zum Arzt. Und belegen unnötig. Genau. Aus der Systematik raus gebe ich dir völlig recht. Okay, gut. Ich habe so gern recht. Moralischer Kompass, sage ich nur. Ich habe es immer noch. Ich habe es immer noch drauf. Selbstwertgefühl wieder okay? Ja. Nee, naja, machen wir weiter. Er hat sich jetzt der Samuel nicht abhalten lassen. Also hier so 79 hat er abgeschlossen, ne? Und die nächsten 25 Jahre war er nur unterwegs. Hat aber währenddessen auch mal geheiratet. Moment, wie lange war er jetzt unterwegs? 25 Jahre? Also ich habe jetzt ein bisschen vorgegriffen, aber insgesamt sind es fast 25 Jahre. Also jetzt ist er schon 50 im Rahmen unserer Erzählung. Nee, ich gehe dann wieder ein bisschen zurück. Okay, aber okay. Es gibt so diese Phase in seinem Leben, so ab der wie sagt man, Promotion, ne? Ja. 79, so bis 1834 oder rum, also so ja, knapp 25 Jahre. Da war er an all den tollen Orten, die wir genannt haben. Und ist halt da wirklich so jedes Jahr umgezogen. Das war jetzt so seine Phase. Deswegen habe ich ein bisschen vorgegriffen. 1782, mittendrin hat er in Dessau, habe ich auch genannt, eine Apothekertochter ausgerechnet geheiratet. Das war auch der Hintergrund, warum er dann plötzlich als Apotheker aufgetreten ist. Ah. Weil er dann da irgendwie wohl an das Recht ihres Vaters gekommen ist. Ganz genau kann ich das jetzt nicht nachvollziehen. Eine Henriette. Und die hatten dann trotz all der Umzieherei offensichtlich Zeit und Lust, 11 Kinder gemeinsam zu haben. Also da... Recht klassisch für die Zeit, wo er schnell ist. Ich glaube, spätestens da braucht er einen Job, wo was rumkommt. Würde man denken, ne? Ja. Ja, oder man verkauft die Kinder irgendwelche, nein, ich meine tatsächlich irgendwie so Kinderarbeit oder so ähnliches. Wobei, also ich würde mal sagen, bei Ärzten hat sich das über die Jahrhunderte sehr gewandelt, ja, das Ansehen und auch die Einkommensmöglichkeiten beim Apotheker, glaube ich, dass die schon immer gut verdient haben. Glaube ich auch. Und dass die heute, die haben teilweise Lizenzen zum Gelddrucken. Ah, ich glaube, das ist aber nicht mehr so, wie es früher war. Ich glaube, das gab es mal so unter Kohl. Ja, es war mal eine Zeit, wo das... Und jetzt ist es quasi eingeschränkt. Da gab es auch so ein paar investigative Journalistenberichte über Apotheker und wie die irgendwie ihre Sachen zusammenpanschen und dann für horrende Preise abrechnen können und so. Aber es kann sein, dass es heute nicht mehr ganz so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die halt wahnsinnig auch, genauso wie Zeitungsverleger, von lokalen Monopolen gelebt haben. Dass du nur eine begrenzte Anzahl haben durftest, laut Gesetz. So wie Schornsteinfeger. Ja, keine Ahnung, dass die nicht reich werden. So. Die sind bekanntlich reich. Und heutzutage, also das finde ich ja immer besonders lächerlich. So, die Schornsteinfeger haben so viel Glück. Es gibt ja der Verband der Apotheker macht ja Werbung für, also gegen Online-Apotheken. Und da sind dann so fantastische Slogans dabei wie welche ausländische Apotheke ist mitten in der Nacht für sie da? Ich denke mir, viele, du bist doch auch nicht mitten in der Nacht für mich da. So, keine Ahnung, ich meine, es gibt einen Notfalldienst. Aber das finde ich trotzdem etwas vermessen, dass der Einzelne in der Apotheke quasi als gut darzulegen. Weil der könnte für dich da sein, wenn die einfach so ein Fenster haben, so 10 mal 15 Zentimeter, wo sie irgendwas durchreichen, das ist ja nicht für mich da sein. Also tendenziell ist natürlich schon gut, dass man was bekommt, aber also das ist jetzt für mich nicht das validste Angebot für... Keine Ahnung, Apothekenpreise durchs ganze Jahr. Mhm. Aber gut, mit was sonst wirbst du? Also Beratung kannst du noch werben und sonst? Ja, aber also da muss ich jetzt auch mal echt mal mich gegen Apotheken aussprechen, ne? Was mir wirklich auf den Sack geht. Ja, ich bin ja als Schmerzpatient relativ regelmäßig in der Apotheke und dann komme ich da mit meinem Rezept an und die geben mir jedes Mal diese Hardcore-Schmerzmedikamente, gucken mich an, so als, oh Gott, jetzt käme ich vom anderen Stern und fragen dann, ja, wissen Sie denn, wie man die benutzt und auch so ein junger Mann und mit so und dann fangen die an, mir halt so ein Ohr abzukauen auf so eine Mitleidsart, ja, wo ich mir denke, ey, so Leute, das jeden Monat echt, muss das sein? Ich habe mal in Erlangen, habe ich das erzählt? Das habe ich garantiert schon erzählt. Ich bin mal irgendwie ein bisschen in den Urlaub gefahren. Und ich hab Erlangen? Was? Nein. Wir wollten uns mal richtig was gönnen. Wie nach Italien oder so eine Woche. Ach so. Und ich wollte mir eine Packung Aspirin kaufen. Und meine Frau hat Migräne oftmals. Also was, Tumapyrin 600, 800? Sumatriptan, irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist auch nichts Spektakuläres, was sie da irgendwie einnimmt. Auf jeden Fall habe ich mich angestellt in der Schlange und da waren halt irgendwie drei so rein und dann habe ich mich bei der hübschen Jungen angestellt, so in der Hoffnung, dass ich da drankomme. Und dann war das. Während deine Frau im Auto auf dich gewartet selbstverständlich. Hat? Selbstverständlich. Okay. Nein, aber. Migräne? Tatsächlich, ja genau. Wenn sie unser Kind geboren hat, im Auto, unter Migräne. Nein, aber was ich damit, also letztendlich, be careful what you wish for. Ich war zwar bei der hübschen jungen Apothekerin, habe aber dann quasi zwei Schmerzmittel auf einmal bestellt, wohlgemerkt Aspirin, eine kleine Packung und irgendwie das andere. Auf jeden Fall, ich glaube, sie trug keine Brille, aber stellt euch einfach vor, sie hatte ihre Brille nach unten so. Für was brauchen Sie denn so viele Schmerzmittel? Ich so, Alter, ist das dein Ernst? So, keine Ahnung, das ist Aspirin. Ja, das kann ich mir das bei Amazon bestellen wahrscheinlich. Und halt das zweite ist halt für Migräne und ist in dieser Straße in Erlangen sind allein, also ich realistisch, 6 Apotheken. So, wenn ich in jeder einzelnen eins der beiden Sachen kaufen würde, so, das ist ja schön und gut, dass sie sensibilisiert sind für dergleichen, aber es ist einfach nur noch unrealistisch. Was genau meinst du jetzt mit dergleichen? Naja, Schmerzmittel. Unterstellst du mir Medikamentenmissbrauch? Schmerzmittelmissbrauch. Danke, Dominik. Nein, keine Ahnung. Ja, bei dir ist ja was anderes. Wenn irgendjemand da draußen mein neuer moralischer Kompass werden möchte. Nein, du sagst ja, bei dir haben sie natürlich Angst, dass du das missbrauchst, weil das tödlich wäre, sondern dass du halt irgendwie so ein armer Pup bist, dass du es nehmen musst. Hast du es gerade? Ja, und dann erklären sie mir, wie ich es einnehmen muss und was worauf man achten muss. Und also halt diese ganze Beipackzettel. Mein Vater geht nicht mehr nach Neunkirchen zur Apotheke, weil er erträgt es nicht, wenn ihm jemand sagt, was er tun soll. Ja, soweit komme ich, glaube ich, auch langsam. Oh Gott. Ja, in Amerika wäre leichter, ne? Da werden die Opioids rausgehaut. Ja, wo ist das in Neukirchen, sagst du? Vielleicht gehe ich da in Zukunft hin. Reden die nicht mit einem? Doch, eben doch. Ach, scheiße. Ja, deswegen geht er nicht mehr hin. Gut, also in Amerika, da kriegst du auch die so 500 Tabletten Aspirin oder sowas irgendwie für $5 in so einer großen Dose. Auf der anderen Seite sind dann die Medikamente, die du auch lebensnotwendig brauchst für irgendwas, in Thailand einfach so krachteuer. Absurd, ja. Aber wie wäre es? Phenistin? Ist es Phenistin? Phenistin ist so ein Mückenstich. Nee, das ist was anderes. Wie, eine dieser Opioid-Dinger, die jetzt richtig die Krise angefacht haben, die ja irgendwie so die Stärke von Heroin haben. Ja, ja. Die kriegst du ja so, ich glaube, ein Rezept brauchst du schon, aber das kriegst du halt einfach überall, ne? Ja. Und es wird ja rausgehauen, also da, ja, da passt keiner lang. Dass da jetzt viele in die Abhängigkeit getrieben wurden, so, das ist ja irgendwie ein. Aber ich glaube, dort fragt dich kein Apotheker, das meine ich. Kann das Problem, ja, wahrscheinlich nicht. Naja. Ja, wollen wir mal kurz so einen Zwischenbilanz ziehen. Also wir sind jetzt so ums Jahr 1790. Da war unser Samuel Hahnemann so 35 Jahre alt, hatte schätzungsweise 3 Kinder, vielleicht 4. Aber das ist mir alles doch viel zu steht für eine Nachfolge. Jetzt muss doch mal Dinge passieren. Jetzt kommt ja der wichtige Punkt im Leben. Mm. Er war seit 10 Jahren Arzt, war auch Chemiker, war auch Übersetzer, war in endlos vielen Städten. Und bisher gibt es nichts an seiner Lebensgeschichte, die irgendwie erzählenswert wäre. Aber dann. An einem bestimmten Montag. Einem verhängnisvollen Tag im September. Do you remember? Okay, gut. Ja, irgendwann da nahm er nämlich so einen Selbstversuch an sich vor. Immer ein guter Anfang. Hat sich teleportiert von einem Ort an den anderen, ist aus Versehen eine Fliege mit reingekommen? Wie das nee, er hat China-Rinde zu sich genommen. Das war irgendwie so ein Baum. Und also eigentlich war es die Rinde von dem Baum. Aber hat er wegen gnascht? Auf China-Porzellan? Auf China-Porzellan? Ist das die Erfindung von Lakritze oder LSD? Nee, Aspirin. Geil wär's. Aber LSD, das waren doch die mit den Fröschen, oder? Die haben die Fröschen geleckt. Die den Fröschen geleckt haben. Da musst, aber was hast du denn eingeschmissen, dass du einen Frosch leckst? Nein, aber wenn du an dem Frosch leckst, dann ist es, als hättest du was eingeschmissen. Warum leckst du denn überhaupt an einem Frosch in the first place? Märchen? What? Na, du brauchst eine Einstiegsdroge, um zum Frosch lecken zu kommen, das stimmt schon. Ja, aber hallo, das bilden uns doch Märchen in der Richtung vor. Ja, leck an dem Frosch. Ja, Sekunde, ist das nicht eine Kröte eigentlich? Ja, ist eine Kröte. Der küsst den Frosch ist übrigens ein unterschätzter Disney-Film, wenn ich das mal kurz meine sensible Seite wieder rauskehren darf. Okay. Das ist mit wie heißt der, Tiana? Das weiß ich nicht. Das ist ein relativ neuer, ne? Der auch wieder per Hand animiert wurde. Ja, ich glaube, das ist da immer jetzt. Der in den Südstaaten. Ja, genau, Louisiana und Co. Ja, ich habe den gesehen und tatsächlich schmissige Musik und so. Irgendwie nicht der allerstärkste, aber schön, kann man gut sehen. Aber ich möchte einen Spoiler, das Glühwürmchen stirbt, das ist voll traurig. War das notwendig? Doch nicht. Ist nur woanders. Geht nur woanders hin. Farm Upstate. Mhm. Nee. Ach so. An den Sternenhimmel. Klar. Ja, das ist ein Downer. Das ist voll der Downer. Ja, sonst sind wir bei der Folge 8, dann sterben 80.000 Leute. Oh, egal. Gott, ja, gut. Nicht das Liebe. Das ist wie in so einem typischen Hollywood-Action-Film, wenn der Hund stirbt. Der Hund stirbt, der stirbt. Ja, so. Ja. Alle anderen Toten sind John egal. John Wick. Ja, ja. Oder hier, wie war es, Boomer, glaube ich. Auch in irgendeinem blöden Action-Film, wo irgendwie ein Tunnel explodiert und der Einzige, der herauskommt, ist der Hund. Und alle sind mega happy. Geil. Es gibt auch eine ganz fantastische Webseite und ich habe jetzt auch schon mitgekriegt, dass das, ich kenne eine Dame, die arbeitet in den USA so bei Quality Assurance und die haben durchgesetzt, dass in einem Computerspiel ein Hund streichelbar ist. Weil es gibt einen Twitter-Account, Can You Pet the Dog? Ja. Die twittern einfach immer nur Bilder und Namen von Spielen und ob der Hund, der in dem Spiel vorkam, ist, ob du den streicheln kannst. Hm. Mhm. Eine schöne Geschichte. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier passiert. In Leipzig. Der findet jetzt Aspirin. Ja, nein, auch nicht. Schön wär's. Aber Aspirin kommt noch vor in der Geschichte. Ah, ich hab gedacht, das wäre irgendwie in dieser. Ist das nicht aus irgendeiner Rinde? Oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ah, okay. Ja, doch. Okay. Da ist aber, ich weiß nicht, ob es Aspirin oder der andere Wirkstoff ist, aber irgendwas wurde ursprünglich mal aus so einer Rinde irgendwie gewonnen, ja. Ja, aber die China-Rinde, die kannte der eigentlich aus Siebenbürgen, weil die wird verwendet gegen Malaria. Ah. Und aus irgendeinem Grund ist der jetzt auf die Idee gekommen, dass man doch auch, wenn man die Malaria nicht hat, mal versuchen kann, die China-Rinde einzunehmen. Kann ja nicht schaden. Und er hat mal geschaut, was dann passiert. Und ich zitiere mal, was er dann so gesagt hat. Er sagt, die Füße, die Fingerspitzen wurden mir erst kalt, ich ward matt und schläfrig, dann fing mir das Herz an zu klopfen, mein Puls ward hart und geschwind. Eine unleidliche Ängstlichkeit und ein Zittern setzen ein. Das heißt, er fasst zusammen, im Endeffekt hat er diese China-Rinde zu sich genommen und hatte all die Symptome, die er mit der Malaria an und für sich in Verbindung setzen würde. Also das machen wir gleich nochmal. Genau, nochmal nachwerfen. Aber wir testen das mal an einem Hund. Geil. Ja, das war irgendwie mal so ein Zitat von meinem Vater, ich weiß nicht, was im Zusammenhang, der meinte, es gibt nichts Geileres im Hochsommer als so eine Gehirnhautentzündung, wo man so richtig schön Schüttelfrost hat. Die ganzen anderen Leute schwitzen. Du was ist dein so Vater von Beruf? Ein geiler Bohr. Ein Finanzbeamter, würde man nicht erwarten. Okay. Und der meinte, der hatte halt irgendwie mal sowas, glaube ich nicht, irgendwas weniger. Ja. Aber auf jeden Fall schon so Schüttelfrost und er meinte im Nachhinein so, war richtig geil, ne? Alle anderen schwitzen. Mhm. Du hast Schüttelfrost, ist gut. Ja, und da kam dann dieser Hahnemann, Sammy, auf die Idee, dass ja, wenn er diese Kinderrinde zu sich nimmt und er gesund ist und all die Symptome kriegt, die Malaria hat, und gleichzeitig die Kinderrinde gegen Malaria hilft, dann muss ja Gleiches heilen. Ist der nicht aufgegangen? Ja. Ich glaube auch, jetzt habe ich den Groschen fallen hören. Ja. Worüber reden wir, Philipp? Ich vermute, es hat etwas, also ich habe die Tage eine Gewürzmischung gegessen und da war als eine der Zutaten und so als letztes noch ein Zutat dabei, die hieß Potenzholz. Was? Muss man noch nachlesen, was das ist. Das war eine leckere brasilianische oder so Würzmischung, so für Fleisch, Brasil genannt. Mhm. Die war sehr lecker und da kamen wir dann eben auch auf das Thema Homöopathie. Ah ja, wir reden über die Homöopathie. Ah. Schön. Hast du genügend Alkohol, der dich beruhigt, Jürgen? Ich konnte mich schon ein paar Wochen darauf vorbereiten. Ja, du steckst ihn mit Wasser gerade. Ja. Ich glaube, es gibt halt, du potenzierst ihn, Entschuldigung. Aber hast du wirklich schon versucht, statt den Schmerzmitteln Homöopathie zu nehmen? Das wird doch super. Nein. Don't get him started. Also für die Hörer da draußen, man muss wirklich wissen, dass, glaube ich, nichts auf diesem Planeten den Herrn Kraus so zur Weißglut bringt wie Homöopathie. Das stimmt nicht. Was noch? Falsch eingesetzte Gedankenstriche. Ah, okay, gut. Ja, aber die sind häufig. Ja, eben. Deswegen aber die auch immer so auf die Homöopathie, aber auch. Ja, die ist auch häufig. Ja, also der Hahnemann wird zum Erfinder der Homöopathie, aber da sind wir ja noch nicht ganz. Aber irgendwie dieser Selbstversuch da so in den frühen 1790ern, der hat für ihn dann zumindest mal so diese Idee gezündet, dass das doch so sein könnte. Und er ist ja wohl auch weiter nachgegangen. Aber so. Sekunde, ich verstehe mir noch nicht ganz. Ach so, weil das. In dem Fall haben wir auch wirklich mal ein Ding, was tatsächlich auch dagegen hilft und die gleichen Sachen auslöst. Wobei er ja von der anderen Seite rangegangen ist. Genau. Also es war bekannt, dass das gewissermaßen, also es lindert, glaube ich, nur die Symptome. Mhm. Ich glaube nicht, dass es gegen Malaria hilft, diese Rinde zu fressen. Aber, aber doch. Okay. Und es wurde auch schon verwendet und er ist es dann quasi umgekehrt angegangen. Ne? Mhm. Genau. Und hat das dann so weiter praktiziert, hat wohl auch an sich selbst und an seiner Familie, wir hoffen mal mit deren Zustimmung, weitere Versuche vorgenommen. So, ganz sicher bin ich mir da nicht. Er war dann aber zwischenzeitlich auch mal in der Irrenanstalt tätig, so als Oberarzt. Da war aber anscheinend nur ein Patient. Was? Ja, das war so eine ganz typisch für die Zeit wahrscheinlich. Das war einfach so ein Graf, der hat halt da so eine Irrenanstalt gegründet und hatte halt irgendwie so einen Moment, wo er. Sich? Oder? Nee, der wollte was zurückgeben. So. Der hatte halt so einen. An eine Person. Nee, also das war halt einfach dann. Er wollte zwar was zurückgeben, hat aber trotzdem recht viel Geld dafür genommen. Aha, okay. Also das war, soweit ich das verstehe, schon eher nur kostendeckend gedacht, aber es waren halt echt hohe Kosten. Also das war sehr teuer, da hinzugehen. Es ist nicht so, dass man da jetzt so viel verdient hätte. Und das konnten sich halt nur wenige leisten. Und ein so ein Typ hat sich das halt geleistet. Der kam dahin, der hatte irgendeine, damals hat man es wahrscheinlich Hysterie genannt, wahrscheinlich doch ein komplexeres Problem. Aber das hat dann auch dieser Hahnemann gemacht, hat dann aber wohl auch schon so homöopathische, wie er es später nennen würde, homöopathische Medizin verwendet, hat aber vor allem dann da begonnen, so ganz lange Gespräche zu führen. Und das ist ja auch etwas, was dann in der Homöopathie erhalten bleibt. Und ich würde behaupten, das ist der einzig positive Punkt an der Homöopathie, dass sich irgendwie Zeit genommen wird für diese Anamnese, ne? Also für das erste Gespräch. Bei einem Arzt-Patienten-Verhältnis von 1:1 könnte ich mir vorstellen, dass da auch ein bisschen Zeit bleibt. So für Gespräche. Das scheint ja auch bei homöopathischen Ärzten noch immer so zu sein, obwohl ja schon Leute hingehen, leider. Das ist ja nicht so wenig, dass die ja dann doch gern mal eine Stunde so mit einem Patienten reden. Also das ist irgendwo erhalten geblieben. Die Schlussfolgerungen sind dann meistens halt nicht ganz so geil. Ja, und 1796... Hast du dir jetzt jemanden im Internet einfach gesucht, mir da den Pass auf Homöopathie teilen? Wo habt ihr euch getroffen? Auf so einem Board? Wo nimmst du das denn eigentlich her? Das ist doch jetzt völlig übertrieben, oder? Mein Hass auf Homöopathie. Naja, ich habe jetzt schon... Ich bin ein skeptisch wissenschaftlich denkender Mensch. So, das sollte als Erklärung genügen. Ja, dann ist es schwer mit der Homöopathie. Wenn man, das sind nicht die Grundlagen, die man haben sollte für die Homöopathie. Bist du ein Anhänger? Nein. Okay. Ich halte nichts von Medizin. Das macht dich zum Anhänger. Ja, so den ersten Artikel hat er dann 1796 verfasst. Echt, diese sinnlosen Jahreszahlen, ich krieg's immer noch nicht hin. 96. Und hat da das erste Mal ganz berühmt, das wird heute ja noch von allen zitiert, die irgendwie mit Homöopathie arbeiten. Similia similibus curentur. Das Gleiches mit gleichem heilen? Ähnliches mit ähnlichem heilen. Ähnliches, ja, okay. Genau. Das war so sein Kern, seine Kernaussage, die hat er da das erste Mal so rausgehauen. Und wie gesagt, hat er dann um die Zeit dann auch begonnen, Leute damit zu behandeln, in Anführungszeichen. Was damals ja nicht ganz so schlecht funktioniert hat, wir werden sicher nochmal am Ende ein bisschen drüber reden, dass er damals einfach die Tatsache, dass er nichts getan hat, de facto, um einiges besser war als der Aderlass als zum der Beispiel. Aderlass oder naja, die Brechkur. Ich denke auch an eine unserer vorherigen Folgen, wo du einfach beschrieben hast, wie die Zustände in Krankenhäusern waren. Ja, genau. Und da ist halt vielleicht die Option, du gehst da erst gar nicht rein. Gar nicht so vielleicht schlecht. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, oder du behandelst irgendwas mit Quecksilber oder Arsen. Ja, Arsen, genau. Gab genug Dinge, die gesünder waren als im Krankenhaus. Also, ja. Und ich glaube, das war schon auch einfach die relativ kleine Patientenzahl, die halt dann einfach eine... Mhm. Der hat ja die dann auch alle stationär aufgenommen, wenn er sie dann aufgenommen hat. Und die waren dann in so einem Art Kurheim in Wirklichkeit, wo die den ganzen Tag rumgesessen sind. Ist besser als irgendwo im Krankenhaus liegen mit allen Kranken, ne? Ja. Irgendwann dann, so in der Zeit, fängt er auch an, das Wort zu verwenden, homöopathisch. Also das kommt auch tatsächlich noch von Hahnemann. Heißt übrigens Homeo gleichartig und Pathie ist das Leid. Also ah. Gleiches Leid. Ja, und 1810 ist dann so dieser Höhepunkt eigentlich erreicht, da schreibt er das Hauptwerk. Aber man sagt ja heutzutage auch homöopathische Mengen, das macht aber gar keinen Sinn, oder? Nee, macht doch nicht. Nee, macht Sinn. Also, ich meine, es ist im übertragenen Sinn halt. Ja, aber das ist sprachlich eigentlich Quatsch. So, das hat sich so eingeschlichen, aber das ist eigentlich Quatsch. Okay, aber wieso? Oder kannst du mir ein Beispiel nennen? Naja, hast du noch nie gehört? Also wenn du was sagen würdest, oh, ich habe also keine Ahnung, ich habe einen Cocktail und da ist nur in homöopathischen Dosen Rum drin, ja. Dann willst du ja damit sagen, dass da unglaublich wenig drin ist. Ja. Da ist aber eigentlich gar keiner drin. Das ist eben der Unterschied, ja. Also ist schon nochmal ein Unterschied, ja. Naja, es kommt doch drauf an, wie stark du verdünnst bei der Homöopathie. Ja, da können wir noch drüber reden. So stark, bis nichts mehr nachweisbar ist. So. Naja, Sekunde, das ist aber doch... Also ich will nicht zu sehr vorweggreifen, aber ist das nicht ein Ding, dass du sagst, desto mehr du verdünnst, desto stärker wird es? Ja, das behaupten die, genau. Genau, und wenn du sagst, aber ich will nur eine schwache Sache, dann kannst du ja noch in dem Bereich sein, wo es nachweisbar ist. Aber das wird, glaube ich, nicht verkauft. Also es gibt schon so diese, es wird in D und in C gerechnet. D für DC, also mal 10, also 10-fach-Vermischung, 1 zu 10 und C für 100. Und es gibt, glaube ich, theoretisch D4-Mischungen, wo, glaube ich, noch was drin sein kann, ne, wenn du ist irgendwie... Du kannst halt dann viermal, also du nimmst den Grundstoff, dann vermischst du es mal 10, was rauskommt mal 10, was rauskommt mal 10, das halt viermal. Da ist wahrscheinlich noch ein Molekül von irgendwas drin. Ja. Aber das ist eigentlich die Ausnahme. Weil ich glaube, Standard sind C30, das ist 30 mal 30. mit 100. Okay. Da ist halt nichts mehr drin. Ja, ja. Also das sind diese Hochpotenzen, die klassischerweise verkauft werden. Das ist so irgendwie Verhältnis 1 zu 10 hoch 23 oder so. Ja, irgendwie. Das kommt dann wahrscheinlich raus, ja. Könnte man das sich ausrechnen, aber wenn du halt 30 Mal... Ja, bin ich jetzt auch nicht der Experte. Aber der Gag ist schon, dass da im Grunde nichts mehr groß nachweisbar ist, weil wenn das nachweisbar wäre, dann müsstest du ja irgendwie eine medizinische Zulassung und sonst was dafür kriegen, wenn du das halt wirklich als Heilmittel verkaufst. Verstanden. Das ist auch der Grund, warum in Deutschland und in einigen anderen Ländern du das zulassen kannst, ohne die klassischen pharmazeutischen Tests zu durchlaufen, weil eigentlich ja keine Wirkung vorhanden ist. It seems obvious. That it's bullshit. You would think. Ja, damals, wie gesagt, war das noch nicht ganz so. Und in den 1810er Jahren hat dieser Hahnemann sogar es geschafft, eine Uniprofessur zu bekommen in Leipzig. Und da hat das dann wirklich begonnen. Also so in den 1810ern hat er die ersten Anhänger um sich geschart, die dann ja auch quasi seine Schüler waren oder seine Studenten. Und das war auch der Moment, wo die alte Medizin oder die Anhänger davon dann angefangen haben, ihn aktiv anzugreifen. Was natürlich jetzt jeder weiß, ne? Jedes Marketing ist gutes Marketing. Da ist das schon ein bisschen explodiert, weil er einfach offen, Bekanntheit gewonnen hat. Genau, das wurde halt einfach offen diskutiert und war halt irgendwie ein Riesending. Und Was ich ganz spannend fand, dann trotzdem so in seinen Lebzeiten noch, kommen dann mit dieser größeren Gruppe an Leuten, die das jetzt irgendwie tangiert oder die damit irgendwie arbeiten, kommen dann auch schon die ersten Spaltungen, weil sobald es ein paar Leute gibt, die was machen, sind unterschiedliche Vorstellungen. Und die hat der Hahnemann sogar selbst auch so mitprovoziert. Und da merkt man so richtig die, wie nennt man denn das? Inconsistencies, die nicht konsequenten, wie sagt man denn? Inkonsistenten Teile seiner Thesen. Er hat dann 1828 ein Buch über chronische Krankheiten geschrieben, wo er dann so zurückgerudert hat und hat dann gesagt so, ja, im Endeffekt, ja, das stimmt schon mit dem Ähnliches, heilt Ähnliches, aber bei chronischen Krankheiten stimmt das nicht so ganz. Und dann hat er dann halt wirr herumgeschrieben über sogenannte Miasmen. Habt ihr schon mal über Miasmen geredet? Ja. Ja. Die Miasmentheorie steht der, oh, der Bakterientheorie entgegen. Nee, der, was war's? Es gab zwei so Theorien. Das ist schon die, ja. Einmal die Miasmen und einmal die Virenbakterien, irgendwas. Ja, ja, genau. Die halt im Prinzip davon ausgeht, dass es Verunreinigungen im Körper gibt, die so oder so bedingt sind. Ja. Und hat dann gesagt, ja, dann muss man ja die Miasmen bekämpfen und kann nicht die Symptome bekämpfen, was ja eigentlich für die Homöopathie heute ein ziemlicher Fortschritt wäre, weil die agieren ja nur auf Grundlage von Symptomen. Also es wird ja in der Homöopathie nicht angenommen, dass es einen Grund dahinter geben könnte. Also das ist nicht vorgesehen, ne? Also es wird auf Symptome behandelt. Also das heißt, wenn du Übelkeit hast, behandelst du gegen die Übelkeit und nicht, was sie auslöst. Genau, ja. Aha. So okay. Verstehe ich es zumindest. Man möge mich korrigieren, aber so scheint die Methode zu sein. Man spricht lange mit dem homöopathischen Arzt über Arzt. Ja, wobei, wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es doch sogar für die verschiedenen Präparate, und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, weil es nur so 500 um die Ecke gehörte Sachen sind, dass du sehr spezielle Mittel gegen spezielle Sachen kriegst. Ja. Und wenn du halt sagst, oh, das hat nicht geholfen, dann hast du ja offensichtlich das Falsche genommen. Mhm. Ja, so ist, das sagen ja auch die Verfechter von Homöopathie, sagen ja, wenn die ganzen Tests dann rauskommen, die irgendwie Leistung oder keine Wirkung beschreiben, dann sagen die ja, das liegt ja daran, dass jeder Patient eine sehr individuelle Dosis von einem sehr individuellen Wirkstoff in Anführungszeichen bekommt. Mag sein, aber im Endeffekt. Aber bei den, also das muss man vielleicht konkretisieren, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich glaube, dann kommt die Absurdität erst raus. Also was mir neulich erzählt wurde, ist, dass das dann zum Beispiel, es gibt ein explizites Mittel, gegen Kopfschmerzen Kopfschmerzen am Abend, wo dir gleichzeitig dein rechter Fuß wehtut. Aha. So, also wirklich so spezifisch ist es dann quasi, also es muss ja nicht zugelassen werden in dem Sinne, aber so ist es dann eingekippt. Da denkst du so, okay. Aber ich glaube, das ist ja genau die Stärke, warum es die Leute abholt. Weil es etwas ist, wo man sich Zeit nimmt für diese Diagnose und nicht sagt, ja komm, du hast Grippe, geh heim, geh ins Bett, sondern wo man drüber redet und dann du das Gefühl auch für dich hast, oder wird was ganz speziell für mich rausgesucht. Ja, diese Gefühlsebene dann, darf man da nicht unterschätzen, logisch, was da die Heilfaktoren ausmacht. Ich meine, darauf basiert ja dann auch der Placebo-Effekt zu einem guten Teil, ne? Dass du dich ja auch abgeholt fühlst. Kann man ja nicht unterschätzen. Das ist super wertvoll. Wobei ich jetzt auch von Medizinern gehört habe, dass der tendenziell überschätzt wird. Also das scheint jetzt nicht ganz eindeutig zu sein, aber wie gesagt, ich kenne mich. Wenn du die Scheiße am Fuß hast du die Scheiße am Fuß. Da bringt der Placebo-Effekt auch nichts. Ja, also weiß ich nicht, wie mächtig der Placebo-Effekt, wie misst man das auch, weiß ich nicht. Aber ich schätze, der kommt zu einem guten Teil davon, dass eben diese Ärzte sich auch die Zeit nehmen und dir dann was in Anführungszeichen speziell auf deine Krankheit Ausgelegtes geben. Ja. Dass das dann keine Wirkung hat, ist ein anderes Thema, ne? Ja, aber das ist ja auch was, warum man das auch gut mit Kindern machen kann. Und auch wenn man es nicht mit Zuckerkügelchen macht, macht man sowas ja im Laufe von der Kindererziehung so oder so. In der einen oder anderen Richtung mal. Ich wollte gerade sagen, das ist doch der Klassiker, wenn du irgendwo so ein Zeltlager leitest und dann sind Kinder dabei, die Heimweh haben, und dann gibt es eine Tablette gegen Heimweh. Das ist halt nichts anderes als Zucker und die hilft eigentlich immer. Genau, das hatten wir jetzt durch. Unsere Große ist gerade auf einem Zeltlager und hat sich vorher schon wochenlang ins Hemd gemacht. Sie hat sich quasi aus Angst vor Heimweh, wollte sie dann schon gar nicht hin. Und sie hat dann auch irgendwie Heimweh-Tabletten. Das sage ich jetzt natürlich nicht, vielleicht hört sie es, aber das waren Tic-Tacs. Ja. Und ich glaube, dass auch so Sachen wie Reiseübelkeitstabletten, diese Kaugummis, die es dann gibt, ich glaube an dem Wirkstoff nicht so wirklich. Und ich meine, da ist es ja auch okay und da habe ich ja auch überhaupt kein Problem damit. Und das ist ja auch tatsächlich, wehre ich mich nicht dagegen, wenn meine Kinder mit Zuckerküchen behandelt werden. Aber man muss das Ganze doch auch wissenschaftlich richtig einordnen. So, und da habe ich Schwierigkeiten mit. In dem Fall ist es ja was anderes, weil es irgendwie so ein nicht medizinisches Problem ist. Mhm. Genau. Und du kannst es dann quasi psychologisch irgendwie behandeln. Eine Mischung aus Zuneigung, Ablenkung und genau. Ich wollte sagen, du nutzt halt einfach bewusst ein Placebo in dem Moment. Genau. Aber vor allem bist du dann als Elternteile dann auch dir dessen bewusst. Und dann ist es halt eine ganz andere Thematik einfach. Ja, ich hoffe ja auch, dass das so den homöopathischen Medizinern, so möchte ich sie gar nicht nennen, aber dass denen das auch bewusst ist. Aber ich habe da nicht ich zweifle da dran. Ich will denen ja nicht unterstellen, dass sie jetzt irgendwie böse Leute sind und ich hoffe, dass, wenn Leute wirklich ein ernsthaftes Leiden haben, ein guter Teil dieser Homöopathen auch nicht homöopathische Mittel verschreibt. Aber ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Naja, also man muss denen auch zugutehalten, es gibt schon auch welche, die bei bestimmten Dingen dann Leute weiterverweisen an andere Ärzte. Soll die Hoffnung sein. Ja. Also das gibt's schon auch. Aber ganz oft können die das auch selber, weil es sind oft Hybrid-Sachen, ne, wo Leute nicht nur homöopathisch Mittel verschreiben, sondern auch. Ja, klar, aber wenn dann Leute mit Krebserkrankungen irgendwie mit Zuckerkuchen behandelt werden, so, das ist halt dann einfach schwierig. Wobei ich mich frage, wie oft das jetzt wirklich passiert. Puh. Weiß ich nicht, ne? Ich glaube, es ist jedes Mal ist jeder Einzelne, ja klar. Nee, ich glaube, es ist halt auch für viele erstens der Gedanke daran, sowas wie eine Chemotherapie anzugehen, ist natürlich so erschreckend und so gruselig, dass man halt erst viele andere Optionen durchprobieren möchte. Und auf der anderen Seite, wenn dann auch die meisten Mediziner sagen, also hier, die Aussichten sehen einfach nicht mehr gut aus, probierst du halt noch alles durch. Ja, das verstehe ich vollkommen, wenn wirklich so alles aussichtslos ist, dann nehme ich alles. Aber monatelang alles andere ausprobieren, ist halt ein ziemlicher Scheißweg gegen Krebs. So. Im Anfangsstadium insbesondere. Naja. Bin ich total beide. Das ist ja auch, hat nicht sogar Steve Jobs gesagt, dass er sehr bereut hat, dass er so viele Sachen ausprobiert hat, bevor er auf klassische Medizin gegangen ist mit seinem Leiden am Ende? Weiß ich nicht genau, aber ich meine, das sieht man ja schon oft, wie schnell das geht. Und da ist einfach Zeit ein kritischer Faktor. Mhm. Okay, bevor wir jetzt tief abtauchen, lassen wir das mal. Da kommt sicher nochmal. Ja, also jetzt haben wir so in den 1820er Jahren eigentlich so die ersten Streitigkeiten in der Szene, aber das ist schon auch der Moment, wo die Homöopathie so richtig abhebt. Also auch in Deutschland oder gerade in Deutschland, aber dann auch in Frankreich zum Beispiel, in England, gibt es dann plötzlich homöopathische Krankenhäuser zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, ist ja super für ihn, er kann ja übersetzen, dass es weiterträgt in die Welt. Ich glaube, dass er das aktiv tatsächlich gemacht hat, selbst seine Bände zu übersetzen, aber er hat das sicher in die Wege geleitet. Ja. Gehe ich jetzt mal aus. Und ganze Krankenhäuser, die nach seiner Methode quasi. Ja, da gab es echt Krankenhäuser, die nach der Methode gearbeitet haben. Also nochmal, im Kontext dieser Zeit finde ich das unglaublich sinnvoll, das war sinnreich. Sinnvoll, ja. Also da kein Wunder, dass das da irgendwie abgehoben ist. Und der hatte auch echt strikte Regeln. Also das war schon noch um einiges mehr als jetzt nur Zuckerkügelchen. Die gab es damals in der Form ja noch gar nicht. Sondern er hat halt irgendwelche Mittel gegeben, die wahrscheinlich relativ reingehauen haben, weil er das mit der Verdünnung noch gar nicht so drauf hatte. Aber vor allem diese Umweltthemen waren da halt extrem wichtig. Da gab es Alkoholverbot, da gab es Koffeinverbot. Oh. Die hatten irgendwie Zeiten am Tag, wo sie halt also stundenweise an der freien Luft sein mussten und ich weiß nicht was. Und halt einfach Erholung und nicht so viele Leute um sich. Also er lernt das wahrscheinlich schon wahnsinnig viel gebracht und ein ordentliches Umfeld geschaffen. Eben, ja. Und ich glaube, das war so ein Mittel, wo halt damals, ich finde es immer schockierend, 1830er, da denkt man irgendwie, das wäre schon so halbwegs modern. Aber da gab es echt noch viel so Adalas-Sachen und so, ne? Ja, ja klar. Wir werden es nachher mal sehen. Da komme ich dann später nochmal drauf. Aber es gab da auch, ich glaube, es war die Cholera, wenn ich jetzt mal kurz vorgehe. Ja, Cholera. Da haben dann echt andere Ärzte zum Beispiel ein Trinkverbot ausgesprochen, was halt wissenschaftlich überhaupt... Also man sollte keine Flüssigkeit zu sich nehmen, wenn man die Cholera hat, weil das in der damaligen Meinung die Krankheit befeuert, was vollkommen krank ist. Ich wollte sagen, das sagt dein Kreislauf ja in Ulkomenik, ciao. Klar, hey, nach zwei Tagen bist du weg. Ja. Und der hat halt gesagt, hey, das ist Blödsinn und hat den Leuten Wasser gegeben. Ey, das macht einen Unterschied. Also, es war schon eine andere Zeit. Ne? Ja, was dann aber noch einen viel größeren Aufschrei in der Szene, aber dann auch in der Medizin im Allgemeinen gebracht hat, war aber dann diese Idee der Potenzierung. Und da kommen wir jetzt ja dann wirklich in den Kern der Homöopathie, das in den ersten Jahren, Jahrzehnten gar nicht so eine Rolle gespielt hat. Aber er hatte dann angefangen, immer kleinere Dosen zu verschreiben. Ne? Also der war von Anfang an ein Fan von kleinen Dosen, was jetzt nicht ganz dumm ist, wenn man Quecksilber verabreicht. Aber so diese Verdünnung hatte er nicht von Anfang an drauf. Da hat er dann in den 20er, 30er Jahren damit begonnen. Und du hast dir die Idee schon angesprochen vorhin, so, dass halt im Prinzip die Wirkung stärker werden soll, je mehr du es verdünnst, was jeglichem Naturgesetz widerspricht. Aber es ist wie Liebe, sie wird auch mehr, wenn man sie teilt. Genau. Da. Wow, sowas von Jürgen. Es ist auch mit Zellen so, also ich meine, Zellen werden auch mehr, wenn sie sich teilen. Klar. Das ist jetzt nicht so besonders. Das wäre so geil, wenn der Jürgen einfach am Ende der Folge voll dir überzeugt wird. So, jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, macht das eigentlich total viel Sinn. Na, der hat gerade Kaffee und Alkohol verboten. Das ist schon ziemlich schwer, mich damit anzufreunden. Das ist echt hart. Ja, und irgendwie scheint der auf so einer Reise mit einer Kutsche draufgekommen zu sein. Aber Sekunde, jetzt stelle ich mir gerade vor, so, ja, wenn du halt richtig starken Kaffee meinst, also sprich potenzierten, aber wenn du halt total blanken nimmst, das ist nicht so wild. Stimmt, ja. Hat aber auch weniger Wirkung. Nicht ganz homöopathisch. Ja, ja. Auf einer Reise? Ja, irgendwie ist er auf einer Reise so draufgekommen, wie auch immer man zu dieser Schlussfolgerung kommt. Da hatte er das Zeug so hinten auf dem Pferdefuhrwerk und es wurde so richtig schön durchgeschüttelt und er war dann der Meinung, dass dadurch jetzt irgendwie mehr Wirkung vorhanden wäre. Ach so, ja, schütteln ist ja auch so ein wesentlicher Bestandteil. Stimmt. Schütteln ist ganz wichtig. Ja, genau. Du musst quasi, du mischst es 1:1, 1:10 oder 1:100 und dann musst du es schütteln, weil durchs Schütteln, da potenzierst du es und im Endeffekt ist es Magie. Irgendwie schütteln und auf den Tisch schlagen oder so. Genau, das ist ganz gut. Man kann es aber auch zerreiben, wenn es irgendwie eine feste Stoffe, kann man auch reiben, das gibt es auch, so wie so einfach so ein Mörser oder so. Auch da muss ich gerade wieder an die Simpsons denken und die Folge, wo er die Bierdose in diesen Farbmischer im Baumarkt spannt. Stimmt, das weiß ich nicht. Die dann so mit einer Maschine so ganz krass durchgeschnitten wird und dann so wabert und so sich schon so verbiegt. Das ist so eine Clipshow, als es noch nicht so viele Reruns gab, weil also, das ist so eine ganz viel Rückblenden-Folge. Nee, das ist so eine Rückblenden-Folge, weil dann wird er verletzt und dann reden so an, oh, er ist verletzt, ach ja, weißt du noch, wie das damals war? Und dann sind lauter so Rückschauen auf alte Folgen. Kann sein. Ja, stimmt, das gibt es inzwischen gar nicht mehr, oder? Selten. Also nicht mehr neu produziert, dass man sowas macht, weil du kannst ja die ganzen Folgen heute problemfrei nachgucken. Ja, klar, logisch. Ja, auf jeden Fall, das Schütteln ist ganz wichtig, weil dadurch merkt sich das Wasser, was es zu tun hat. Das ist im Prinzip die Logik. Du nimmst Wasser, also destilliertes Wasser oder auch Alkohol, was sehr kontraproduktiv ist, weil er eigentlich Alkohol verboten hat, aber heute wird ganz viel homöopathische Medizin mit Alkohollösungen gemacht. Naja. Und aber dann, so Cocktails sind ja dann quasi okay. So. Ja, Cocktail ist perfekt. Weil die genau schüttel ich ja. Und dann schüttelst du es und dann merkt das Wasser ja, da ist ein Stoff im Wasser, 1:100 oder so. Und die 99 Teile, die nicht der Stoff sind, merken sich, was sie zu tun haben. Und dann kannst du es immer weiter verdünnen. Das ist die Logik. Ist der James Bond jetzt in Wirklichkeit homöopathischer Anhänger, wenn er Shaken Not Stirred sagt? Oh Gott. Da. Und ist Butter dann so homöopathisch verarbeitete Milch, wenn man die so verschüttelt, dass sie dann ausbuttert? Das wird nicht besser. Nee. Willst du noch mehr sagen? Nee. Spraydosen. Ich lasse es. Irgendwas. Von. Sprühsahne. Irgendwas gibt es noch. Auch nicht. Da gibt es noch ein paar. Nee. Okay, gut. Nee. Aber auch da muss man jetzt sagen, dass es für damalige Zeit, zumindest jetzt wie bei den Miasmen ja auch, die Ideen gab es ja. Also da haben die Leute auch dran geglaubt. Das hat sich Vitalismus genannt, wo die Leute so über diese Lebenskraft gesprochen haben, die halt dann im Wasser auch sein könnte. Aber das war halt alles in der Zeit, bevor wir halt wussten, was Bakterien sind, was Viren sind, wie alles funktioniert. Ja, aber das eigentliche Problem ist doch, dass wir eigentlich nicht so eine richtig ordentliche wissenschaftliche Methode mit Versuch, Ausprobieren, Doppelblindstudie, also oder These aufstellen, These prüfen mit einer ordentlichen Doppelblindstudie. Klar. Oh nein, das ist nicht das Problem, weil das gab es damals nicht. Ja, dass man damals sowas ausprobiert, vollkommen okay. Aber dass man irgendwann an diesem Punkt, wo man dann genau mit solchen Dingen Sachen verifizieren kann oder falsifizieren, dass man dann nicht irgendwann gesagt hat, ja, okay, war nett. Okay. Jetzt legen wir es zu den Akten. Dann würde ich sagen, da liegt das Problem. Das wäre das Problem aus der heutigen Sicht, aber für damals, dass es überhaupt aufgekommen ist, ist, dass du dieses Prinzip der wissenschaftlichen Methode noch nicht in der Form hast. Und wenn du, wie du gesagt hast, einfach eine positive Umgebung schaffst, dann hast du halt eine verfälschte Studie schon. Weil du testest nicht nur das Medikament, sondern du testest jemanden, den du in eine gesunde Umgebung steckst und ihm das Medikament gibst. Klar. Ja, aber es sind ja ganz viele Sachen. Also ich glaube, was Jürgen gerade sagt, so Chirurgie war ja damals auch ein Schlachtfest. Ja, so. Hey. Und das hat sich aber irgendwann gezeigt, dass es schon in Ordnung ist, wenn man halt die und die und die Optimierung vornimmt. Ja. Zum Beispiel Hände waschen. Ja. War einer der größten Durchbrüche desinfizieren. In dem Thema. Ja. Semmelweis, ja. Ja, aber klar. Und es stimmt schon, da hat Jürgen schon recht. Ne? Also irgendwann hätte man halt sich dann sagen können, ja, okay, wir werden jetzt nicht aus Traditionsbewusstsein weiterhin Homöopathie machen, wenn unsere wissenschaftliche Methodik, wie sie aktuell ist, dagegen spricht. Ne? Aber das ist halt nie geschehen, weil es halt immer genug Anhänger gab, die das irgendwie durchgesetzt haben. Ne? Naja. Aber gut, aber damals, wie gesagt, war das alles noch nicht ganz so wild und auch nicht ganz so absurd. Es war falsch, aber nicht absurd. So würde ich es jetzt mal sagen. Ne? Ja. Ich sag ja auch, bis heute ist es ja nicht verwerflich, finde ich, eine These aufzustellen, die halt, also, weil, wie soll er es besser wissen, zu sagen ein, oh, ich glaube, das wirkt mehr, wenn ich es mehr verdünne, aber dann musst du es halt sozusagen ordentlich gegenprüfen. Kommen wir später nochmal am Rande dazu, das, in der Richtung habe ich noch was später. Spannend. Sehr schön. Ja, aber klar, also wie gesagt, ich würde immer so ein bisschen, ich glaube, da sind wir uns ja einig, so ein bisschen eine Lanze brechen für die Zeit, in der das Ganze war. Natürlich. Das kann man, glaube ich, schon machen, finde ich auch nicht ganz falsch. Und ja, und sein Grund war ja natürlich für diese Verdünnung auch schlichtweg praktisch bedingt, weil er halt hochgiftige Stoffe verabreicht hat. Ne? Ja. Weil wenn er sagt, hey, er findet jetzt Dinge, die irgendwas auslösen als Symptom und das ist dann das Heilmittel, dann ist klar, dass diese Dinge wahrscheinlich ziemlich schädlich sind. Ich wollte sagen, du kannst ja ihm nicht weiter Quecksilber und Fliegenpilz und was das nicht für alles gibt. Klar. Das gibt's heute gar nicht mehr, oder? Doch, aber es wird halt so stark verdünnt, dass es scheißegal ist. Es wird Arsen und Quecksilber nach wie vor verdünnt. Das muss nicht geprüft werden, weil es so stark verdünnt ist. Genau. Okay, krass. Ja, weil es halt wissenschaftlich, es ist halt so marginal. So marginal oder so unwahrscheinlich, dass ein einziges Molekül überhaupt in einem so einem Kügelchen drinnen ist. Statistisch gesehen, dass es vollkommen irrelevant ist. Ja. Tatsächlich über den Genehmigungsprozess von homöopathischen Mitteln, sollten wir nicht dazu kommen, können wir ein schönes YouTube-Video verlinken. Böhmermann? Bitte? Das von Böhmermann? Nee, das von, auch gut. Ah, wie heißt denn die Frau, die macht so ein bisschen wissenschaftliche Betrachtungen in so kurz und knapp geschnitten, läuft auch bei Funk unter dem Label von Funk mit. Ah, okay. Muss mal nachgucken. Aber das ist nicht diese Vietnamesin, die mit Harald Lesch gemeinsam auch. Genau. Doch, ich weiß nicht, wie die heißt, aber ja. Aber ich weiß nicht, wie die Sendung heißt, von daher. Die macht doch mit Harald Lesch so Sachen im Bayerischen Rundfunk. Weiß ich nicht, genau. Ja. Na gut. Aber auch das Böhmermann-Video kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ja. Ich meine, ging ja groß rum, aber. Ja. Ja. Übrigens auch Hahnemann, und da merkt man halt schon, dass die Debatte, so diese wissenschaftliche Debatte, gab es damals ja schon. Es gab nur die Methodik nicht so richtig. Mhm. Und er wurde schon auch angegriffen dafür, dass wissenschaftlich er halt nie erklären konnte, warum das jetzt genau funktioniert. Ja, ja. Und er hat auch selber dann irgendwie sich verteidigt, also in starken Anführungszeichen. Und da merkt man schon, dass er halt nicht in der wissenschaftlichen Welt wirklich angesiedelt ist, wie wir sie heute sehen würden. Er hat dann Zitat gesagt, da dieses Naturheilgesetz, er meint jetzt das Ähnlichkeitsprinzip, sich in allen reinen Versuchen und allen echten Erfahrungen der Welt beurkundet, die Tatsache also besteht, so kommt es auf die scientifische wissenschaftliche Erklärung, wie dies denn genau zugehe, überhaupt nicht an, und ich lege wenig Wert darauf, dergleichen zu versuchen. Scientifisch ist wie Science. Scientifisch, aber mit welcher Sache begründet? Also er sagt, ja, weil man es ist halt so, sagt er. Genau, ja, aber weil man das aus der Welt kennt, brauche ich das ja gar nicht beweisen. Nein. Ja, aber was ist denn sein Beispiel in der echten Welt, wo das funktioniert? Das verstehe ich. Ich glaube, er bezieht sich auch darauf, dass er eben Menschen in Anführungszeichen geheilt hat. Also dieses klassische, wer heilt, hat recht. Genau, was er heute noch ganz, also ich glaube darauf. Das war ja früher auch noch ein Problem, weil selbst unser Listers, der musste ja ganz schön auf Welttournee gehen und die Leute von seinen Erfahrungen überzeugen, obwohl es ja Tatsache war, dass er es besser gemacht hat als alle vorher, indem er Dinge desinfiziert hat. Genau. So, und selbst der hatte Schwierigkeiten, das irgendwie in die Welt hinauszukriegen. Das ist eigentlich lustig, weil irgendwie gefühlt hatte der Hahnemann gar nicht so große Schwierigkeiten. Also aber das ist genau andersrum. Ja. Weil seit er so in Leipzig seine Professur hatte, hatte der seine Anhänger und die sind gewachsen. Ne? Dann aber andersrum, ich glaube, sonst wäre es keine Story. Na gut, ja. Ja, stimmt. Schade wäre es dann. Dafür hat die Homöopathie ihr Dasein verdient. Ja, und man kann sich jetzt ja vorstellen, damit mit diesen ganzen Entwicklungen, dass seine Bekanntheit extrem zugenommen hat. Und der war schon so ein bisschen ein Rockstar dann auch. Und gerade zu den 1830ern, da war der Mann ja schon ziemlich alt. Da war der in seinen späten 70ern und man hat dann halt schon ihn auch irgendwo respektiert als so den alten Herr der Wissenschaft, auch wenn er das nie war. Aber gut, da fehlt jetzt auch diese Zeit rein, wo er über die Cholera ganz stark geschrieben hat und alles, was halt irgendwie homöopathisch behandelt wurde, bessere Ergebnisse erzielt hat als die alte Methode, nicht trinken und so. Und das hat ihm natürlich ganz gut auch genutzt und er hat dann seine letzten Jahre wirklich so als eine Art Guru verbracht. Seine Frau ist dann 1830 gestorben. Er hat dann 5 Jahre später eine junge französische Patientin von sich geheiratet. Natürlich, klar. Nicht verkehrt. Klar, eine Melanie Dervilly. Und ich bin nicht besser als Jürgen, wenn es um die französischen Aussagen geht. Aber mit einem schönen, ungewohnten österreichischen ganz schlimm, Einschlag. Ja. Wird nicht besser. Also um jetzt mal so ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. Sie war bei der Hochzeit 1835 34 Jahre alt, er war 79. Also immerhin 34, also ich meine. Immerhin, ja, hätte auch 17 sein können. Hat sich gut was gegönnt. Er ist dann mit ihr auch nach Paris gezogen und hat dann so seinen Lebensabend in Paris verbracht, wo er 8 Jahre später dann gestorben ist, aber da war er dann ja auch schon. Aber Geld hat dann später in seinem Leben quasi keine problematische Rolle mehr gespielt. Also das war dann quasi. Geld war im Prinzip erledigt. Ich weiß nicht genau ganz konkret, womit er es verdient hat, ganz stark mit den Verkäufen seines Buches. Also sein Hauptwerk hat er da 1810 veröffentlicht. Kommt mal, so viel Geld schon verdient durch die Verkauf von Büchern in dem Zeitraum? Ich glaube, damals hat er relativ gut verdient, weil die gesamten homöopathischen Kliniken und all diese Leute, die das nachgemacht haben, die haben sich das kaufen. Alle gekauft. Ich habe den Namen noch gar nicht genannt, das wird ja auch heute noch Homöotie, das Buch. Homöoidiotie. Das Organon der Heilkunst, oder damals hieß es am Anfang noch Organon der rationellen Heilkunde. Mhm. Und das war schon ein, ja, weiß ich nicht, ob es ein Bestseller war, aber das hat schon ganz gut verkauft. Also da hat er sicher was verdient. Und dann halt in seinen Praxen. Also er hat dann auch in Paris im hohen Alter noch eine Praxis betrieben und hatte da auch recht hochkarätige Kundschaft, die so in Paris bekannt war. Ich kannte keinen der Namen, aber wenn man gebildeter ist, kennt man die sicher. Ich habe die jetzt nicht dabei, leider. Kann man ja mal googeln. Also der war dann schon in der High Society in Paris ziemlich involviert und ich schätze, da Kohle war kein Problem. Nee, also würde mich sehr wundern. Ja, und er starb dann 1843 im Alter von 88 Jahren in Paris. Und wenn man sich jetzt denkt, 88, da hat er auch irgendwas richtig gemacht vielleicht. Mit 88 Jahren, da hört das Leben auf. Genau. Und er war dann auch bis zum Ende, vielleicht wenig überraschend, sehr von sich und seiner Leistung überzeugt. Ne? Und es ist so ein Zitat von ihm überliefert, wo er sagt, ich rechne mir es zu eher in neueren Zeiten der Einzige gewesen zu sein, welcher eine ernstliche und redliche Revision der Arzneikunde angestellt hat. Ja gut, aber wenn er auch so viele Anhänger hatte und Kliniken, die nach seinen Lehren agieren und Erfolge haben, warum soll denn ich an sich selber glauben? Ja klar, also zu dem Zeitpunkt, wobei man sagen muss, langsam hat sich das Blatt gewendet, ne? Wenn der in den 1840er Jahren gestorben ist. Er hat ja Zeit seines Lebens diese Idee der Mikroorganismen abgelehnt. Und die gab es ja schon. Also die Theorie gab es, dass es eben sowas, man hat sich so genannt, aber ja, ja, dass es Bakterien und Viren gibt, die halt unter anderem Krankheiten erzeugen. Dem hat er, also das hat er immer abgelehnt, diese Vorstellung. Und kurz nach seinem Tod, irgendwann wurde das ja dann auch mehr oder weniger bestätigt, ich glaube in den 1880er Jahren. Also Pasteur und hier Robert Koch und so, das war nicht mehr so weit weg. Das ist nicht mehr weit weg, da reden wir über 30, 40 Jahre Maximum. Und in dem Sinne war er natürlich Anhänger einer falschen Idee irgendwo, aber eben, wir haben ja schon drüber geredet, in einer Zeit wie der hat er halt vieles verbessert, einfach in dem Sinn, dass es nicht verschlechtert hat. Also er hat es halt gleich belassen und hat die Leute mit nichts behandelt und das war halt besser. Es hat manchmal ein bisschen was aus der Retrospektive, naja, wenn kein anderer eine bessere Idee hat, dann... Genau. Und vielleicht jetzt, ich habe vorhin gesagt, jetzt sind wir eh schon am Ende eigentlich, aber Jürgen hatte noch ein bisschen was, dass wir über diese Potenzen geredet haben und ich habe gesagt, ich sage nochmal was zu Aspirin. Es gibt so eine sehr schöne, bildhafte Vorstellung, wie Homöopathie wirkt. Diese Potenzierung, C30 gibt es ja, ne? Also 30 Mal mit 100 Teilen Wasser etwas vermischen und das Ergebnis dann wieder mit 100 Teilen oder 99 Teilen. Ne? Und da ist am Ende dann, wenn man Quecksilber nimmt oder Arsen oder was auch immer, ist die Konzentration so hoch, wie wenn man eine Aspirintablette in den Atlantik schmeißt. Ah, und das mal nicht. Das ist eine Stelle. Das ist aber schon krass. Es ist also richtig so krass. Hätte ich es natürlich nicht gedacht. Das ist auch wirklich, also da sagen auch Leute, die ordentlich Ahnung haben von Wissenschaft, dass es nicht mehr nachweisbar ist. Ja, es ist halt so, dass statistisch gesehen kein Molekül mehr drin ist überhaupt. Also ist es, wenn du es nachrechnest, ist es wirklich Aspirin Atlantik? Ich habe es nicht nachgerechnet, aber wir gehen annähernd in die Größenordnung. Ich habe das öfter gelesen in verschiedenen Quellen. Aber das ist schon echt. Also das würde mich mal interessieren, ob das aber wirklich C30 stimmt. Ist so, weil wirklich das ist ja wirklich was, wo du sagen musst, das kann ja dann wirklich nicht mal mehr im absurdesten Kopf noch. Hat jetzt erst überzeugt, oder? Nein, ich war da nicht. Aber das ist ja, also ich hätte nicht gedacht, dass so... Ich meine, das ist halt mit Potenzen immer das Ding. So, es geht halt sehr schnell, sehr hoch. Ja, klar. So. Logisch, ja. Aber das ist ja wirklich was, wo jeder, also das kann ja niemand anders mehr noch leugnen, dass das einfach nur noch Bullshit ist. Ja, wir sind ja wirklich bei 10 hoch 23 oder irgend sowas. Weil wenn du überlegst, weißt, wenn ich irgendwelche Ölteppiche oder was gibt, da gehst du ja trotzdem noch schwimmen im Atlantik. Weißt du? So. Andersrum ist es ja auch immer diese, ja, und überleg mal, wie viele Tausende von Litern Öl da rauslaufen. Also das ist ja richtig viel. Und andersrum, da kannst du jetzt aber wirklich sagen, also dass der Wirkstoff, der ursprünglich mal drin ist, selbst eine Wirkung hat, das kannst du ja damit wirklich ausschließen. Dann muss das sagen die aber auch nicht. Genau, die sagen ja sozusagen, dass das Trägermaterial, mit dem du das verdünnst, dass das dadurch irgendeine Eigenschaft bekommt und die nutzt du eigentlich. Genau. Und das ist halt entgegen allem, was die moderne Wissenschaft oder unser Verständnis von Physik und Chemie sagen. Also es geht gegen die Naturgesetze, wie wir sie verstehen. Aber was ich noch nicht verstanden habe, ist, wenn man den Stoff mit Wasser verdünnt und mit Wasser verdünnt und mit Wasser verdünnt und am Ende kommen Zuckerkugeln raus. Ja, wie sieht das dann runter? Wo kommt der Zucker her und wie funktioniert das? Der ist meines Wissens nach nur Trägermaterial, damit du das irgendwo draufpackst. Also das hätte ich jetzt ganz profan auch einfach gesagt, dass sie den halt einfach zusätzlich draufhauen. Es gibt aber schon auch Flüssigmittel, also es ist ja nicht nur Globen. Ah, auch Meditonsin und so, ne? Das ist so... Es wäre mal interessant, ob meiner Mutter bewusst ist, dass Meditonsin homöopathisch ist. Also das habe ich auch leider sehr spät gelernt. Das ist so ein kompletter Standard in der Hausapotheke der Schmitz gewesen und habe vor einem Jahr oder zwei erst gelernt, dass das quasi homöopathisch ist. Und ich bin mir sicher, dass meine Mutter das jetzt nicht kapiert hat bisher. Sowas sagt dir dann in der Apotheke keiner, weißt du? Ja, das sagt keiner, ja. Aber das ist ja auch der große Kritikpunkt, dass du es überhaupt in der Apotheke bekommst, ne? Weil es ist halt keine Medizin. Naja, da müssen sie ja nicht vorwarnen, weil sie wissen, dass nichts passieren kann. Ja, klar. Nicht warnen, dass nichts passiert. So, ja. So müsste es eigentlich sein, ja. Aber da muss ich mal eine Lanze brechen. Ich war mal... Schon wieder? Ja. Wir haben ganz schön viel kaputte Lanzen heute hier. Ich war heute in der Apotheke mal. Da hat ein Kumpel von mir tatsächlich auch mal gearbeitet und da bin ich sehr gut beraten worden. Da habe ich drei Optionen bekommen. Und der hat mir quasi gesagt, so ungefähr, ja. Sie können jetzt entweder gehen, ich rufe die Polizei, oder Sie zahlen jetzt. Ich verklage Sie, wenn Sie wieder so viel Schmerzmittel kaufen. Nein, aber also der hat mir tatsächlich die Option aufgezeigt, was Schmerzbehandlung von meinem Bein anging und hat auch. Das ist der Brecher, so ungefähr. Das wird helfen, aber das ist halt Chemie. Ja, also ich mein, das hier ist homöopathisch, da müssen sie halt dran glauben. Und es gibt Leute, die wollen das. Und das hier ist halt, was weiß ich, was die dritte Option war, so alter, eingesetztes Pferdesalbe, sonst wie. Und das ist aber auch vollkommen richtig und genau das erwarte ich ja auch. Ne? Wenn ich reingehe und sage, ey Leute, ich habe hier einen das Ausschlag. Das in meinem Leben aber einmal das gehabt. Das sieht irgendwie komisch aus, was könnt ihr mir empfehlen? Ja. Ja, aber nicht, wenn ich jeden Monat reingehe mit immer dem gleichen Rezept. Ja, ja. Naja. Ich bin komplett bei dir. Das ist irre. So, das ist der Unterschied. Also, ich habe ja keine Geheimnisse vor euch. Ich kämpfe seit Jahren mit Fußpilz. Der kommt alle paar Jahre mal wieder. Und das ist so, jetzt gefragt. Da gibt es ganz tolle Salben, aber die nicht homöopathisch sind. Das ist so ein typischer Fall von jedes fucking einzelne Mal, wo ich diese verfluchte Salbe gekauft habe, habe ich eine Lektion gekriegt über 10 Minuten, wie man das anwendet. Moment, echt so, das kann doch nicht dein Ernst sein. Haben Sie Ihre Füße im Schwimmbad nicht desinfiziert? Das ist so, wie ich beim DM einkaufe, da gehe ich schon in die Kasse und sage, ja, mit der EC-Karte, kein Payback, ich brauche die Rechnung nicht. Ja, genau das. Und dann schauen Sie mich entweder begeistert oder entgeistert an. Ja. So, und ich versuche wirklich in der Apotheke, wenn es mal wieder so weit ist, dass ich sage, ich weiß, was Sie mir alles sagen wollen, lassen Sie es bitte. Ja, an dem und Punkt weiß ich, was auch dann passiert? Dann machen Sie es trotzdem. Ja, das ist ja klar, wenn du den ganzen Tag da sitzt, du hast es so, du spulst es halt ab. Ja, aber da ist auch wieder der Punkt, also in der Apotheke, das ist ja wie mit unseren homöopathischen Heilern, die sich viel Zeit für ihre Patienten nehmen, in der Apotheke sind überdurchschnittlich viele Leute angestellt so. Also die sind viel mehr Leute irgendwo, die da rumwuseln, als du für das Kundenaufkommen eigentlich bräuchtest. So, ja, es gibt ein paar Prozesse, die im Hintergrund irgendwie mischen die noch irgendwas zusammen und so, aber achte mal drauf, was in Apotheken, Leute, das ist wie in Banken, da arbeiten gefühlt 50% zu viel Menschen. Und die sind auch teilweise ein bisschen überbezahlt, würde ich behaupten. Aber das nehme ich an, ja. Mit dieser Folge machen wir uns wenig Freunde. Ist ein bisschen blöd. Eigentlich habe ich gar nichts gegen Apotheken. Aber gegen, nein. Ja, aber das ist, wie du sagst, das ist, ich finde dieses Beispiel mit dem, mit der Supermarktkasse echt treffend, weil manchmal, es nervt einfach, ich will keine Payback-Karte, dankeschön, lasst mich einfach in Ruhe. Ich hätte gern so einen Sticker, den ich mir irgendwo auf die Jacke drauf klebe, so ein, nein, kein Payback, bitte. Ja, aber das ist ja eine ganz andere, das ist ja eine Eigenmotivation von denen, so, das ist ja ein Geschäft, was sie quasi mit, ja, Payback, aber die, die haben das eigentlich sitzen, geklärt, das war doch auch eine Frage neulich, wie das funktioniert mit Payback. Die da sitzen, die sind da auch nur gezwungen, das zu machen. Die müssen genau, so genau. Ich meine, das sind auch die dann deine Wut abkriegen, aber eigentlich die falschen sind. Ja, ja. Was meinst du, wie Payback funktioniert? Ich schätze mal, dass wir ich rate, aber ich schätze mal, dass das zentral ja die Daten gesammelt werden und daraus werden dann offensichtlich Datensätze gemacht für jeder teilnehmende Betrieb, was davon hat. Ne? Genau, aber was haben die Betriebe davon? So. Ja, halt Kundendaten. Oder Big Data halt, die halt irgendwie aussagekräftig genug sind, dass es sich für die lohnt, 1% genau. Halt. Die wissen, was du kaufst, in welchen Mengen, in welchen Frequenzen. Ja, aber wir haben noch diverse Fragen gehabt. So, wer zahlt an wen? Wo verdient Payback Geld? Verdienen die das Geld, weil die quasi prozentual beanteiligt werden? Ja, die geben ja auch Prämien raus. Die verkaufen Datensätze an Unternehmen. Genau, aber mal, wer finanziert die Prämien, die dahinter sind? DM, Rewe und so weiter? Wahrscheinlich dieselben Unternehmen. Das würde mich ultra interessieren, okay. Weil die müssen ja Gewinn machen am Ende des Tages. So. Aber gut, Daten sind viel Geld wert, also das kann schon sein. Ja, das ist auch sowas, was man, glaube ich, immer unterschätzt, was so eine Date da eigentlich am Wert ist. Wo man da schon dabei sind, ich habe die Tage mal meine Schufa-Daten angefordert. Oh, das ist sehr interessant, ja. Das die war dann gar nicht so spannend, aber also das waren nur 2 Zeilen an Daten. Ja. Sie sind reich. Kann ich tatsächlich empfehlen, das immer mal wieder zu machen. Ihr Lamborghini, ja, abbezahlt. Das sind nur 2 Zeilen an Daten, aber meine Einstufung war quasi nicht im besten und nicht im zweitbesten Bereich, sondern eher so im drittbesten. Und das würde mich dann schon mal interessieren, wie die zu so einer Schlussfolgerung kommen. Aber das konnte ich aus diesen wenigen Daten nicht rauslesen. Es gab auch eine Bewegung, tatsächlich mal die Schufa Reverse zu engineieren. Sie gesagt haben, schickt uns mal eure Schufa-Sätze zu. Irgendwie Open Schufa oder genau, so. Genau, damit wir mal, weil eine gar nicht so große Menge an Datensätzen eigentlich reichen würde, damit du den Algorithmus rückwärts rechnen kannst wieder. Oder zumindest gut approximieren. Aber wieso haben sie es dann noch nicht gemacht? Weil ja, das Problem ist, dass es mehr als genug Leute, die das machen würden. Die haben viele Datensätze bekommen, aber die waren alle aus einer zu ähnlichen Gruppe. So, das waren alles halt Leute, die halt irgendwie gut verdienten, irgendwie IT-Sicherheit interessiert sind. Sind halt die so. Nerds. Es war eine relativ konsistente Gruppe und das war das Problem daran. Ja, ich schicke ihnen mal was. Ja. Also dann mal danke, Ralf. Ja, sehr cool. Yes. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, bist du alles losgeworden? Alles losgeworden. Vielleicht sollte man noch kurz ein bisschen provozieren, dass wir dann einen Brief kriegen. Habt ihr das mitbekommen? Aber ich wollte gerade sagen, an welche Adresse dürfen denn Klagen geschickt werden? Nach Klagenfurt. Oh, aber nee, der Witz war gar nicht mal so schlecht, weil ich bin ja 30 Kilometer von Klagenfurt aufgewachsen. Ja, hallo, wusste ich. Aber ich würde sagen, das machen wir am Ende, oder? Machen wir das am Ende, aber jetzt noch mal kurz. Ich glaube, man sollte das betonen. Weil es wurde ja jemand quasi mit einer Unterlassungserklärung bedroht, weil sie gesagt hat, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ich würde jetzt mal in den Raum stellen, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ich wollte schon immer mal jemanden im Gefängnis besuchen. Ich behaupte das jetzt sehr gut. Also nochmal vielen Dank. Ich wusste ja jetzt schon grob, um was für ein Thema es geht. Ich wusste nicht die Details. Ich habe mich extra nicht eingelesen, damit ich das auch ganz unvoreingenommen verurteilen kann. Deshalb habe ich einfach dann so überlegt. Ganz unvoreingenommen verurteilen? Super. Was? Hast du verurteilen gesagt? Nein. Roger Versprecher. Beurteilen. Und ich habe mir dann einfach so gedacht, naja, was würde da jetzt noch dazu passen? Und habe mir so als Arbeitstitel überlegt, Homöopathie und andere nicht medizinische Pseudowissenschaften. Und dementsprechend gibt es jetzt so noch ein paar lustig zusammengewürfelte Themen von mir. Ja. Vielleicht ist gar nicht so lustig, aber es ist halt einfach heute ein Rant-Thema. Kommt so. Der Aderlass da? Es steht auch mal Aderlass irgendwo drin, ja. Das, man erwähnt das immer so, ja. Aber letztendlich glaube ich, dass... Da müsste man über die Säfte reden, das wäre irre. Also es ist auch mehr so... Gib du mir deinen Saft, ich gebe dir meinen. Ihr wisst ja, was ein Stream of Consciousness ist. Ja, so, das ist ja mehr so nicht stringentes Denken. Und bei mir ist es gespiegelt an Wikipedia. Also ich habe angefangen irgendwo bei Impfen und wo ich dann rausgekommen bin, das Thema dann. Also, Impfen. Ja, Impfen zählt man so in das spannende Gebiet der Wissenschaftsleugnung mit rein. Also diese Impfgegner impfen jetzt nicht, aber diese Impfgegnerschaft. Ja, das sind die Leute, die eigentlich wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen. So, sehenden Auges mehr oder weniger. Das nennt man auch Denialismus oder Leugnismus. Leugnismus. Ja, das klingt wie ein Wort, was meine Tochter mit 4 Jahren erfunden hat. Also, oh ja. Ja, den Trockner, also Äquivalent zum Trockner ist der Nassner. Wow. Das ist logisch eigentlich. Auch sehr blöd, ja. Und die Definition dazu ist die systematische und ideologisch motivierte Negierung von Realität und Wahrheit, was ich eine sehr schöne Formulierung finde. Ah. Und jetzt überlegen wir mal vielleicht zusammen, was da noch so reinfallen könnte. Was kann man denn alles leugnen? Oder was also, wird? Der Klassiker im Moment, der viel zitiert wird, ist der Klimawandel. Klimawandel, oh, ich hätte auf Platz 1 noch was anderes gesehen. Die Mondlandung. Auch gut. Sehr gut. Irgendwelche Regierungskonstruktionen in Deutschland gerne auch. So Reichsregierungen. Ja, leugnen. Da denkst du, dass es was anderes drüber gibt. Wie so oder jüdische Verschwörung und sonst ja, wie. Ja, aber was ist da die im Grunde... Die New World Order, diese ganze... Ja, was ist da der Auslöser, der große Auslöser, was alles zu diesen Themen mit reinkommt? Was kann man leugnen? Den Holocaust. Ach, natürlich. Ah, ja klar, den Holocaust. Den Holocaust, ja. Das hat aber jetzt mit dem einen nichts zu tun. Aber das ist alles ja, das war so eine Initialzündung. Das stimmt nicht, was du gesagt hast, weil letztendlich ist ja der Holocaust, ist ja dadurch resultiert, dass er vorher schon diese Angst gab, dass die Juden alles beherrschen. Ja, aber das ist doch, okay. Es ist aber die gleiche Ecke. Okay. So. Hast du mir die Chance genommen? Jetzt wollte ich gerade Holo was sagen. Holo was? Leugne nicht den Holocaust. Ja, das war einer der Gags, den ich nicht so witzig fand bei dir. Der Jürgen wollte immer den Holocaust nicht geleugnet wissen. Boah, Leute. Echt. Ja, es ist an der Grenze, ne? Ja. Man kann aber auch noch ganz andere Dinge leugnen. Zum Beispiel AIDS. Ach ja, das habe ich schon mal gehört. Keine Krankheit ist schlimmer. Das heißt Abschied für immer. Es gibt tatsächlich so einen südafrikanischen Präsidenten, der ein bisschen im Internet recherchiert hat. Oh, und Scheiße. Südafrika. Ja. Was der Präsident von Südafrika, das kann nicht sein. Das ist doch ein total zivilisiertes Land. Ja. Hey Sean. Der hat ein bisschen im Internet recherchiert und sich daraufhin den AIDS-Leugnern angeschlossen. Und das hat im Land einfach nur mal so 340.000 Menschen das Leben gekostet, weil er dann irgendwie den Zugang zu Medikamenten mehr oder weniger unterbunden hat. Wann war das? Habe ich jetzt nicht da, aber ich lasse einen Link in den Shownotes. Das aber ungefähr? Der aktuelle, sondern nein, das war so vor 20, 30 Jahren. Hätte ich jetzt Umfeld nach Apartheid-Ende. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, das habe ich nur so sagen wir 90er Jahre. Als Randnotiz. Man kann die Evolutionslehre leugnen, kann man glaube ich noch ganz gut nachvollziehen. Die Relativitätstheorie, gibt auch welche, die das leugnen. Es gibt, aber welche Begründung oder was ist die Alternative? Die sind Fans von Newton. Naja, das ist mehr diffus, glaube ich, dass du halt einfach sagst, es ist so abstrakt und so, das kann ich mir gar nicht vorstellen, deswegen lehne ich es ab, so irgendwie. Also es gibt Leute, die einfach gesicherte oder was soll man sagen, geltende wissenschaftliche Modelle. Aber das ist interessant, weil bei Relativitätstheorie ist es sicherlich Haarspalterei, weil das ist ja, es ist ja eine Theorie. Also es ist ja nicht irgendwie komplett bewiesen oder beweisbar und damit auch schwierig. Aber die Modelle, die wir haben, funktionieren alle mit dieser Theorie. Aber ich wollte sagen, das ist doch wie mit dem Klimawandel. Das ist doch auch, dass man immer von einem Modell redet und von der Theorie, aber die ist halt wissenschaftlicher Konsens, was nicht heißt, dass so und so viele Leute so aus dem Bauchgefühl zustimmen, sondern dass so und so viele Faktenlagen alle dafür sprechen. Können wir an einer anderen Stelle auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Mhm. Es gibt noch die Leugnung der kugelförmigen Erde, Flat Earth Society. Leugnung von Schäden des Tabakkonsums, das war in den 50er, 60ern oder ich glaube auch schon ein bisschen früher so ein ganz heißes Thema. Es gibt Leugnung der Wirksamkeit von Impfungen und Leugnung der Auswirkungen invasiver Spezies, was auch schön ist. Also Leute, die leugnen, dass wir als Mensch uns zum Beispiel negativ auf den Planeten auswirken, was ja auch so in Richtung Klimawandel vielleicht auch geht. Recht offen. Aber Sekunde. Das frage mich auch gerade, wie man das leugnen kann. Nee. Das ist schwer zu leugnen. Also, ja, aber das mit dem Mensch ist das eine, aber so Sachen wie, hups, wir haben Kaninchen nach Australien eingeschleppt und die fressen da alles kaputt. Wie kriegst du das geleugnet? Schwer zu leugnen. Wirklich schwer zu leugnen. Also es gibt viele dumme Menschen, die viele kluge Dinge leugnen. Was mich da jetzt interessiert oder was mich da fasziniert, ist, dass mein Gefühl immer war, dass jede dieser komischen Verschwörungstheorien und all diese Leugnereien ja irgendwie einen Hintergrund haben, so dass sie halt irgendwo das eigene Selbstwertgefühl erhöhen, weil man halt mehr weiß als die anderen oder weil irgendwie halt ein anderes Weltbild damit verbunden ist. Aber halt einfach so die Relativitätstheorie zu leugnen, das hat überhaupt keinen Zweck für niemanden. Ja, es ist aber, glaube ich, bei manchen Theorien gibt es unterschiedliche Gruppierungen, die aus unterschiedlichen Gründen Dinge leugnen und mit unterschiedlichen Erklärungen. Also das ist, glaube ich, da gibt es ganz viele Subkulturen. Aber ich habe das jetzt wirklich nur sehr krass runtergebrochen. Weil ich denke mir, ganz oft ist ja so dieser Reiz, dass man sagt, so die Erde ist nicht rund, weil NASA uns belügt und NASA ist der Deep State und das sind sowieso die Juden. Okay, dann hast du ein großes Ganzes. Relativitätstheorie fällt mir schwer. Ja, manche Leute sind ja einfach doof. Manche ja, ich glaube aber tatsächlich, das ist auch wieder hier, wie du schon angeteasert hast, ein Gruppen- und Zugehörigkeitsgefühl. Wenn du halt zu der Gruppe gehört, die auf... Die Erleuchteten. Naja, die halt so ja. Bei diesen Flat Earths, da gibt es hier richtige Treffen und Messen, wenn du da halt hingehst und mit denen zusammen abhängst, das ist halt wie, keine Ahnung, für unser eins auf irgendwelche Podcast-Konferenzen fährt und da triffst du halt die Freunde, die du kennst, die machen auch andere Dinge im Leben, aber du hast so was gemeinsam Verbindendes und es schweißt halt zusammen. Da gibt's eine so schöne Flat Earth, habe ich schon mal empfohlen, auf Netflix, eine so schöne Doku dazu, wo sie dann die Flat Earther so ein bisschen begleiten und da ist auch einer, der die anführt, der ist so ein Obersympath, ja, also ich verstehe schon, warum Leute dem das glauben. Ist halt charismatisch. Aber am Ende bauen sie so ganz komplizierte Experimente auf mit Lasern, die sie dann über die Erde schicken und versuchen die Krümmung irgendwie zu messen und die ihre Experimente schlagen, hat alle fehl. So. Aber die Erde halt einfach nicht flach ist. Und das kommt am Ende von dieser Doku so raus. Das ist so geil. Gut. Das ist einfach so schön. Es gab ja auch diesen Typen, der sich mit einer Rakete in den Himmel geschossen hat. Ja! Irgendwo in Amerika. Und dann Nevada. Fotos von der flachen Erde machen wollte, ne? Ja, genau. Der hat es, glaube ich, aber dann nicht eingesehen, dass er falsch liegt, sondern er hat irgendwie eine Ausrede gefunden. Aber der hat ja da echt Geld investiert und hat sich lebensgefährlich da hochgeschossen. Macht er, glaube ich, jetzt auch wieder, oder? Hat er nicht ein neues, ist der nicht nochmal? Wollte der nicht nochmal? Egal. Ja, also, wahrscheinlich. Wir halten fest, es gibt eine Menge weiterer Leugnerbegegnungen noch, die einfach manchmal auch aus Prinzip Wissenschaft als solche ablehnen. Ja, und damit musst du eigentlich gegen alles sein. So. Ja. Ich glaube, ein großes Problem, was wir uns einfach sehr bewusst sein müssen, ist, dass man, also ich bin auch ein großer Anhänger von wissenschaftlichen Arbeiten, aber dass du manche Sachen einfach auf einer emotionalen Ebene begegnen musst oder annehmen musst. Manche Leute kriegst du auch einfach nicht, aber dass du halt auch sehen musst, dass du manche Leute mit Fakten nicht kriegen wirst, weil eine Sache einfach nur emotional ist. Also, ich sage jetzt mal was Kontroverses. Ich behaupte, dass vielleicht, also ich bin mir jetzt, naja, pass auf, ich formuliere es doch so provokant. Eine der Dinge, die du jetzt gerade genannt hast, die so unfassbar offensichtlich sind, stellt sich vielleicht doch irgendwann als Zweitschuss. Also, dass die Leuchtenerrechte... Hast du eine bestimmte im Sinn, oder das sagst du jetzt einfach... Keine Ahnung, so, nein, das ist ein typischer Fall von... die Leute 1830 sind einfach auch ausgegangen, dass das richtig ist, was ihnen gesagt wird, was der super schlaue Mensch da. Und also ich habe keine dieser Theorien, keine dieser Themenkomplexe jemals voll verstanden. Und vielleicht, also ich meine, die Erde, dass die Erde flach ist, glaube ich, ist, kann ich mein Leben drauf wetten, dass das ist auch der Fall. Und auch der Holocaust, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Genau, aber tendenziell ist es halt schon schwierig, weil am Ende des Tages gibt es halt so eine Fülle von Wissen, die du nicht nachvollziehen kannst. Und das ist genau der spannende Punkt. Du darfst es nicht verwechseln mit Skeptizismus. Ja? Genau. Und das ist systematisch im Hinterfragen als Denkprinzip, was ja vollkommen schön, wenn du da noch drauf eingehst. Was ja vollkommen richtig und wichtig ist. Ja? Es wird halt nur oft falsch verwendet von denen, die alles halt einfach anzweifeln und eben so gar nicht systematisch hinterfragen, sondern einfach nur hinterfragen. Die Ärzte haben ein Lied gemacht, ich bin dagegen, egal worum es geht. Ja, oder wenn du dir die Relativitätstheorie anschaust, wenn du irgendwann mal, keine Ahnung, das kann schon sein, die nächsten 50 Jahre so ein, aber da muss noch ein plus C oder ein plus X hinten dran als noch ein Faktor von irgendeiner wirren Konstanten, wo wir irgendwann, also das ist jetzt einfach völlig aus dem Matsch herausgelabert, wo du halt irgendwie feststellst, so, unter gewissen Umständen stimmt es nur, das ist zwar nur eine mega geringe Abweichung, aber die müssten wir mit reinziehen, die können wir uns noch nicht erklären und irgendwann kann man sich die dann noch erklären. Ja, aber ich kann nicht sagen, das ist scheiße, sondern ich muss sagen, es ist scheiße, weil. Genau, so, da sind wir wieder bei dem Thema vorhin, wo wir gesagt haben, so bei der Chirurgie war irgendwann, also das war ein Schlachtfest und irgendwie sind 2 von 10 haben nur überlebt. Und irgendwann gab es halt dann Punkte, die das so optimiert haben, dass halt dann nur noch 2 von 10 gestorben sind. So, und gleichzeitig Homöopathie hat sich irgendwie aus absurden Gründen halt irgendwie durchgesetzt. Das ist genau das Gleiche. So, du musst halt dann irgendwann einfach mal schauen, dass halt angenommen die Realitätstheorie wäre jetzt falsch. Aber es hat halt dich dahin geführt, dass du jetzt dann im Jahr 2222 halt dann, keine Ahnung, den nächsten Schritt halt machen konntest. So. Dann sind wir wieder bei der wissenschaftlichen Methode. Naja, das ist ja, und der Grad ist auch wirklich oft schmal. Also Skeptizismus ist völlig gut, dysfunktionaler Skeptizismus ist sehr schwierig, weil oft die Leute halt dann auch aufhören, wissenschaftlich damit umzugehen, sondern einfach nur sich Rosinen rauspicken aus der Faktenlage und da kommen wir gleich noch dazu, wie so eine Tabak-Strategie funktioniert, das finde ich sehr schön. Gleich. Also, im Grunde kann man unterscheiden zwischen Ablehnung aus persönlicher Überzeugung und Ablehnung durch Organisationen, ja, das kann man so vielleicht sehen. Also eher die halt einfach doof sind und gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse ablehnen und die ein Geschäft ausmachen. Da schwingt jetzt eine Meinung mit her. Ja. Nein, das habe ich mir nicht überlegt, diese Einteilung, die habe ich irgendwo... Menschen, die doof sind, ich glaube nicht, dass das irgendwo aus dem offiziellen... Hat Wikipedia das gesagt? Ich habe es vielleicht so formuliert, aber... Also die, die doof sind und die, die ein Geschäft draus machen, also die das sehenden Auges einfach machen, ja, die gibt es ja sicherlich auch. Bei B ist besonders schräg und spannend, da gibt es schöne Wikipedia-Seite zum Beispiel zum Thema Desinformationskampagnen. Und heute könnte man sagen, beim Klimawandel passiert sowas mitunter. Früher ging es da viel um Tabak, weil Tabak Konzerne sich eine ganze Zeit lang so skrupellose Wissenschaftler gekauft haben, die dann entweder andere Studien anzweifeln oder eigene Studien irgendwie erstellen, um die Schädlichkeit von Tabakkonsum in der Öffentlichkeit runterzuspielen. Ich erinnere mich an eine völlig absurde Aussage von einem Arzt, der mal gemeint hat, ja, Kinder von Raucherinnen, die kommen kleiner zur Welt, aber welche Frau möchte denn nicht ein kleines Kind gebären? Weil das ist ja weniger schmerzhaft. Das ist halt aus heutiger Sicht so, ach du liebe Zeit. Also das ist wirklich, die haben es so weit getrieben, dass es dafür den Begriff der Tabakstrategie gibt. Das ist ein gezieltes Vorgehen von diesen organisierten Wissenschaftsleugnern. Und laut Wikipedia gibt es da ein 5-Schritte-Programm. Schritt 1. Man suche sich einige wenige mit der eigenen Sache sympathisierenden Wissenschaftlern, die man als Sprachrohr für die eigenen fragwürdigen Botschaften benutzt. Schritt 2, man stelle die Zahl der sympathisierenden Wissenschaftler falsch dar, um zu suggerieren, es gäbe eine starke wissenschaftliche Debatte um das Thema. Drittens, man picke sich die Rosinen aus allen verfügbaren Daten heraus, die für die gewünschte These sprechen, also zum Beispiel ungeklärte oder inkonsistente Details in anderen Studien. Wichtig ist dabei das gleichzeitige Ignorieren der überwältigenden Faktenlage gegen das eigene Thema, ganz wichtig. Viertens, man erwecke den Eindruck einer Kontroverse, indem man Fragen stellt, selbst wenn die Antworten bekannt sind oder der Meinung sogar widersprechen, denn wer kann schon was gegen Fragen sagen, ne? Und fünftens, man fordere lautstark eine Berichterstattung, bei der die eigenen kruden Thesen mindestens ebenso viel Raum einnehmen wie die seriösen Wissenschaften. Und weil das eh nicht passiert, spielt man den Unterdrückten. Und das sind aber genau die Sachen, also die auch gern mit meine Meinung vertreten werden. Und das andere, ein aktuelles Beispiel, das mir noch einfällt, war, und Achtung, ich bin jetzt in dem Fachthema nicht genug drin, um das ordentlich darstellen zu können, aber diese Diskussion um so und so viele Lungenärzte sagen, Doppelpunkt, wissenschaftliche Aussage zum Klimawandel beziehungsweise zu Feinstaub, wo ich mir auch denke, es tut mir leid, ich möchte keinem Lungenarzt eine Fachexpertise zum Thema Lunge, Atmen, Mensch und Medizin absprechen. Aber was haben die mit, also wo ist da die Fachexpertise dann im Thema Klimawandel? Das verstehe ich einfach nicht. Ja, die ist da nicht. Und dadurch, dass es aber eigentlich Mediziner oder Wissenschaftler sind, dadurch schenkt man denen Glauben, auch wenn das genauso gut der Schuhverkäufer ums Eck sagen könnte. Genau, aber Mediziner sind ja in der Regel keine Wissenschaftler. Mediziner sind Mediziner. Ich habe da ganz viel Respekt davon, nicht falsch verstehen. Aber das sind zwei Paar Stiefel. Ja, es gibt eine Schnittmenge, ja, aber. Natürlich, ja, okay. Aber ja. Auch hier wieder, das sind ja auch keine Klima-Forscher. Ja. Damit haben sie echt nichts zu tun. Ich habe an der Stelle eine Empfehlung. Habt ihr den Film Thank You for Smoking gesehen? Es steht auf meiner To-Watch-List. Den musst du unbedingt gucken, weil das ist nämlich ein exemplarisches Beispiel von den Dingen, die du quasi hier geschildert hast. Die ist eine Satire, die quasi einem Pressesprecher für einen Tabakkonzern folgt. Und der ist halt auch unglaublich charismatisch, der Kerl. Und du bist halt wirklich so gerade am Anfang des Films, also du möchtest auf seiner Seite sein. Du weißt, dass er, das ist auch bedingungslos. Er tut das Falsche. Es ist halt bedingungslos klar, dass er einfach auf der bösen Seite ist. Der sagt das auch, aber wenn der in so einer Talkshow drin ist, möchtest du einfach schreiben, ja Mann, geil. Naja, Rauchen ist halt einfach auch cool. So, also das haben die schon auch irgendwie so positioniert. Also, Tabakstrategie. Lässt sich auf alles anwenden, von Klimawandel bis Holocaust. Mhm. Und apropos Holocaust. Wusstet ihr, dass Holocaust-Leugnen dass es den gab? In 18 europäischen Staaten illegal ist? Zu viele? 18 tatsächlich. Also das zu leugnen, dass es den Holocaust gab, das ist illegal. Ich, nur von Deutschland. Find ich tatsächlich nicht gut, dass so viele sind. Ja, ja, das sind ein wusste paar. Ich nicht. Also 18 europäische Staaten und in Ländern wie Argentinien zum Beispiel, die haben zumindest erweiterte Gesetze oder Gesetzesentwürfe, die das verbieten. Wobei also in Argentinien. Es ist, die haben da auch. Schwierig, ja, aber. Mit Gesetzen allgemein. Es ist im Grunde mindestens mal europäischer Konsens, dass er stattgefunden hat, wenn nicht sogar internationaler. In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht 1994 entschieden, dass in Bezug auf den Holocaust nach § 189 Strafgesetzbuch die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener strafbar sei. Also wenn man den leugnet, macht man sich nach diesem Paragraphen strafbar. Unter Umständen aber auch unter § 130 zum Thema Volksverhetzung. Ja, ja. Es gab dann 1978 gab es mal ein paar so Hamburger Neonazis, die mit Eselsmasken in die Innenstadt marschiert sind und so Schildern um den Hals hatten. Und da stand drauf, ich Esel glaube noch, dass in deutschen KZs Juden vergast wurden. So mit vergast in Anführungszeichen. Wow. 1978 halt. Und da gab es auch, also gerade in dem Thema, da gab es ganz fiese Leute, die da ganz fiese Bücher und Broschüren und sonst was irgendwie verfasst haben. Einer hat eine Broschüre rausgebracht, wo irgendwie behauptet wurde, dass die Juden abgemagert in die KZs gekommen sind und da rausgefüttert wurden. Ey, also, ja. Ey, wie kommt man auf solche skurrilen denn, Sachen? Also ich neige immer dazu, trotzdem irgendwie Dinge verstehen zu wollen, die man vielleicht nicht verstehen sollte. Aber gibt's irgendeine Grundlage für diese Annahme außerhalb, dass du halt ein Nazi bist und das nicht quasi haben möchtest, dass dein Nazitum beschädigt ist? Ich glaube, dass Antisemitismus da die Grundlage ist. Also ich kann es dir nicht anders erklären. Ich kann dir einen Link zu einem schönen Zeitartikel zu dem Thema, der das aufgreift, mal in die Shownotes packen. Aber da fehlt mir auch echt das Verständnis. Und so seit 1945 Antisemitismus ohne eine Prise Nazitum ist, glaube ich, auch schwer. Ja, wahrscheinlich. Also Holocaust-Leugnen fällt übrigens in die Kategorie Geschichtsrevisionismus. Ah, ja. Damit kannst du ja vielleicht anfangen. Das gibt's genug. Genau. Ja, wobei, das ist ja gang und gäbe. Ja, genau. Ich meine, du bist ja der Experte. Ja, ja. Also viele Nationen, die wir toll finden, haben sich profiliert darüber. Ja. Fällt dir da gerade ein schönes Beispiel ein, so ganz spontan? Ja, doch. Einige. Vor allem so in neueren Staaten, Osteuropa und so, hast du das überall, dass halt mehr oder weniger von offizieller Seite gewisse historische Tatsachen halt vollkommen verdreht dargestellt werden. Und da ist Ungarn ist so ein Beispiel, die halt immer noch mit dieser Idee des wir haben Europa verteidigt vor dem Islam und so weiter und eigentlich auf der Grundlage indirekt zumindest ja neue Zäune bauen und so, ne? Also am Balkan ganz stark. Ja, aber also das gibt es ja auch in Deutschland. Ganz viel auch in den beiden Weltkriegen und die berühmteste von allen wahrscheinlich die Dolchstoßlegende. Dolchstoßlegende, ja. Oder auch wie mit den Indianern umgegangen wurde. Also auch keine Ahnung, so unfassbar. Aber, oder auch aktuell eigentlich Großbritannien, der Umgang mit der Kolonialgeschichte ist de facto nicht vorhanden. Und da wird immer noch implizit die Rolle des Zivilisationsbringers eigentlich gespielt. Also ja, genau. Also das ist was, da kann man auch wirklich in ganz finstere Ecken absteigen. Oder ich wollte gerade sagen, es gibt ja mehrere Länder, wo es auch Massaker an Randgruppen oder Bevölkerungsgruppen gibt, die heute einfach nicht anerkannt werden, dass sie stattgefunden haben. Armenien. So, wie kriege ich jetzt die Kurve davon zu Fred Singer? Kennt ihr Fred Singer? Also meine Brücke wäre jetzt gewesen, Weltkrieg Österreicher und der ist auch in Österreich, aber naja, also das ist ein durchgeknallter Österreicher und der ist sowas wie der Rockstar der Klimaleugner-Szene. Ah, ja, der war das. Der ist 1924 in Wien geboren, wurde mit nicht mal 30 Jahren schon Professor für Physik in Maryland, USA, war dann später angestellt. Mit 29 ist der Physikprofessor geworden, ja. Ah, das ist aber echt. War später angestellt bei der US-Bundesumweltbehörde und hat sich lange Zeit als Atmosphärenphysiker in den USA einen echt guten Namen gemacht. Ja. Also der war echt da sehr, sehr gut und wissenschaftlich unterwegs. Bis er dann 1970 von diversen Lobbyverbänden und Unternehmen bezahlt wurde, um in Thinktanks als Händler des Zweifels zu agieren. Also quasi Fragen stellen, wo man eigentlich die Frage... Der schlau genug war, dieses Tabakprinzip einfach anzuwenden. Und der halt auch die Hintergrundgeschichte hatte, damit man dem auch Dinge glaubt. So, ne? Es ist ein Wissenschaftler. Ja. Und da hat er angefangen, Umweltprobleme öffentlich zu leugnen. Viel Geld kam zum Beispiel von ExxonMobil. So. Ah ja. Da, oder auch, ich glaube, Tabakkonzerne waren 1970 schon gar nicht mehr so arg in diesem Thema drin, aber vielleicht gab es da auch noch was. Das meiste von dem, zu dem er sich geäußert hat, lag weit außerhalb von seinem Fachgebiet, was wir jetzt auch gerade schon als Problem identifiziert haben, was ihn aber nicht davon abhielt, da in Talkshows und sonst wo oder in, wahrscheinlich waren es damals eher Radiointerviews noch. Ja klar, und dann steht, beziehungsweise wird vorher genannt, Professor. Atmosphärenphysiker. Und damit, ja, hallo, dem glaube ich doch was. Natürlich, und damit setzt du sofort das Attribut Wissenschaftler, vertrauenswürdig, zack. Genau. Das ist genauso, dass der Mann in der Werbung den weißen Kittel an hat und sofort sagst du, na, die Zahnbürste muss hier richtig gut sein. Ich packe euch da auch einen Link zu einem gar nicht so alten Interview mal mit ihm. Kannst auf YouTube, kann man das nachschauen, mal in die Shownotes. Schaut euch das bitte mal an und sagt mir dann mal so, wie das auf euch wirkt. Weil da einer wirklich auch versucht, den ernst zu nehmen, ja, und da wirklich ernst mit dem umzugehen, wo ich gar nicht genau weiß, an welcher Stelle ich diesen Moderator einordnen soll, ja, weil das ist wirklich eigentlich, das klingt fast vernünftig, so das Gespräch. Okay. Ja, aber das ist halt ein bisschen so das System Thilo Sarrazin, oder? Das ist genau das Gleiche. wollte einfach jemand mit einem gewissen Standing dann daherkommt, der bis dahin so in der SPD ja irgendwie ein respektierter Politiker war. Ich weiß nicht, ob Sarrazin einen Doktortitel hat. Also ich habe den Sarrazin aber nur, also zum ersten Mal gehört, als er quasi die Bücher geschrieben hat. So, ich weiß nicht, wie viel Standing der vorher hatte. Mir kam immer so vor, als hätte er eins gehabt, aber ich kenne ihn auch nur dadurch. Ja. Na gut, aber wenn er auch irgendwie einen Lebenslauf hatte, wo er halt bestimmte Ministerien oder sonst was durchlaufen hat, ich meine, das hat er ja beim zweiten Hinsehen. Das sind halt riesen Drecksäcke, die solche Barrieren machen. Aber der hat halt so eine gewisse Glaubwürdigkeit, die er mit reinbringt und plötzlich dominiert dann die Debatte in einem gewissen Rahmen. Also The Guardian sagte mal über Singer, dass der jemand sei, der Zeit seines Lebens die entgegengesetzte Meinung in praktisch jeder vorstellbaren wissenschaftlichen Disziplin vertreten hat. Saurer Regen, nuklearer Winter, radioaktiver Abfall, Atomkrieg, Rückgang der Ozonschicht, Passivrauchen, Rückgang amphibischer Lebewesen und sogar bei den Vorteilen des Mindestlohns. Ich wollte gerade sagen, jetzt bist du bei deinem Ärzte-Song. Ich bin dagegen. Wo du dich fragst, okay, saurer Regen, nuklearer Winter, Atomkrieg, ist irgendwie noch Ozonschicht, noch Atmosphärenphysik, Mindestlohn. Das, ich komme mir gerade vor wie einen alten Kumpel, den du immer wieder erwähnt hast. Was ist eigentlich aus saurer Regen geworden? Da empfehle ich gerne eine Folge von Young in the 80s dazu. Die sprechen darüber, welche Themen in den 80ern groß waren und was aus denen heute geworden sind. Aber ist da das tatsächlich dabei? Da kommt in einer Folge, kommt saurer Regen explizit vor, ja. Weil in den 80ern sozusagen so dieses Umwelt als mediales Thema auch unglaublich groß geworden ist. Und heute kannst du Wodka kaufen, der mit Wasser aus Tschernobyl aus der 30-Kilometer-Zone destilliert wurde. Den will ich für eine Freundin besorgen. Kriegen wir den her? Den kann man, glaube ich, kaufen. Das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Frage des Geldes. Es gibt ja... Weißt du, was echt gut ist? Einfach nicht mehr aufs Konto schauen. Genau, das ist echt super. Es gibt auch so einen sündhafteren Gin, der für Arsenal-Fans hergestellt wird und dann wird vom Arsenal-Stadion, vom Rasen quasi, wird Gras mit. Nein. Ich bin Arsenal-Fan. Also ich habe ja ein 100 Pfund, glaube ich. Ich glaube, ein lächerlich. Quadratmeter Land irgendwo in Schottland habe ich ja gepachtet quasi, dadurch, weil ich entsprechenden Whisky gekauft habe. Lagavulin, die haben in jeder Packung so ein wie unser Sealand-Zertifikat. Quasi so in ihrem Moor oder in der Wiese hinterm Ding, ich weiß nicht wo, da so abgesteckte Stückchen irgendwie halt mitverkaufen und die hast du dann quasi, bist du Pate dafür oder die hast du gepachtet. Und da kannst du dir im Internet dann anschauen, wer deine Nachbarn sind, aus welchen Ländern die kommen und so. Und darfst du da wirklich hin? Da darfst du hin. Ich glaube, die zeigen dir dann auch, wo das dann so ist. Machen die halt so ein bisschen Marketing damit. Ist doch eigentlich nett. Das finde ich total. Ja. Der Chernobyl-Wodka wird erst 2020 produziert. Es gibt bisher nur eine Flasche. Okay. Dann aber den gibt es da um den Handel oder schon, ne? Naja, das ist halt so ein typischer Fall von, wer weiß, was da passieren wird. Falls ihr die Sendung Chernobyl noch nicht gesehen habt? Immer noch nicht. Du musst es gucken. Aber das ist ja nur Amazon Prime, oder? Nein, es war auf Sky auch, und jetzt kannst du es auf Amazon Prime kaufen. Okay. Aber es ist brillant. Naja, aber da haben wir jetzt auch schon mal drüber geredet. Jürgen Kraus, bitte, sei still. Wir haben schon mal drüber geredet. Ich kann deine Meinung nicht akzeptieren. Es ist brillant. Singer ist jetzt schon eine ganz harte Nummer und grundsätzlich ist der Umgang mit solchen Leuten sehr schwierig. Es gibt aber neben den Ignoranten und diesen Pseudotheorien, also Ignorant eher so die Leugner und Pseudotheoreten, sowas wie Astrologie und Homöopathie, da gibt es auch noch die sogenannten Protowissenschaften. Und da wird es jetzt heikel, denn das ist im Grunde, fällt jede wissenschaftliche und auch semi-wissenschaftliche Theorie da rein, solange sie nicht be- oder widerlegt ist. Ja, also das ist quasi Schwebezustand. Da sind wir jetzt gerade dabei, bei der das heißt, du hast erstmal nur eine These. Genau. Und dieses Stadium durchlaufen eigentlich alle wissenschaftlichen Modelle logischerweise. Ja? Urknall, schwarze Löcher, Kontinentalverschiebung, elektromagnetische Felder, Keime als Krankheitserreger, Meteoriten, Psychiatrie, so alles war mal quasi in diesem Stadium. Und von daher ist auch die Debatte halt oft sauschwer, weil du jetzt nicht sagen kannst, fällt es da noch rein? Ist es da schon rausgefallen? Ist es jetzt? Weil rein technisch ist Relativitätstheorie da reinzulegen. Ne? Genau. Die kannst du unglaublich viel vorhersehen und vorhersagen und dementsprechend sind wir der Meinung, dass sie größtenteils zutrifft, aber wir haben ja keinen Beweis. Ne? Genau. Und deswegen ist es auch schwierig, dann das eine da reinzuzählen und das andere nicht. Und deswegen ist es auch manchmal in dem Diskurs halt auch schwer, wenn du nicht die richtigen Argumente hast, weil so eine Protowissenschaft. Ja, klar. Naja. Dagegen kann man aus wissenschaftlicher Sicht nicht viel sagen. Wenn sich da jetzt aber dann so Leute halt wie Homöopathen oder Impfgegner reinzecken, dann muss man sich vielleicht schon auch mal dagegen wehren. Impfgegner. Auch schöne Überleitung. Die Weltgesundheitsorganisation zählt die aus verschiedenen Gründen bisher bestehende mangelhafte Durchimpfung der Bevölkerung zu den 10 wichtigsten Gefahren der Gesundheit. Es ist halt so absurd, wenn du dir überlegst, dass Krankheiten zurückkommen, die wir mal im Griff hatten. Konkret und das in Industrienationen, die es einfach nicht notwendig haben. Auch da, ja. Konkret nennt sie Impfzurückhaltung, was quasi die Abneigung oder Verweigerung von Impfungen trotz verfügbarer Impfstoffe ist, so als das Hauptproblem. Ja, oft sind Impfstoffe vielleicht nicht verfügbar, okay, dann hast du natürlich ein Problem. Aber wenn der Impfstoff eigentlich da ist und du trotzdem aus irgendeinem Grund nicht impfst, so, das ist echt schwierig. Auch schwierig ist, dass da halt nicht nur so diese komischen, versprengten Gegner mit reinzählen, sondern auch einfach die faulen Schweine. Es gibt auch Leute, die einfach, habe ich neulich erst irgendwo so eine Doku gesehen, da hat sich eine vor die Kamera gesetzt und hat gesagt, brauche ich mich doch nicht impfen, wenn sich alle anderen impfen, dann bin ich genauso sicher. In der Theorie ja, aber dann braucht es halt eine gewisse Masse und das Fiese ist halt immer an dieser Diskussion. Du könntest jetzt sagen, na gut, dann geht die halt drauf, aber das Problem ist, du hast halt Randgruppen und die du nicht impfen kannst, ja, wegen klar. Autoimmunkrankheiten, weil sie noch nicht alt genug sind, weil sie zu alt sind und so weiter und so fort und die sterben dann halt einfach. Ja, so aber also diese faulen Schweine, übel. Die kriegst du nicht und die sind für mich jetzt auch nicht das Problem, weil die lassen sich nicht spritzen und halten aber wenigstens die Fresse. So, ja, die behalten es für sich und gut ist, aber die sich dann hinstellen und das noch so zur Religion erklären und andere damit überzeugen wollen, so, die sind halt ein Problem. Auf der anderen Seite ist für den Moment auch relativ viel Kampagnen gemacht. Immer wieder sehe ich große Plakate mit weißt du, wo dein Impfpass ist? Alles schon gecheckt. Dass du halt mal wieder in den Impfpass reingucken kannst. Ja, weil das immer wieder ein Thema ist halt. Ich meine, jedes Jahr sterben 3 Millionen Kinder an Krankheiten, gegen die es einfache Impfstoffe gibt. Dazu kommen noch welche, die halt nur geschwächt oder behindert werden. Ja? Also die fallen da gar noch nicht mit rein. Hast du 3 Millionen Kinder. Wie viele davon deswegen sterben oder halt Schäden davon tragen, weil sie durch ihre Eltern nicht geimpft wurden oder weil sie nicht geimpft werden konnten? Weil das wäre ja gleich tragisch, wenn halt diese Kinder, Kinder mit zu wenig Gewicht und so weiter, die können halt nicht gegen, was wird denn die gleich Zahl, aber 3 Millionen Kinder, das ist natürlich überwiegend Entwicklungsländer. Ne? Also wo halt Impfstoffe unter Umständen nicht verfügbar sind oder du gar nicht weißt, dass es sowas gibt, ja, oder du dir das nicht leisten kannst, das ist natürlich das Hauptproblem. Und was mich da echt wütend macht, ist, dass die Impfgegner in den Industrienationen davon noch profitieren, dass wir halt die meisten sich impfen lassen von dieser Herdenimmunität und das noch als Rechtfertigung verwenden, ja, und sagen, ja, schau, ist ja überhaupt kein Problem, diese Krankheit, ja. Ist das ja voll kritisch, oder? Man braucht 95% oder was ist das, was die Quote ist, um eine Herdenimmunität zu haben? Das ist richtig hoch. Das ist schon sehr, sehr hoch, ja. Oft ist das Argument gegen Impfen, dass es zum Beispiel Autismus auslöst. So, das wird immer wieder vorgezogen. Ja, was da, einfach Bullshit ist. Da gibt es einen Fall von Wakefield, der das angeblich belegen soll. Und dieser Wakefield hat eine Studie gemacht, die Möglichkeit aufzeigt, dass es eine Verbindung zwischen Autismus und dem Dreifachimpfstoff MMR, also diesen einen speziellen Impfstoff, geben könnte. Ja, wohlgemerkt könnte. Später stellt sich raus, dass er für seine Studie viel Kohle von Anwälten bekommen hat, die Eltern autistischer Kinder in Prozessen gegen diese MMR-Hersteller vertreten. Also er hat Kohle von den Geschädigten quasi gekriegt, die halt irgendeinen Schuldigen gesucht haben. Ja. Moment, Geschädigte eben nicht. Ja, von wie umtreibt man das? Nein. Das ist von Leuten. Es gibt keinen Zusammenhang, aber die haben offensichtlich einen Schaden quasi. Ja? Also die haben irgendwo ein Problem und suchen den Schuldigen dafür. So, ja. Und auch da sage ich jetzt auch wieder, Autismus ist kein Schaden. Ja, du weißt ja, was ich meine. Ja, das ist jetzt, ich bin jetzt in Rage. Und ich verstehe es bloß an der Stelle. Ich argumentiere nicht sauber, das stimmt. Ja. Aber es gibt eben Leute, die versuchen, da einen Bezug herzustellen und den es einfach nicht gibt. Und dafür fließt Geld und dafür lassen sich dann Wissenschaftler missbrauchen. Nachdem es rauskam, haben sich 13 von den Mitautoren von Wakefield aus diesem Bericht zurückgezogen, also haben sich von dieser Studie distanziert. Und 2010 wurde sie von dem Blatt, die Studie ursprünglich mal veröffentlicht hat, auch wieder komplett zurückgezogen. Also diese Studie ist quasi offiziell zurückgezogen. Das ist aber bizarr. Es gibt mehrere Themengebiete, wo es eben genau auch so eine Studie gab, die eine Sache in Verruf gebracht hat, die auch in Teilen zurückgerufen worden sind und trotzdem kursieren sie weiter und es bleibt in der Diskussion. Und es geht hier sogar noch weiter. Also dem Wakefield wurde sogar noch ein Berufsverbot erteilt. Ja, wow. Weil es kam auch noch raus, dass er einige Jahre vorher selber einen angeblich sicheren Masernimpfstoff hat patentieren lassen. Also indem er quasi einen anderen Impfstoff in Misskredit bringt, spielt es ihm auch noch finanziell quasi in die Karten. Aber ich glaube, was da auch tatsächlich ein Problem ist, ist, dass wie unglaublich schwer die Recherche ist für Artikel. Weil das ist so ein typischer Fall von, ich bin mir sicher, dass du in hoch relevanten Magazinen, Publikationen nach wie vor noch Studien hast, die einfach zweifelhaft sind. Und wann genau, also ich selbst für eine Zeitung einen Faktenchecker hat, so keine Ahnung, New York Times hat, glaube ich, eine ganze Armada von Leuten, die Fakten checken. Wo genau ziehst du den Strich zwischen, das ist jetzt noch eine belegte Quelle, weil halt noch, keine Ahnung, ein Wissenschaftler dahinter ist, der halt eine Meinung hat und das ist einfach die Wahrheit. Weißt du, und das ist halt super, super, super schwer. Aber das ist nicht einfach, ja. Wenn du quasi 10 Studien hast, die gegen was sprechen und eine Studie, die dafür spricht, dann schaust du dir die halt mal genauer an. Weil der Amateur kann es ja gar nicht beurteilen. Der Amateur kann es nur nicht beurteilen. Das ist halt genau das Ding, weißt du? Aber das ist auch genau die Diskussion, die es bei Fachmessen gibt, die nicht frei stattfinden, also community-getrieben, dass dann natürlich, ist ja auch verständlich, da gibt es Redeslots, die werden bezahlt von Firmen, die schicken da Leute hin oder auch Einzelpersonen kaufen sich da ein, dass sie da reden dürfen. Macht ja Sinn, dann kann eine Firma, die sagen, alles klar, wir sponsern hier die Veranstaltung, machen die ihre sozusagen ihren Werbeslot rein. Aber da gab es jetzt auch kürzlich, hat mir eben das Fan erzählt und auch Belege dafür geschickt, gab es halt einen Typ, der hat so einen total wirren Vortrag über Kryptographie gehalten auf so einer Konferenz, der wurde ausgebuht. Dann hat er gesagt, na gut, dann verklage ich jetzt den Ausrichter von der Messe, weil wie behandeln mich denn da die Leute? Das geht ja wohl nicht. Ich habe hier diesen Timeslot gekauft und trage hier was vor, was halt die Leute alle für Snake Oil, also für unwirksamen Quatsch gehalten haben und haben den halt einfach ausgebucht. Hm. Ja. Und es ist halt genau das Problem. Wo kommt das Geld her? Wer hat wie Interessen, ne? Ja, und ich meine, es ist ja auch okay, einer Studie erstmal den Zweifel Glauben zu schenken und zu sagen, okay, da ist eine neue Studie, die stellt hier einen Bezug her und als vielleicht aufgeklärter oder interessierter Bürger, der aber nicht vom Fach ist, kann ich da jetzt mal zumindest annehmen, dass da vielleicht was dran ist. Ja. Aber ich muss halt ab dem Punkt, wo klar ist, das ist Quatsch, dann muss ich das halt auch einsehen und sagen, okay, vom Tisch, der Wakefield, der ist immer noch unterwegs, ja, der spielt den Märtyrer, der von einer Verschwörung irgendwie abgesägt und mundtot gemacht wurde und hält immer noch Vorträge für diesen Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus. Und genau das sind wir ja wieder beim Thema wissenschaftliche Methode, weil es ist ja, du baust eine These, machst einen Versuch und überprüfst deine These dann damit auf Gültigkeit. Und dann muss es aber für andere möglich sein, ich meine, mir ist auch klar, das ist nicht immer einfach, aber den Versuch zu wiederholen und auf gleiche Ergebnisse zu kommen. Und wenn halt 5 Leute sagen, wir kommen alle nicht auf das gleiche Ergebnis wie der eine, dann wird es halt schwierig. Also das muss man dann auch irgendwann einsehen. Ich meine, da steht immer noch im Raum der Vorwurf der aktiven Fälschung, also wirklich auch Daten gefälscht zu haben. Ja. So, das ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Mich ärgert es so sehr, ich habe nichts dagegen, wenn Leute sagen, ich habe einen persönlichen Glauben an irgendwas, Religion oder egal was. Aber Glaube ist das eine und wissenschaftliche Arbeit ist das andere. Und für mich widerspricht sich das auch nicht, wenn Leute sagen, ich habe aus beidem was. Aber lass die wissenschaftlichen Sachen wirklich sauber wissenschaftlich stehen und mit ordentlichen Belegen arbeiten. Ja. Ich habe noch ein anderes beliebtes Argument der Impfgegner. Das ist, dass moderne Mehrfachimpfungen das Immunsystem über die Gebühr belasten. Also das ist ja immer auch mal so, Kinder werden ja oft irgendwie 6-fach geimpft gegen irgendwelche Dinge und dann kann man sich noch entscheiden, ob man die jetzt 2-mal 3-fach oder irgendwie 1-mal 6-fach irgendwie. Und es ist schon so, dass du dann halt auch nach so einer Impfung unter Umständen mal einen Tag lang Fieber hast. So. Naja. Grundsätzlich ist das aber trotzdem, also der Vorwurf ist trotzdem Unfug, weil du mit jeder Mahlzeit im Körper mehr Fremdartiges aufnimmst als bei einer 6-fach-Impfung oder Mehrfachimpfung. So, Dominik schaut skeptisch. Naja, das ist so ein typischer Fall von das. Kann ich mir fast nicht vorstellen. So ist es so? Ja, es ist so. Und das hast du woher? Das habe ich aus dem Internet. Ja, genau. Wo ist deine Quelle? Ja, dann ist ja. Ja, du kannst mich ja widerlegen. Da sind wir jetzt genau bei dem Genau, Punkt. Aber ja. Wie kann ich das widerlegen? So, naja, ich schicke dir die Quellen dazu und du kannst für dich selber bewerten, ob du das glaubst oder nicht. Aber also, das ist so ein typischer Fall, das würde ich nicht glauben. Ja, okay. So, nein, keine Ahnung, aber da sind für wir schon wieder. Klingt da, das total verständlich. Keine Ahnung, weil jede Mahlzeit das schädlicher ist als eine 6-fache. Nein, das habe ich nicht gesagt. Weißt du, sondern? Ich habe nicht, es sind halt einfach weniger fremdartige Organismen da drin. In einer Impfung ist ja erstmal irgendwo ähnlich wie bei der Homöopathie, nur tatsächlich etwas höher dosiert, was drin, das eigentlich dein Immunsystem angreifen würde. Mhm. Aber der schädliche Teil ist quasi mehr oder weniger entfernt und Die Dosen sind super gering. oder der Wirkstoff ist, oder sozusagen, oder die Zellen sind tot. Ist halt die lebend oder tot im. Genau, und dann gibt es auch nur welche, die sozusagen sich ähnlich verhalten oder ähnlich aussehen. Genau, aber was passiert ist, dass dein Immunsystem angeregt wird, daraufhin Abwehrstoffe zu produzieren, und das ist dann auch der Punkt, wo du halt dann irgendwann mal vielleicht Fieber entwickelst, ja, genau, weil du halt da extrem darauf reagierst. Das ist ja, natürlich, dass der Körper sozusagen sich dann, oder die Zellen ausbildet und sich sozusagen merkt, wie auf die Sache, die da reingekommen ist, zu reagieren ist. Wenn das nächste Mal wieder so eine Krankheit reinkommt, dann weißt du schon, ach, dieses Schemata, das kenne ich doch irgendwoher, alles klar, ich weiß schon, was ich da dagegen produzieren muss, auf geht's. Genau. Und beim Essen nimmst du jetzt nicht unbedingt irgendwelche fiesen Krankheitserreger auf, aber du nimmst halt irgendwelche Bakterien auf, die halt trotzdem, oder irgendwelche Stoffe, die halt so nicht in deinem Körper normal vorkommen und gegen die er erstmal was tun muss. Und das, die sind von der Menge her höher als bei einer Impfung. Ja, aber die, du aber die Jahre und die über ja nicht nur, gewohnt bist. Die sind nicht nur höher als bei einer Impfung, sondern die sind sogar höher als bei alle Impfungen, die du dein gesamtes Leben kriegst. Ja, ja, aber das sind alles bereits gewohnte quasi Einflüsse in deinem Körper. Ja, oder ungefährliche. So. Ja. Also ja, das finde ich trotzdem ein bisschen. Also anders. Es gibt natürlich Impfungen, wo man auf Risikofaktoren achten muss. Und es gibt Impfungen, die ein gewisses Risiko für gewisse Dinge haben, aber von denen, wo du jetzt berichtet hast, das sind ja, also das ist ja nicht ein, oh, eine Impfung hat ein gewisses Risiko, sondern da ist ja oft die These ein, die ist nicht nur unnötig, sondern sie ist sogar prinzipiell schädlich. Genau. Es gibt auch interessanterweise einige radikal-islamische Gruppierungen, die Impfungen ablehnen, weil sie glauben, es wäre ein Plan aus dem Westen, sie alle unfruchtbar zu machen. Ah. Der Gag ist, das ist jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen, weil die CIA in der Vergangenheit dieses komische Programm, Impfprogramme genutzt hat als Deckmantel für Militär. Nein. Also, Aber jetzt im Iran, das Argo ist doch auch so in der Art, oder? Ne, die haben Film. Weiß ich nicht genau, aber Osama Bin Laden wurde mehr oder weniger von dem Impfarzt verpfiffen, so, sozusagen. Also ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, ja, ist ein bisschen komplizierter als das, aber da gab es einen Impfarzt, der mit der CIA zusammengearbeitet hat, und der hat Informationen über den Aufenthaltsort von Osama Bin Laden weitergegeben, und daraufhin wurde er dann... Ja, das wieder die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, so, das ist halt auch einfach eine Arschlochaktion. Das ist halt eine Arschlochaktion, so. Davon gibt es ja ein paar. Also das ist jetzt nicht komplett, ich meine, das mit der Impotenz ist jetzt mal einfach ein Vorwurf, der irgendwo da noch nicht belegt ist, aber ich würde sagen, dass die ein bisschen Angst haben vor westlich produzierten Impfstoffen, das kann ich irgendwo einstellen. Oder generell vor westlichem Einfluss, das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man sich so Mossadegh und so. Aber vielleicht gucken wir auch nochmal kurz ein bisschen in die Historie von Impfung, denn Impfgegner gab es schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts eigentlich. Also als es schon um die Pocken ging, gab es schon Impfgegner. Einer der späteren Vertreter war zum Beispiel auch Eugen Karl Düring. Der hat eine antisemitische Kampfschrift rausgebracht, in der er behauptet, Impfen sei eine Erfindung der jüdischen Ärzte, die sich einfach nur die Taschen voll machen wollen, also jüdische Weltverschwörung. Und das ist aber ein Typ, der später von den Nazis als einer ihrer wichtigsten Vordenker irgendwie hergezogen wurde. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, er ist die Wurzel des Übels, das die Nazis über uns gebracht haben, aber das ist einer, der da auch ganz viel mit zu tun hatte, mit dieser Ideologie. Aber Pockenimpfung ist ganz spannend. Angeblich haben nämlich schon die Chinesen oder die Inder 200 vor Christus erkannt, dass jemand, der an Pocken erkrankt und überlebt, nicht mehr nochmal an Pocken erkrankt. Okay. Ja, gut. Das kann ich mir total vorstellen. Kann man auch eine Beobachtung. Ja, ja, genau. Also, was haben sie gemacht? Sie haben Personen mit leichten Krankheitsverläufen die Pocken aufgeschnitten, haben das Zeug getrocknet und haben es den zu impfenden Personen als Pulver in die Nase gejagt. Ja, so wie die Masernpartys, ne? Ja, so ein bisschen. Eine britische Schriftstellerin hat im 18. Jahrhundert was ganz Ähnliches beschrieben, als sie in der Türkei war. Aber eine kurze Frage, sind die dann richtig erkrankt dadurch? Oder? Wahrscheinlich, oder? Ich kann es dir, das habe ich jetzt nicht bis zum Ende durchrecherchiert. So, das ist so die erste Referenz, die man zum Thema Pockenimpfung findet. So, ne? Dass das seine Anfänge schon in der Zeit nimmt. Das hat sicherlich irgendwelche Auswirkungen gehabt. Ich meine, wenn du Pockenviren irgendjemandem in die Nase bläst, da wird sicher irgendwas passieren. Ich weiß nicht, ob es den gewünschten Effekt hatte, aber es hatte einen Effekt. Nehme ich an. Also, später haben die Türken was ganz Ähnliches gemacht, und über eine britische Schriftstellerin kam das dann über Konstantinopel dann nach England, wo sie versucht hat, auch ähnliche Techniken dann einzuführen. Was, in dem Fall weiß ich es, in einzelnen Fällen auch tatsächlich funktioniert hat. Also es hat einen ganz leichten, minimalen Krankheitsverlauf im Grunde ausgelöst und die Leute damit immunisiert. Das Verfahren wurde dann auch nach einer Pockenepidemie in Boston 1721 weiter untersucht und irgendwie dann auch teilweise eingesetzt. Und da war dann ein Herr namens Edward Jenner, den man vielleicht in dem Zusammenhang schon mal gehört haben könnte, der Ende des 18. Jahrhunderts erkannt hat, dass Kuhpocken für den Menschen ziemlich glimpflich verlaufen. Und da war er so von überzeugt von dieser Idee, dass er einen Jungen infiziert hat, der dann später auch nachweislich mit Pocken in Kontakt kam und aber sich nicht nochmal angesteckt hat. Aha. Also der mit diesem leicht verlaufenden Kuhvirus dann eine Immunität gegen Pocken entwickelt hat. Finde ich zwar schwierig, das einfach mal, ich weiß nicht, ob es ein Nachbarsjunge oder sein eigener war, keine Ahnung. Das vor allem gerade ein Junge, wo wahrscheinlich das Immunsystem weniger stark ist. Ja. Daher kommt aber auch tatsächlich so der Begriff, denn seinen biologischen Impfstoff nannte er nach der Kuh, die im Lateinischen Vacca heißt. Ach was! Daher kommt Vaccine. Oh! Wie spricht man das genau aus? Vaccine, ja. Wow. Das ist ja spannend, das wusste ich noch nicht. Und der hat dann auch natürlich seine ganzen Untersuchungen irgendwo aufgeschrieben, die dann später einem deutschen Hofmedikus namens Georg Friedrich Ballhorn in die Hände gefallen sind, der dann in Deutschland angefangen hat, auch Ähnliches irgendwie auszuprobieren. Kommt von dem das Verballhornen? Ich weiß nicht. War auch so meine. Aber etwa ab 1810 wurde die Vaccination gegen Pocken zur Pflicht in vielen europäischen Ländern. In welchem Jahr? 1810. Wow. Das ist aber echt ganz schön. Das ist echt, das fand ich auch sehr bemerkenswert. Also noch bevor Pasteur und Koch am Start waren, ja, die das dann natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben haben, aber die Idee des Impfens war schon sehr, sehr früh in Europa und auch die Pflicht dazu, was ich wirklich bemerkenswert finde. Was ich mich frage, ist halt so, das war halt kompletter Erfahrungswert. Die Leute hatten keine Ahnung, warum das funktioniert. Ja, mach mal, weil, klappt ja offensichtlich. Ja, ne, aus Beobachtung heraus. Also reine Beobachtung. Logisches Denken, logische Schlussfolgerung und dann kann man ja immer noch verifizieren, warum denn eigentlich so, ne? Kann man später immer noch machen. Hat Hahnemann auch gesagt. Genau. So, zurück zu den Impfgegnern. Da gab es auch früh schon ganz Bekannte, zum Beispiel Immanuel Kant, der den Leuten weismachen wollte, dass bei der Kuhpockenimpfung neben der erwünschten Immunität auch tierische Brutalität auf den Geimpften übergeht. Mhm. Ja, also das ist dann wieder so, weiß, Säftelehre und so, ne? Also wo man bei so, genau, die haben irgendwas beobachtet und dann haben sie versucht, irgendwas zu schlussfolgern. Und das hat halt bei dem einen sinnvolle und bei dem anderen nicht so ganz sinnvolle Auswüchse angenommen. Aber mit der Einführung der Impfpflicht ging natürlich auch die Diskussion los, ne? Und da gab es natürlich auch schon ganz früh einige Gegner. Es gab Impfgegnervereine, die regelrecht aus dem Boden geschossen sind und ein Hetzblatt, das hieß der Impfgegner, das auch irgendwie in der Zeit erstmalig erschienen ist. Es gab viele Ärzte, die sich gegen Impfungen ausgesprochen haben und auch eigene impfkritische Vereinigungen gebildet haben. Und am Ende führte diese ganze Gruppierung irgendwie über Umwege zu der Lebensreformbewegung. Also ihr wisst schon, diese FKKler, Naturheilkundler, komische Esoteriker, ist auch schwer, das alles in einen Topf zu werfen, ja. Aber das ist so ein bisschen, da liegen so die Wurzeln begründet in Teilen dieser Bewegung. Das Blöde ist, dass diese ganzen Impfkritiker, zumindest Anfang des 19. Jahrhunderts wirklich auch ein Stück weit recht haben. Mit der Kuhpockenimpfung wurde nicht selten auch irgendeine andere Krankheit übertragen, Syphilis zum Beispiel. Praktisch. Hat man aber auch über Syphilis, wusste man dann schon auch so ganz grob aus Beobachtungen, wo das so vielleicht herkommt. Darauf hat man dann reagiert, indem man später den Impfstoff nur noch von Jungtieren hergenommen hat, die halt noch nicht an Geschlechtskrankheiten irgendwie erkrankt waren. So, davon war auch interessant, dass tatsächlich diese Krankheiten zwischen Kuh und Mensch so kompatibel sind. Ja, ist krass. Also gibt ja da, ich meine, gibt sicherlich einige, aber nicht alle. Ja, auch BSE ist ja auch irgendwie was, das irgendwie vom Rind auf den Mensch kam. Ja, aber gut. Hängt ja nur davon ab, wie die Viren mit den Zellen interagieren. Ne? Genau. Früher war das alles halt noch so ein bisschen Rätselraten. Aber es haben schon viele Leute kluge Beobachtungen gemacht. Aber das mit diesem ganzen Impfkritikertum, das ging 1885 so weit, dass im Englischen Leicester 20.000 Leute mit einem Kindersarg durch die Straßen gezogen sind, um gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. 20.000 Leute zu der Zeit gegen Impfen. Mit jeweils einem Kindersarg? Nee, mit einem, glaube ich. Okay. Was dann schon nicht ganz so bemerkenswert ist. Aber. So. Dabei wäre doch das andere viel sinnvoller. Also und dafür zu protestieren und nicht zu impfen. Genau. Und es ist schon krass, wenn man sich halt vorhält, dass Impfungen komplette Krankheiten einfach mal komplett ausgerottet haben. Ja. Es gibt Krankheiten, die gibt es nicht mehr. 1974 hat die WHO die Welt als pockenfrei erklärt. Es gibt heute keine Pocken mehr. Und das stimmt auch nicht ganz. Ja, ich würde sagen. Wisst ihr, wo es heute noch Pocken gibt? Wenn ich raten müsste, würde ich behaupten Madagaskar. Nein. Berlin-Kreuzberg, weil so viele Leute nicht impfen. Oder USA. Jetzt kommt irgend so ein Quatsch, oder? USA? Warm? Es gibt genau zwei Stellen auf der Welt, wo es seit dem Jahr 1980 noch Pocken gibt. Und zwar in den Tresoren der CDC, der amerikanischen Seuchenbehörde in Atlanta. Okay, ja, da gehört's hin. Center for Disease Control and Prevention. Ja, da die bauen sich ja Bomben für den Nahen Osten, wo sie das dann abwerfen. Oh, und, ja. Aber aus also Kampfgründen tatsächlich? Nein, gleich. Und im russischen Pendant Vektor in der Nähe von Novosibirsk. Haben ja genau die beiden richtigen. Also weggeschlossen. Da kann nichts passieren. Das ist ja noch ein vergleichsweise guter Ort. Also man, nicht, das ist irgendwo gerade grassiert. Vergleichsweise, genau. Also man diskutiert regelmäßig darüber, die zu vernichten, weil man die eigentlich nicht mehr braucht. Die Pocken braucht kein Mensch mehr. Aber man braucht halt im Grunde schon auch den Krankheitserreger, um sinnvoll Wirkstoffe entwickeln und testen zu können. Wenn ja. Doch wieder was kommt. Das genau. Und gerade nach 9-11 haben USA und Deutschland so brutal angefangen, Impfstoffe irgendwo einzukaufen, so dass man da dann auch gesagt hat, nee, lass das mal lieber noch. Es liegt zwar auf Eis, aber eigentlich vielleicht, wer weiß, was irgendwelche Bioterroristen dann mal irgendwann sonst wo ausgraben. Ja. 2014 wurde zuletzt darüber verhandelt, ob man die nicht vernichten soll, gab aber keine Einigung. Das letzte Opfer der Pocken verstarb. Was schätzt dann? Ja, dann in den 70er Jahren. Nee, ich hätte jetzt eher tatsächlich auf relativ kürzlich getippt. Irgendjemand, der ganz jung, ganz leicht erkrankt ist und wo man dann sagt, ja, aber tatsächlich, der hat sich so lang und dann 100 Jahre geschleppt. Später verstorben ist. Kann man das so? Ja, so ein bisschen. Ne? Die Verbindung also so herstellen, glaubst du, dass du das wirklich sagst, daran lag's? Naja, also das ist ja auch wieder so eine Einsortierungsfrage, aber deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es gar nicht so lange her ist. Ja, wenn man das so macht. Also 70er Jahre ist gut, 1978 und eigentlich 4 Jahre, nachdem eigentlich die Welt offiziell von der WHO als pockenfrei erklärt wurde. Ja. Und zwar war es Janet Parker, eine britische Fotografin mit einem Medizinschwerpunkt. Die war ursprünglich Polizeifotografin, fand da die Arbeitszeiten aber scheiße und ist deswegen an die medizinische Fakultät gewechselt. Top Entscheidung. sie hat dort oft mal ein paar Affen fotografiert, die meiste Zeit aber irgendwelche Mikroorganismen im Labor. 15 Meter von ihrer Arbeitsstelle lag das Pockenlabor und sie hat es vermutlich niemals betreten. Ja? Also es war in der räumlichen Nähe, aber sie hat es vermutlich niemals betreten. Das Pockenlabor hätte jetzt aufgrund von Sicherheitsmängeln eh schon geschlossen werden sollen eigentlich und alle Viren vernichtet. Es war aber auch da noch so ein bisschen in der Schwebe, war noch nicht so ganz durch und es sind wohl einige Aerosole, Virenkrankheitserreger, wie auch immer. Also Aerosol ist quasi Flüssigkeit in der Luft, quasi feinste Verteilung schwebender, fester oder flüssiger Stoffe in Gasen, besonders in der Luft, ja, Aerosol. Und die sind wohl irgendwie in die Luftschächte gelangt und in das darüberliegende Fotolabor und die Dunkelkammer. Oh nee. Bitte. Und trotz Impfung wurde Janet im Alter von 40 Jahren dann mit Pocken infiziert und sie verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Tragisch, vorher infizierte sie noch ihre Mutter, die aber überlebte. Ihr Vater wurde nicht infiziert, der starb aber an einem massiven Herzinfarkt beim Besuch seiner Tochter im Krankenhaus. Oh. Ja, was für ein tragisch. Downer. Das ist top mein Downer von vorhin. Es wird noch ein bisschen tragischer. Oh, danke. Super. Das ist immer so ein Jürgen, hold my beer. Wie halt immer grinst dabei, jetzt haben wir endlich mal Zeugen. Das Krankenhaus wurde, nachdem klar war, um was es sich hier handelt, sofort geschlossen. Alle Patienten wurden immunisiert. Getötet. Ich würde sagen, das ist so Pyrolyse. Das Pockenlabor wurde mit Gas geflutet. Aber der Arzt, der die Verantwortung... Noch drin? Nee, alles gut. Ja, ich warte gerade auf die Frage. Irgendwie du lachst, aber... Der Arzt, der die Verantwortung für das Pockenlabor getragen hat, der bekam solche Gewissensbisse, dass er sich die Kehle aufgeschnitten hat. Oh. Er hinterließ eine Notiz, in der zu lesen war, es tut mir leid, das Vertrauen, welches so viele meiner Freunde in mich und meine Arbeit gesetzt haben, enttäuscht zu haben. Wow. Das ist hart. Ja, es ist schon hart. So, es gibt im großen Buch der Impfgeschichte aber noch einige andere dunkle Kapitel. Zum Beispiel eins im Jahr 1930. In diesem Jahr wurde in Lübeck ein weltweit viel beachteter neuer Impfstoff gegen Tuberkulose eingeführt. Dieser oral verabreichte Impfstoff. Unser guter alter Freund, die Tuberkulose. Sie ist ein Dauerbrenner. Die hat in der Geschichte noch nie Probleme gemacht. Nee, noch nie. Dieser Impfstoff hat in der Vergangenheit im Ausland so gut funktioniert, dass die Deutschen gesagt haben, hey, klar, nehmen wir und machen sofort eine Pflichtimpfung für alle Neugeborenen draus. Dumm nur, das Labor, in dem der Impfstoff gegen Tuberkulose hergestellt wurde, war räumlich nicht so richtig gut getrennt von dem Labor, in dem die Tuberkulose untersucht wurde. Nein. Noch dümmer. Man hat den Impfstoff vor dem Einsatz nicht an Tieren getestet, was wohl sonst üblich gewesen wäre. Ob das jetzt moralisch okay ist oder nicht, das sollen andere entscheiden. Aber so kam es, dass 1930 in Lübeck viele Eltern schriftlich in die kostenlose Impfung einwilligen. Ja, 256 Impfungen in 2 Monaten. Und damit ihr Kind angesteckt haben. Sicher irgendeine Art von Rekord. Sie haben dann relativ schnell gemerkt, nämlich als die ersten vier an Tuberkulose erkrankt sind, dass da irgendwas nicht passt und haben diese Impfungen an Neugeborene sofort gestoppt. Trotzdem kommen beim größten Impfunglück des 20. Jahrhunderts in Lübeck 77 Neugeborene ums Leben. Weitere 131 erkranken, überleben aber. Also 200 von 250 sind einfach mal erkrankt und davon 70 tot. Genau. Immerhin, der nachfolgende sogenannte Calmette-Prozess gegen die verantwortlichen Ärzte, der begründet mehr oder weniger unser modernes Medizinrecht. Also das ist dann so das Positive, das da irgendwie raus entwachsen ist. Ja, aber wo heute? Heute in Deutschland haben wir weniger als 0,1% Infektionsrisiko mit Tuberkulose. Das ist schon mal die gute Nachricht. Schlecht. Wir haben aber auch 3-5% Impfgegner, was halt schon relativ viel ist eigentlich. Mhm. Und immer wieder zu Masernausbrüchen zum Beispiel führt, bei dem mehrere hunderte Infizierte irgendwie sich anstecken. 2018 waren es 543 Fälle, 2015 waren es 2465 Fälle, also gar nicht so wenig. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, gleich der Patient Zero, also der Ausbruch, der liegt halt oft tatsächlich in irgendwelchen anthroposophischen Schulen oder ähnlichen Einrichtungen. So. Also ich möchte jetzt niemanden irgendwie in eine Schublade stecken. Ja. Aber das nur so am Rand. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wenn ihr einen schöneren Begriff findet, vielleicht als Impfgegner, schreibt ihn mal bei uns in den Kommentaren rein. Okay. Mach das mal. Ja. Das Thema Impfen ist schon schlimm genug, aber es gibt ja auch noch andere wissenschaftsfeindliche Dinge. Ja. Ganz kurz will ich dann nur noch anmerken, Impfgegner ist ja interessanterweise eine starke Korrelation auch mit Homöopathieanhängern. Ist es so? Ja. Ich habe jetzt die Prozent nicht ganz im Kopf, aber da gibt es eine Korrelation. Also tendenziell sind Homöopathiefreunde auch Impfgegner. Und das ist ja irgendwie interessant, weil eigentlich Impfen eine ziemlich homöopathische Idee ist. Mhm. Ja, es hat irgendwie eine ähnliche Grundlage, aber ich verstehe den Zusammenhang insofern, als dass sie sagen, naja, wir behandeln uns halt auf anderem Wege. Klar, ne? Klar. Wir setzen uns da viel mehr damit auseinander und dann kann ich irgendwie, das ist natürlich, kann man sich vorstellen, ja. Ja, ja, ja. Also wir könnten jetzt noch über Medizingeschichte, über Aderlass, über Quecksilber als Maßnahme gegen Syphilis, über Trepanation. Wisst ihr, was Trepanation ist? Nee. Das sind die Löcher, die sie in Schädeln irgendwie vor über 1000 Jahren irgendwelchen Leuten gefunden haben, also wo die versucht haben, wahrscheinlich Kopfschmerzen oder irgendwelche anderen Leiden, Geistesleiden oder was zu behandeln mit Löchern im Kopf. Ja klar. Das sind Beschleunigungslöcher. Es gab aber ganz fiese Dinge. Es gab auch Antimasturbationskorsette, die Leute ihren Kindern irgendwie aufgezwungen haben. Es gab Einläufe mit Tabak in der Geschichte. Also es gibt ganz viele ziemlich verrückte Themen, über die man sich noch auslassen könnte. Einläufe mit Tabak? Ja, ja. Wie high waren die Leute? Man hat lange geglaubt, dass Tabak große Heilkräfte besitzt. Ja. Aber so ein Einlauf, hä? Du musst mal die unsere Kurzfolge hören über den Herrn Kellogg. Okay. Er war auch ein sehr großer Freund von Einläufen. Ich weiß, dass Herr Kellogg generell eine sehr dubiose Gestalt ist. Aber also ich habe mir jetzt eher noch das für der Parapsychologie kurz rausgesucht. Wusstet ihr, dass es in Deutschland mal einen parapsychologischen Lehrstuhl gab? Also einen gab es mal in Freiburg. Okay. Bis ins Jahr 2001. Oh, so lange. Heute unterhalten sich das nur noch die Universitäten in St. Petersburg und jeweils eine in Virginia und Arizona. Und es gibt noch so ein paar private Einrichtungen. Hierzulande zum Beispiel das Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene. Das ist ein gemeinnütziger Verein. Und die parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg, die ein Beratungsangebot für Menschen hat, die behaupten, ungewöhnliche, paranormale, okkulte, unerklärliche Erfahrungen gemacht zu haben. Also das ist die Nachfolgeorganisation von dem Lehrstuhl quasi in Freiburg? Man könnte sich denken, dass das vielleicht daraus irgendwie so ein bisschen sich entwickelt hat, ja. Psychohygiene ist auch kein Wort, das verwendet wird, oder? Das sind so schöne Begriffe dabei, die so schön wichtig klingen. Und, also das Feld Parapsychologie ist wahnsinnig tief, da kann ich jetzt auch nicht mehr komplett abtauchen. Aber ich möchte kurz über das Project Alpha mit euch sprechen. Habt ihr davon schon gehört? Es ist, weiß ich nicht. 1982 eröffnete an der Washington University ein Labor für psychische Untersuchung, finanziert mit $500,000 aus Privatspenden und dem Ziel, also dem erklärten Ziel, paranormale Phänomene zu untersuchen und irgendwie zu beweisen. Aber das ist jetzt nicht sowas wie diese Geschichte, worauf der Film Männer, die auf Ziegen starren, basiert. Nein, diese Parapsychologie im militärischen Kontext, das habe ich tatsächlich jetzt hier nicht weiter. Okay. Da gibt es auch noch ganz eigene, die haben ja irgendwelche Psi-Soldaten ausbilden wollen, was weiß ich nicht alles. Nee, das ist ein anderes Projekt. Und da gibt es einen leitenden Physiker, der dann auch, der hieß Peter Phillips, der hat recht schnell zwei sehr, sehr vielversprechende Kandidaten gefunden und hat sich aber auch einen einflussreichen Gegenspieler gemacht, den damals sehr bekannten Bühnenmagier James Randi. Der ist immer wieder zu diesem Wissenschaftler hingegangen und hat ihn darauf hingewiesen, wie leicht seine Tests eigentlich manipuliert werden können. So. Glaube ich, wie geil, dass ein Magier dir zeigt, geil, ja. Ey, deine wissenschaftliche Methode ist einfach nicht ordentlich. Die kommt mir bekannt vor. Ja, weil ich wollte gerade sagen, bin ich kann mir jetzt super vorstellen, dass so Leute, die du in der vermeintlichen Doppelblindstudie irgendwie untersuchst, auf deren Fähigkeiten, dass dann irgendwann rauskommt, dass die, keine Ahnung, kleinste Körperregungen vielleicht auch unterbewusst lesen und deswegen in Tests super abschneiden. Mag sein. Also der hat den jedenfalls quasi darauf hingewiesen, aber das hat den nicht weiter interessiert. Also der hat nichts an seinen Verfahren geändert. Der, sehr gut. Der hat auch, ja, ein Bühnenmagier, also was wird er mir erzählen? Außerdem hat er ja seine zwei Subjekte, ne, die offensichtlich da irgendwie, also in Tests konnten die angeblich mit Gedankenkraft Metall verbiegen, also hier der klassische Löffeltrick. Sie konnten Gegenstände verschieben, die konnten Filme belichten, also so ganz unerklärliche Phänomene. Aber der Magier hat sich nicht einfach so abspeisen lassen. Ja? Er wollte irgendwie da was dagegen unternehmen, das hat ihn offensichtlich irgendwie, war so eine persönliche Fehde auch. Der streut dann das Gerücht, dass er die beiden Testsubjekte in das Institut eingeschleust hat. So, das hat er dann einfach so mal als Gerücht in die Welt gesetzt und geschaut, ob daraufhin dieser Peter Phillips irgendwas an seinen Methoden ändert, weil eigentlich hätte er darauf reagieren müssen und sagen, die schaue ich mir mal genauer an. Hat aber nicht. Im Gegenteil sogar. Phillips ist sich so sicher, dass er mit den beiden den Beweis TM gefunden hat, um die ganze Welt quasi davon zu überzeugen, dass paranormale Fähigkeiten bei Menschen irgendwie vorkommen können. Okay. Und er hat eine Pressekonferenz dann anberaumt und Interviews vorbereitet und dann kam wieder unser Magier, trat auf den Plan und hat die Katze aus dem Sack gelassen. Diese Testsubjekte waren tatsächlich von ihm eingeschleuste Amateurzauberer, die das Institut über Jahre hinweg an der Nase herumgeführt haben. Das ist ja assi, ey. Aber genau deswegen brauchst du Doppelblindstudien und du darfst einfach die Sachen nicht mischen. Und die Einrichtung wird logischerweise recht schnell dann nach dieser Bekanntmachung geschlossen. Eben jener Magier, man hat vielleicht schon mal von ihm gehört, indirekt, der hat dann auch $1,000 quasi demjenigen geboten, der ihm paranormale Fähigkeiten quasi unter wissenschaftlichen Bedingungen. Ist das dieser Kanadier? Wie heißt der? Ich habe den Namen gerade schon gesagt, wo habe ich ihn? James Randi. Randi. Der macht auch so richtig coole Auftritte, wo er sich irgendwie eine tödliche Dosis homöopathisches Schlafmittel reinschneidet. Ich glaube, sehr gut. Inzwischen hat er sich zurückgezogen, aber der hat diese $1,000 damals ausgeschrieben, die er später auf 10.000 und dann am Ende auf 1 Million erhöht hat. Und das hat nie jemand wirklich. Einmal hat jemand angekündigt im Fernsehen, dass sie das annehmen will, aber sie haben nie mehr von ihr gehört. Ja, also die Voraussetzung war, die hat er zur Bedingung gemacht, dass er sich mit dem, der das Geld dann beansprucht, darüber einig wird, unter welchen Bedingungen quasi ein Versuch dann als bestanden oder als nicht bestanden irgendwie gilt. Und darauf hat sich im Grunde so gut wie keiner eingelassen. Ein großes Problem von diesen ganzen Beobachtungen ist ja auch immer, dass sie unglaublich subjektiv sind. Und deswegen funktionieren ja auch so Dinge wie, es gab ja mal eine relativ große Show nochmal von Uri Geller um 2000 rum, wo er gesagt hat, oh, ich bringe jetzt ganz viele Uhren in Deutschland wieder zum Laufen. Sollten Leute halt Armbanduhren, die nicht mehr gehen, in die Hand nehmen, fest zumachen und dann auf Kommando aufmachen. Und wenn es funktioniert, sollen sie anrufen. Und da haben x Leute angerufen. Aber der Trick ist halt einfach, mal blöd gesagt, wenn du halt 10.000 Leute hast, die eine Uhr in der Hand haben, bisschen durch die Handwärme, laufen davon halt, keine Ahnung, laufen halt 10 wieder los. Und wenn die 10 anrufen, wirkt es halt total krass. Und auch für die Person, der das passiert, dass die Uhr nochmal läuft, muss das ja mega beeindruckend sein in dem Moment. Aber es ist halt einfach manchmal fucking Zufall, dass du halt eine von den Personen bist. Du musst halt einfach ordentlich, hier sind wir wieder bei der wissenschaftlichen Methode, unabhängige Tests fahren. So, eins habe ich noch, dann ist Schluss. James Randi übrigens gibt es einen guten TED-Talk, den kann man sich mal ansehen. Schön. Ja. Von ihm oder? Von ihm, ja. Ah ja. Auch schon älter, aber er war auch da schon über 80 und ist eine recht lustige Gestalt. Ich Schick uns mal den Link, dann packen wir das in die Shownotes. Ja, machen wir. Super Typ. Ja. Das ist sehr lustig. Kennt ihr die berühmteste deutsche Geisterscheinung? Also der Geist hieß Chopper, was mir tatsächlich nichts gesagt hat, aber die Story kannte ich schon. Nee. Also das ist eines der wenigsten Gespenster mit eigener Wikipedia-Seite. Hat Huibu auch eine? Wahrscheinlich. Kasper. Mai 1981, Zahnarztpraxis Kurt Bachseitz. Natürlich eine Zahnarztpraxis. In Neutraubling. Das sagt mir gar nichts. Fuck. Da haben aber die Herren und Damen noch nicht, Buxen, noch nicht verraten. Ja. Bestimmt. Ja, ja. Das ist noch ein Neutraubling. Neutraubling ist bestimmt ein richtig passendes, glaube ich, von denen. Hoaxilla-Thema. Also, klingt nach Bayern. Ein Geist scheint sich in die 16-jährige Zahnarzthelferin Claudia Judenmann verguckt zu haben. Natürlich. Judenmann. Ja, das siehst du ja wieder. Ja klar, die Judenmann. Aus dem Waschbecken und anderen sanitären Einrichtungen machte ihr Komplimente und Anträge, aber auch Scherze und Obszönitäten. Und die Patienten, die da drin sind. Das war mein Geist, ja. Können das. Er war verbittert und traurig. Was sind Komplimente? Er war Anhänger des Clubs. Er hat auch Patienten beleidigt, die das auch alles so mithören konnten. Also das haben nicht nur dann quasi diese Zahnarzthelferin wahrgenommen, sondern auch die anderen Anwesenden logischerweise. Also ganz kurz, lass mich raten, es brüllt einfach jemand durch die Rohre. Das hat nämlich auch was hervorragend im Wohnheim funktioniert hat. Wenn du ordentlich laut den Auskuss gesprochen hast, haben das andere Leute gehört, weil das so getragen hat. Also ganz einfach was nicht. Tatsächlich ist die Auflösung gar nicht so klar irgendwie rausgekommen bei meiner Recherche. Aber jedenfalls hat dieser Geist Patienten beleidigt und sich an diese Claudia irgendwie rangeschmissen. Warum beleidigst du vor allem in der Zahnarztpraxis Leute so? Sehr gut. Daraufhin haben sich die Polizei, aber auch Abhörspezialisten der Post und Parapsychologen aus Freiburg monatelang auf die Lauer gelegt, haben Fallen gestellt, haben einmal die komplette Telefonanlage ausgetauscht. Aber der Egan Spengler war unterwegs. Aber dieser Geist hat weiterhin sein Unwissen getrieben. Wie hat der dich beleidigt? So, bei deiner Fresse helfen die schönsten Zähne nichts, oder? Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber es gibt ein YouTube-Video, ein Fernsehbericht quasi dazu gab. Und da kann man mal kurz was hören, so was von diesem Geist. Moment, da gibt es Aufzeichnungen? Da gibt es eine Aufzeichnung, ja. Ich weiß nicht, ob 81. Bin nicht ganz sicher, ob die gestellt wurde dann nochmal oder die sah für mich relativ original aus. Ja. Löst doch bitte auf, ich bin so gespannt. Ja. Ist es verständlich, was die da sagen? Oder ist das eher das hört man schon. Okay. Also es ist schon ein bisschen schwer zu verstehen, aber es ist schon ganz klar. Okay. Es ist nicht so, wie wenn du eine Platte rüber spielst. Genau, das meinte ich jetzt nicht. Nee. Also du musst nicht wissen, was gesagt wird, um es überhaupt zu hören. Ja, genau. Okay. Also ich kann es dann auch mal, vielleicht können wir es, da müsste ich jetzt hier wieder Dings umstellen, da ist hier noch ein Spiel, aber vielleicht können wir es im Schnitt noch einfügen. Ungefähr 10 Monate lang treibt Chopper hier sein Unwesen, bevor ihn dann die Soko der Regensburger Polizei entlarvt. Einem der Fahnder war aufgefallen, dass immer wenn der Geist spricht, auch die 16-jährige Judenmann synchron dazu die Lippen bewegt. Also Bauchrednerin? Die hat einfach das, ja, aber offensichtlich... Das ist nach 10 Monaten erst aufgefallen? Ja. Sie haben sich auch... Auch wie sie es gelöst haben quasi. Also die Polizei, die ist dann wirklich mit in diese Praxis rein und sie hat sich auf Deutsch gesagt dumm gestellt. Ja? Also sie haben einfach so getan, als hätten sie einfach überhaupt keinen Blassen, was da passiert. Nein, weißt du, was das Geile ist, was mir gerade kommt? Wenn die Zahnarzthelferin war, ob die dann auch immer so einen Mundschutz umhatte, dann plötzlich zieht. Das kam, glaube ich, später. Aber, also die haben quasi sich dümmer gestellt, als sie waren. Und da haben sich die dann so in Sicherheit gefühlt, dass sie dann auch vor der Nase der Polizei quasi damit irgendwie angefangen haben, da irgendwie Geisterscheinungen in Sachen irgendwo reinzusprechen. Der Arzt war auch mit im Bilde. Der Arzt war mit dabei, die Frau vom Arzt und die Zahnarzthelferin. Okay. Die wurden dann auch zusammen zu einer Geldstrafe von, ich glaube, 35.000 Mark. Weil sie die wenn die Polizei für 10 Monate lang da drauf gesetzt haben. Ja, aber das ist die Polizei auch schuld. Und nochmal noch mal so viel Schadensersatz. Also, ja, aber das wundert mich gar nicht. Nee, gar nicht. Claudia Judenmann lebt heute unter anderem Namen in Regensburg. Ich frage mich, warum. Also, vielleicht hat sie geheiratet. Es gibt keine so richtige Erklärung, warum die das gemacht haben. Aber ich glaube einfach, dass die so ein bisschen genervt und gelangweilt waren von diesem Alltag in der Zahnarztpraxis und einfach mal so ein Ventil sich gesucht haben. Extrem abstrus. Wenn du die Patienten beleidigst. So aber das ist eigentlich lustig. Ich kann es schon aber total nachvollziehen. Total? Das ist 1981 total durch die Presse gegangen. Also meine Mama, wenn ich frage, die weiß das. Die muss das wissen eigentlich. Okay, krass. Also sogar, was fällt dir ein beim Thema Judenmann? Sogar... Antworten, die man nicht hören möchte. Oh Gott. Also sogar ich wusste von dem Fall. Das ist nett, das ist einfach witzig jetzt. Wir werden sehen. Sogar ich wusste von dem Fall, obwohl ich es damals logischerweise nicht mitgekriegt habe. Aber also das war ein sehr, sehr bekanntes Phänomen. Ja. Ich meinte was anderes, glaube ich. Es gibt schon noch irgendwie eine andere Geistergestalt, auch in der Arztpraxis, wo sie, da war aber die Auflösung eine andere. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Also das ist die Geschichte. Ich wusste nicht, dass er Chopper heißt, das muss ich tatsächlich nachgoogeln. Aber wer hat dem den Namen gegeben? Ich weiß nicht, ob der sich nicht selber den Namen gegeben hat. Also ich frage mich halt auch, wie sie den das so hingekriegt hat, dass es rüberkam, als wenn es aus der Leitung käme. Ja, das ist so ein bisschen Police Academy mäßig. Ich glaube, das war auch so eine Mischung aus allem. Ne? Sie hat dann irgendwie so ein bisschen Bauchreden am Telefon und vermutlich auch dann irgendwo in Leitungen reingesprochen. Und wie gesagt, die Auflösung, die kam in meiner Recherche, habe ich nicht hundertprozentig dann rausgefunden, wie sie es technisch genau gemacht haben. Klar war nur, die haben zu dritt sich da ein kreatives Outlet gesucht. Und man weiß, wie wir einfach in Podcasts rumrenten. Und die hat Patienten beleidigt. Das ist sicher extrem langweilig in so einer Praxis. Das ist jetzt so ein typischer Fall von Sixth Sense. So sind wir sicher, dass wir einen Gast dabei haben. So, der darf jetzt nochmal ganz genau sagen, wo man denn seinen Podcast findet und deine Bücher kaufen kann und deinen Blog findet und den Newsletter abonnieren kann. Gott. Und nee, der Podcast reicht. Du hast nur eine Minute Zeit, weil ich spiele schon mal leise die Melodie. Ah, perfekt, ja. Ja, mich mal kann man finden bei Déjà-vu-Geschichte. So heißt der Podcast, ganz einfach zu finden. Da gibt es alle zwei Wochen was von mir mit Gegenwartsbezug und Augenzwinkern, wenn möglich. Schaut vorbei. Sehr gut. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst als unser Gast. Danke für die Einladung. Und jetzt gehen wir noch in den Biergarten. Aber sowas von. Krieg ich noch ein signiertes Buch von dir? Dann musst du es kaufen und mir bringen. Tschüss. Ciao. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich könnte mir vorstellen, dass Déjà-vu für viele Leute echt eine Herausforderung ist, das irgendwie richtig zu schreiben. Ja, es kommt echt immer wieder mal vor. Also, aber ich hoffe immer noch, ich habe es noch nicht getestet, es kommt ein bisschen auf den Podcatcher an, ob die Accents ein Problem sind oder nicht. Das probiere ich jetzt direkt mal in Podcast aus, wenn man... D-J-A. Also, ich glaube, der Bindestrich ist schon wichtig. Na, schauen wir jetzt mal. Nee, also ohne Bindestrich geht's nicht. Ich glaube, mit Bindestrich soll es, glaube ich, gehen, auch ohne Accents. Mit Bindestrich geht's auch ohne Accents. Tada! Ja. Direkt das erste Suchergebnis. Das geht schon, aber ohne Bindestrich geht's nicht. Na, schau. Schön, dass wir das geklärt haben. Perfekt. Ich gebe dir nochmal für die Shownotes. Nur um sicher zu gehen. Und nochmal Tonbild geht, Bindestrich ist nicht gleich Gedankenstrich. Aber hallo, das meine ist ganz deutlich wichtig. Den Bindestrich. Ganz das ist deutlich. Ganz, ganz wichtig. Da kann ich mich nämlich noch viel mehr drüber aufregen. Aber es gibt ja noch den längeren Gedankenstrich. Wie heißt der? Ja, es gibt den Viertelgeviertstrich und den Halbgeviertstrich und es gibt auch den Geviertstrich, aber den benutzt, eigentlich keiner. Also der, ich wüsste nicht, wofür der... Ich kann dir ewig zuhören, über Striche zu reden. Das ist wie beim Herr der Ringe, das Wissen darüber ist verloren gegangen. Es gibt auch noch ein Dreiviertelgeviertstrich. Nee, wie heißt der genau? Muss ich nachschauen. Ich stelle mir gerade vor, wie Jürgen einfach loszieht, um so ein Ding irgendwo in den Vulkan zu werfen. Ein Strich? Ja, so ein falsch gesetzten Bindestrich. Den Geviertstrich. Und dann halt so ein komplettes Abenteuer erlebt und dann... Den Viertelgeviertstrich? Ne, da muss es aber auch noch den Dreiviertelgeviertstrich geben. Du kannst dann Sam sein und den begleiten. Ja. Ich lese das jetzt alles nochmal durch auf Wikipedia. Ah, toll. Wow. Herr Kraus, wir müssen alleine weitergehen. Ich kann nicht mehr. Ich habe ja auch noch die Seite vom Zweitaktmotor offen. Ich kann mich schon gar nicht mehr so richtig erinnern, warum. Ach, du liebe Zeit. Ich drück jetzt mal auf Stopp. Machen wir Stopp. Gute Nacht, Josh. Stimmt, das habt ihr noch gar nicht gesagt. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh.